Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Thomas Rappel, Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 5, Teil 6. Winnetou stand auch auf, langsam, als ob er von zentnerschweren Gewichten niedergehalten werde. Er schlang beide Arme um mich und sagte: »Nun sind sie tot. Der größte, edelste Häuptling der Apachen. Und Nshochi, meine Schwester, welche dir ihre Seele gegeben hatte. Sie starb mit deinem Namen auf den Lippen. Vergiss dies nicht. Vergiss es nicht, mein lieber Bruder.« »Nie, nie werde ich es vergessen«, rief ich aus. Dann nahm sein Gesicht einen ganz anderen Ausdruck an und seine Stimme klang wie fernes, drohendes Donnerrollen, als er fragte: »Hast du gehört, was ihre letzte Bitte an mich war?« »Ja.« »Rache. Ich soll sie rächen. Und ja, ich werde sie rächen, wie noch nie ein Mord gerecht worden ist. Weißt du, wer die Mörder waren? Du hast sie gesehen. Bleichgesichter waren es, denen wir nichts getan haben. So ist es stets gewesen, und so wird es immer, immer sein, bis der letzte rote Mann ermordet worden ist. Denn wenn er auch eines natürlichen Todes sterben sollte, ein Mord ist es doch. Ein Mord, welcher an meinem Volke geschieht. Wir wollten nach den Städten dieser verruchten Bleichgesichter. Nshochi wollte werden wie eine weiße Squaw, denn sie liebte dich und glaubte, dein Herz zu gewinnen, wenn sie sich das Wissen und die Sitten der Weißen aneignete. Das hat sie mit dem Leben bezahlt. Mögen wir euch hassen oder mögen wir euch lieben, es ist ganz gleich. Wo ein Bleichgesicht seinen Fuß hinsetzt, da folgt hinter ihm das Verderben für uns. Es wird ein Klagen gehen durch alle Stämme der Apachen und ein Wut- und Rachegeheul wird erklingen überall, an jedem Orte, wo sich ein Angehöriger unserer Nation befindet. Die Augen aller Apachen schauen jetzt auf Winnetou, um zu sehen, wie er den Tod seines Vaters und seiner Schwester rächen wird. Mein Bruder Old Shatterhand mag hören, was ich hier bei diesen beiden Leichen gelobe. Ich schwöre bei dem großen Geiste und bei allen meinen tapferen Vorfahren, welche in den ewigen Jagdgründen versammelt sind, dass ich von heute an jeden Weißen, jeden Weißen, der mir begegnet mit dem Gewehre, welches der toten Hand meines Vaters entfallen ist, erschieße oder...« »Halt!« fiel ich ihm schaudernd in die Rede, denn ich wusste, dass es ihm unnachsichtlicher, unerbittlicher Ernst mit dem Schwure sein würde. »Halt! Mein Bruder Winnetou mag jetzt nicht schwören. Jetzt nicht!« »Warum jetzt nicht?« fragte er fast zornig. »Ein Schwur muss mit ruhiger Seele gesprochen werden.« »Uff, meine Seele ist in diesem Augenblick so ruhig wie das Grab, in welche ich diese beiden meinen Toten legen werde. Wie es nie sie wieder zurückgeben wird, ebenso wenig werde ich jemals ein Wort von dem, was ich schwöre, zurücknehmen.« »Sprich nicht weiter«, unterbrach ich ihn abermals. Da funkelten mich seine Augen beinahe drohend an und er rief aus: »Will Old Shatterhand mich hindern, meine Pflicht zu tun? Sollen die alten Weiber mich anspucken und soll ich aus meinem Volke gestoßen werden, weil ich nicht den Mut besitze, das zu rächen, was heute hier geschehen ist? Es sei ferne von mir, dies von dir zu verlangen. Auch ich will Strafe für den Mörder. Drei von ihnen hat sie schon ereilt. Der vierte ist entflohen, doch entkommen wird er uns nicht.« »Wie sollte er entkommen?« fuhr er auf. »Aber ich habe es nicht allein mit ihm zu tun. Er hat gehandelt als Sohn jener bleichen Rasse, die uns zur Vernichtung bringt. Sie ist verantwortlich für das, was sie ihn gelehrt hat. Und ich werde sie zur Verantwortung ziehen. Ich, Winnetou, nunmehr der erste und oberste aller Häuptlinge der Apachen.« Er stand stolz und hoch aufgerichtet vor mir. Ein Mann, der sich trotz seiner Jugend als König all der Seinen fühlte. Ja, er war der Mann dazu, das auszuführen, was er wollte. Ihm wäre es gewiss gelungen, die Krieger aller roten Nationen unter sich zu versammeln und mit den Weißen einen Riesenkampf zu beginnen, einen Verzweiflungskampf, dessen Ende zwar kein zweifelhaftes sein konnte, der aber den wilden Westen mit Hunderttausenden von Opfern bedecken musste. Jetzt, in diesem Augenblicke, entschied es sich, ob der Tomahawk des Todes in dieser erbitterten Weise wüten sollte oder nicht. Ich nahm ihn bei der Hand und sagte: »Du sollst und wirst tun, was du willst. Vorher aber höre eine Bitte, welche vielleicht meine letzte sein wird. Dann wirst du die Stimme deines weißen Freundes und Bruders niemals wieder hören. Hier liegt Nshochi. Du sagst es selbst, dass sie mich lieb gehabt hat und mit meinem Namen auf den Lippen gestorben ist. Auch dich hat sie lieb gehabt, mich als Freund und dich als Bruder. Und du hast ihr ihre Liebe reichlich zurückgegeben. Bei dieser unserer Liebe bitte ich dich, sprich den Schwur, welchen du tun willst, nicht jetzt aus, sondern erst dann, wenn die Steine des Grabes, sich über der edelsten Tochter der Apachen geschlossen haben. Er sah mich ernst, fast finster an und senkte dann den Blick auf die Tote nieder. Ich sah, dass seine Züge milder wurden, und endlich richtete er das Auge wieder auf mich und sagte: Mein Bruder Old Shatterhand hat eine große Macht über die Herzen aller, mit denen er verkehrt. Nshochi würde ihm die Bitte gewiss erfüllen, und so will auch ich sie ihm gewähren. Erst dann, wenn mein Auge diese beiden Leichen nicht mehr sieht, mag es sich entscheiden, ob der Mississippi mit all seinen Nebenflüssen das Blut der weißen und roten Völker nach dem Meere führen soll. Ich habe gesprochen. Hau. Gott sei Dank. Es war mir wenigstens für einstweilen gelungen, großes Unheil abzuwenden. Ich drückte ihm dankend die Hand und sprach: Mein roter Bruder wird sogleich einsehen, dass ich keine Gnade für den Schuldigen erbitten will. Ihm mag die Strafe so schwer und so streng treffen, wie er es verdient. Es muss dafür gesorgt werden, dass er nicht Zeit findet zu entkommen. Wir dürfen ihm keinen Vorsprung einräumen. Winnetou mag mir sagen, was in Beziehung auf ihn jetzt geschehen soll. Meine Füße sind gebunden, erklärte er nun wieder düster. Die Gebräuche meines Volkes gebieten mir, bei diesen Toten, weil sie mir so nahe verwandt waren, zu bleiben, bis sie begraben sind. Erst nachher darf ich den Weg der Rache antreten. Und wann wird das Begräbnis stattfinden? Das will ich mit meinen Kriegern beraten. Entweder begraben wir sie hier an der Stelle, wo sie gestorben sind, oder wir schaffen sie nach dem Pueblo, wo sie bei den Iren wohnten. Aber selbst dann, wenn sie hier ihre Ruhestätte finden, werden mehrere Tage vergehen, bevor den Erfordernissen Genüge geschehen ist, welche beim Begräbnis eines so großen Häuptlings zu machen sind. Dann wird aber der Mörder sicher entkommen. Nein. Denn wenn Winnetou ihn auch nicht verfolgen darf, so kann doch von anderen geschehen, was nötig ist. Mein Bruder mag mir recht kurz erzählen, wie es geschah, dass er hierher kam. Jetzt, wo es sich um rein Sachliches handelte, war er ruhig wie gewöhnlich. Ich erzählte ihm, was er zu wissen begehrte, und dann trat eine kurze Pause des Nachdenkens ein. Während derselben hörten wir einen schweren Seufzer, welcher von der Stelle kam, wo die beiden Strolche lagen, die ich glaubte erschossen zu haben. Wir gingen schnell hin. Dem einen war meine Kugel gerade durch das Herz gegangen, der andere war so wie Nshochi getroffen worden, hatte noch Leben und kam gerade jetzt wieder zu sich. Er starrte uns verständnislos an und murmelte Worte, welche ich nicht verstehen konnte. Ich bog mich zu ihm nieder und rief ihm zu: »Mann, kommt zu euch! Wisst ihr, wer jetzt bei euch ist?« Er gab sich sichtlich Mühe, sich zu besinnen. Sein Auge wurde auch wirklich klarer und ich hörte leise fragen: »Wo ist Santa?« »Entflohen«, antwortete ich, denn es wollte mir nicht gelingen, einen Sterbenden, obgleich ein Mörder war, zu belügen. »Oh, wohin?« »Das weiß ich nicht, aber ich hoffe, von euch einen Wink zu erhalten. Eure anderen Gefährten sind tot, und auch ihr habt nur noch Sekunden zu leben. Ihr werdet doch an der Pforte des Grabes besser handeln als vorher. Woher stammt Santa?« »Weiß es nicht.« »Heißt er wirklich Santa?« »Hat viele, viele Namen.« »Was ist er eigentlich?« »Weiß ich auch nicht.« »Habt ihr Bekannte hier in der Nähe? Vielleicht auf irgendeinem Fort?« »Nein, nicht.« »Wo wolltet ihr hin?« »Nirgends. Hin, wo Geld, Beute.« »Also waret ihr Gauner von Profession. Schrecklich. Wie kamt ihr denn auf den Gedanken, die beiden Apachen mit dem Mädchen zu überfallen?« »Nuggets.« »Aber ihr konntet doch von den Nuggets nicht wissen.« »Wollten nach dem...« Er hielt inne. Es fiel ihm außerordentlich schwer zu antworten. Ich erriet, was er sagen wollte, und fragte: »Ihr hörtet, dass diese Apachen nach dem Osten wollten, und nahm den Folge dessen an, dass sie Gold bei sich hätten?« Er nickte. »Ihr nahmt euch also vor, sie zu überfallen. Da ihr aber dachtet, dass wir vorsichtig seien und euch beobachten würden, rittet ihr eine tüchtige Strecke weiter und kehrtet das dann um, als ihr annehmen konntet, dass wir beruhigt sein würden?« Er nickte wieder. »Dann seid ihr umgekehrt an uns nachgeritten. Habt ihr uns am Abende belauscht?« »Ja. Santa.« »Also Santa selbst war es. Hat er euch gesagt, was er bei uns erhorcht hat?« Apache Nuggets will holen, früh. Ganz so, wie ich dachte. Dann habt ihr euch in das Gebüsch versteckt und uns von den Bäumen aus beobachtet. Ihr wolltet den Ort, wo die Apachen das Gold holten, kennenlernen? Er hatte die Augen geschlossen und antwortete nicht. Oder wolltet ihr sie bloß bei ihrer Rückkehr überfallen, um... Da unterbrach mich Winnetou. Mein Bruder mag nicht weiter fragen. Denn dieses Bleichgesicht kann nicht mehr antworten. Es ist tot. Diese weißen Hunde wollten unser Geheimnis kennenlernen, aber sie kamen zu spät. Wir befanden uns schon auf dem Rückwege, als sie uns kommen hörten. Da versteckten sie sich hinter die Bäume und schossen auf uns. Inchuchuna und Schöner Tag stürzten getroffen nieder, mir aber streifte die Kugel nur den Ärmel hier. Da schoss ich auf einen, der aber, eben als ich losdrückte, hinter einen anderen Baum sprang. Darum traf ich ihn nicht. Aber meine zweite Kugel streckte einen anderen nieder. Dann suchte ich hinter diesem Steine Schutz, der mir aber das Leben nicht hätte retten können, wenn mein Bruder Old Shatterhand nicht gekommen wäre. Denn zwei hielten mich von dieser Seite fest, und der dritte wollte hinter mich, wo ich keine Deckung hatte. Seine Kugel hätte mich treffen müssen. Da aber hörte ich die starke Stimme von Old Shatterhand, Bärentöter, und war gerettet. Nun weiß mein Bruder alles und soll erfahren, wie es anzufangen ist, Santa zu ergreifen. Wem wird diese Aufgabe zufallen? Old Shatterhand wird sie lösen. Er wird die Spur des Flüchtlings ganz gewiss finden. Allerdings, aber während ich mühsam nach ihr suche, wird viel Zeit vergehen. Nein. Mein Bruder braucht nicht nach ihr zu suchen, denn sie wird ganz gewiss zu seinen Pferden führen, will ich ja zunächst aufsuchen muss. Dort, wo er mit seinen Leuten während der Nacht gelagert hat, gibt es Gras, und Old Shatterhand wird also sehr leicht sehen, wohin er sich gewendet hat. Und dann? Dann nimmt mein Bruder 10 Krieger mit sich, um ihm zu folgen und ihn festzunehmen. Die anderen 20 Krieger sendet er mir hierher, damit sie mit mir die Klagen des Todes anstimmen. So soll es geschehen, und ich hoffe, dass ich das Vertrauen, welches mein roter Bruder in mich setzt, rechtfertigen werde. Ich weiß, dass Old Shatterhand grad so handeln wird, als ob ich selbst an seiner Stelle wäre, Hau. Er reichte mir die Hand hin, ich schüttelte sie ihm, beugte mich noch einmal auf die Gesichter der beiden Toten nieder und ging. Am Rande der Lichtung drehte ich mich um. Winnetou verhüllte soeben ihre Köpfe und stieß dabei jene dumpfen Klagetöne aus, mit denen die Roten ihre Todesgesänge beginnen. Wie weh war mir, oh wie so weh. Aber ich hatte zu handeln und eilte den Weg zurück, auf welchen mich gekommen war. Ich war der Ansicht, dass Winnetous Vorhersagungen eintreffen werden. Aber während ich über den erwähnten Höhengrad stieg, kam mir ein Bedenken. Santa musste vor allen Dingen auf schleunigste Flucht bedacht sein, vor allen Dingen so schnell wie möglich aus unserer Nähe zu kommen suchen. Das gerade Gegenteil davon geschah aber, wenn er nach seinem Lager lief. Dies konnte er nur in der Absicht tun, sich ein Pferd zu holen. Wie aber nun, wenn er dasjenige fand, auf welchem ich gekommen war? Es war doch wohl auf demselben Wege geflohen, der ihn auch hergeführt hatte. Da sah er unbedingt das Pferd. Dieser Gedanke verdoppelten meine Schritte. Ich rannte den Berg hinab, im höchsten Grade darauf gespannt, ob ich es noch antreffen würde. Welcher Ärger für mich, als ich an die betreffende Stelle kam und da sah, dass es fort war. Ich hielt nur einen Augenblick an und flog mehr, als ich lief, durch die Schlucht. Hier konnte ich mich noch beeilen, weil wegen des Steingerölles ein zeitraubendes Suchen nach der Spur doch erfolglos gewesen wäre. Als ich aber unten das Tal erreichte, hielt ich an, um die Fährte sorgfältig zu lesen. Es gelang mir nicht sofort, denn der Boden hier war noch hart. 10 Minuten später gab es weichen Grund, wo es leichter war, die Eindrücke der Füße und Hufe zu erkennen. Da sah ich mich denn vollständig enttäuscht. Ich konnte suchen und forschen, wie ich wollte, meine Augen und meinen Scharfsinn noch so sehr anstrengen, es wurde nicht anders. Santa war hier nicht geritten. Er musste weiter oben an einer dazu passenden Stelle, wo auf dem Fels keine Spur zurückblieb, die Schlucht verlassen haben. Anders war das gar nicht möglich. Da stand ich nun. Was war zu tun? Sollte ich zurück, um nach der betreffenden Stelle zu suchen? Es konnten Stunden vergehen, ehe ich sie fand, und einen solchen Zeitverlust glaube ich denn doch nicht verantworten zu können. Besser war es auf alle Fälle, nach unserem Lager zu eilen und dort Hilfe zu holen. Dies tat ich denn. Es war ein Dauerlauf, wie ich noch keinen gemacht hatte, doch hielt ich ihn aus, weil ich von Winnetou belehrt worden war, wie man sich dabei zu verhalten hat, um bei Atem zu bleiben und nicht zu ermüden. Man lässt nämlich das Körpergewicht nur von einem Beine tragen und wechselt dann, wenn dieses ermüdet ist, auf das andere über. Auf diese Weise kann man stundenlang Trab laufen, ohne dass man sich allzu sehr anstrengen wird. Aber eine gute, gesunde Lunge muss man haben. Als ich meinem Ziele nahegekommen war, wendete ich mich zunächst nach Santas Lager. Die drei Pferde standen noch im Gesträuch. Ich band sie los, bestieg eins, nahm die anderen beiden bei den Zügeln und ritt nach unserem Lager. Es war längst Mittag vorüber und Sam rief mir zu: »Wo treibt ihr euch denn herum, Sir? Habt das Essen versäumt? Und ich?« Er stockte in der Rede, musterte die Pferde mit einem erstaunten Blicke und fuhr dann fort: »Alle Wetter! Ihr seid zu Fuß fortgegangen und kommt beritten zurück. Seid wohl gar Pferdedieb geworden.« »Das weniger. Ich habe diese Tiere erbeutet.« »Wo?« »Gar nicht weit von hier.« »Von wem?« »Seht sie nur richtig an. Ich erkannte sie sofort, und ich habe doch auch gute Augen.« »Ja, die habe ich. Sah sogleich, wem sie gehören. Wollte es aber nicht begreifen. Das sind ja die Pferde von Santa und seinen Begleitern. Es fehlt aber eins.« »Das werden wir uns suchen, und auch den, der darauf sitzt.« »Aber wie kommt?« »Still, lieber Sam«, unterbrach ich ihn. »Es ist sehr Wichtiges, sehr Trauriges geschehen. Wir müssen sofort fort von hier.« »Von hier? Warum?« Anstatt ihm zu antworten, rief ich die Apachen, von denen sich einige entfernt hatten, zusammen und teilte ihnen die Kunde von dem Tode Inchuchunas und seiner Tochter mit. Nach meinem letzten Worte herrschte ein tiefes, allgemeines Schweigen ringsum. Man konnte gar nicht glauben, was ich sagte. Meine Botschaft war zu ungeheuerlich. Da erzählte ich ausführlicher, was geschehen war, und fügte hinzu: »Nun mögen mir meine roten Brüder sagen, wer die Zukunft besser verkündet hat. Sam Hawkins oder euer Medizinmann? Inchuchuna und Shochi haben den Tod gefunden, weil sie sich von mir entfernten. Und Winnetou ist durch mich gerettet worden. Bringt meine Nähe also den Tod oder das Leben?« Es konnten sie nicht mehr zweifeln, und es erhob sich ein Geheul, welches sicher meilenweit zu hören war. Selbstverständlich englische Meilen gemeint. Die Roten rannten wie wütend umher, schwangen ihre Waffen und schnitten, um ihren Grimm Ausdruck zu geben, die fürchterlichsten Gesichter. Erst nach einiger Zeit war es meiner Stimme möglich, ihr Geschrei zu überschallen. »Die Krieger der Apachen mögen schweigen«, gebot ich ihnen. »Das Geheul führt zu nichts. Wir müssen fort, um den Mörder zu fangen.« »Fort, ja, fort, fort, fort«, schrien sie, indem sie zu den Pferden sprangen. »Ruhig doch«, befahl ich abermals. »Meine Brüder wissen ja gar nicht, was sie tun sollen. Ich werde es ihnen sagen.« Nun drängten sie sich so an mich, dass ich mich wehren musste, nicht umgerissen zu werden. Wäre Santa jetzt hier gewesen, so hätten sie ihn in Stücke gerissen. Hawkins, Stone, Parker standen still beisammen. Die Nachricht hatte einen niederschmetternden Eindruck auf sie gemacht. Jetzt kamen sie herbei, und Sam sagte: »Ich bin wie vor den Kopf geschlagen und kann es immer noch nicht fassen. Schrecklich, entsetzlich. Die liebe, schöne, gute, junge, rote Miss ist stets so freundlich mit mir gewesen und soll nun ausgelöscht worden sein? Wisst ihr, Sir, es ist mir grad so. Wie es euch ist, das behaltet für euch, lieber Sam«, fiel ich ihm in die Rede. »Wir müssen dem Mörder nach. Sprechen nützt nichts.« »Well, stimme euch bei. Aber wisst ihr denn, wohin er ist?« »Jetzt noch nicht.« »Dachte es mir. Habt ihr seine Spur nicht gesehen? Wie sollen wir sie nun auffinden? Scheint unmöglich oder wenigstens außerordentlich schwierig zu sein.« »Es ist nicht schwierig, sondern sehr leicht.« »Meint ihr?« »Wollt wohl sagen, dass sie hinauf in die Schlucht müssen, wo er seitwärts ausgekniffen ist. Wir werden lange Suchen geben.« »Von der Schlucht ist gar keine Rede.« »Nicht? Dann bin ich neugierig, was ihr für einen Gedanken bringen werdet.« »Ja, manchmal kann ein Greenhorn auch einen Gedanken haben, doch?« »Schweigt mit eurem Greenhorn! Mir ist nicht so zumute, solche Redensarten anzuhören. Mir blutet das Herz. Darum behaltet eure Witze für euch.« »Witze? Hallo! Wer da etwa denkt, dass ich die Sache scherzhaft nehme, der bekommt von mir einen boxenden Leib, dass er von hier bis hinüber nach Kalifornien fliegt. Kann nur nicht begreifen, wie ihr Santa finden wollt, ohne dass wir unsere Augen auf die Stelle setzen, wo seine Spur verloren gegangen ist. Da müssten wir, wie schon gesagt, lange Zeit suchen. Und wenn wir die Spur finden, hätten wir über Berg und Tal und durch den dichten Wald zu folgen, was auch sehr langsam gehen würde. Darum denke ich, wir fangen es anders an. Nämlich, wenn ich mir die Berge dort so betrachte, so möchte ich behaupten, dass sie nicht mit anderen zusammenhängen, sondern isoliert stehen.« »Ist auch ganz richtig. kenne diese Gegend recht leidlich. Haben hier Ebene und jenseits wieder Ebene. Diese Berge gehören nicht zu einem Gebirgs- oder Höhenzug, sondern sie haben sich ganz für sich allein in die offene Prärie hineingesetzt. Prärie? Also gibt es Gras? Ja, rund um Gras, gerade so wie hier. Darauf habe ich gerechnet. Santa mag auf oder zwischen diesen Bergen reiten, wie er will. Das geht uns nichts an. Aber sobald er sie verlässt, kommt er auf die offene Prärie und muss im Gras eine Spur hinterlassen. Das versteht sich ja von selbst, verehrter Sir. Hört nur weiter. Wir bilden zwei Trupps und umreiten die Berge. Wir vier Weißen von rechts und die 10 Apachen, welche Winnetou mir angewiesen hat, von links. Jenseits treffen wir zusammen und werden dann erfahren, ob einer der Trupps auf die Fährte gestoßen ist. Ich bin überzeugt, dass dies der Fall sein wird. Und dann folgen wir ihr. Mein kleiner Sam sah mich von der Seite an, machte ein nicht außerordentlich erbautes Gesicht und rief aus: Lackaday, wer hätte das gedacht, dass ich nicht auch darauf gekommen bin? Ist ja das Einfachste und Sicherste, was es gibt. Das muss eigentlich jedes Kind einsehen, wenn ich mich nicht irre. Ihr seid also einverstanden, Sam? Vollständig, Sir, vollständig. Sucht euch nur schnell 10 Rote aus. Ich werde diejenigen wählen, welchen am besten beritten sind. Wer weiß, wie lange wir den Kerl zu jagen haben. Darum müssen wir uns reichlich mit Proviant versehen. Wenn ihr diese Gegend leidlich kennt, so wisst ihr vielleicht, wie lange es dauert, bis man von hier aus die andere Seite der Berge erreicht. Wenn wir uns sehr beeilen, so kann es trotzdem über 2 Stunden währen. So wollen wir nicht länger zögern. Ich bestimmte die 10 Apachen, welche sich über meine Wahl freuten, denn dem Mörder nachzusetzen, war ihnen lieber, als bei den Leichen Totenlieder zu singen. Die übrigen 20 instruierte ich genau über den Weg, welcher zu Winnetou führte, und dann ritten sie davon. Kurze Zeit später brachen meine 10 auf, um die Berge nach links, also in einem nach Westen gekrümmten Bogen zu umreiten, während unsere Richtung uns ostwärts um die Höhen führte. Als wir vier dann auch aufsaßen, ritt ich zunächst nach Santas Nachtlager und suchte mir von da aus eine Stelle, wo der Huf des Pferdes, welches ich geritten hatte, tief in den Boden gedrungen war. Von diesem sehr deutlichen Eindruck nahm ich mir ein genaues Maß auf Papier. Sam Hawken schüttelte den Kopf darüber und meinte lächelnd: Gehört das auch zur Kunst eines Surveyors, Pferdefüße abzumalen? Nein, aber ein Westmann sollte es kennen. Der? Warum? Weil es ihm vorkommendenfalls von großem Nutzen sein kann. In welcher Weise? Werdet es wohl nachher sehen. Wenn ich eine Pferdespur finde, vergleiche ich die Stapfen mit dieser Zeichnung. Ah, richtig, ist gar nicht so übel. Habt ihr das auch aus euren Büchern? Nein. Woher denn? Der Gedanke ist mir selbst gekommen. Also, gibt es wirklich Gedanken, die sich das Vergnügen machen, zu euch zu kommen? Hätte das gar nicht gedacht. Pff, bei mir befinden sie sich jedenfalls wohler als unter eurer Perücke, Sam. Recht so, rief Dick Stone. Lasst euch nur nichts mehr von ihm gefallen. Man sieht ja stündlich, dass ihr ihn überflügelt habt, Sir. Schweig, herrschte ihn Sam in komischem Zorn an. Was willst du vom Fliegen verstehen und gar vom Überfliegen? Es ist eine Beleidigung, mich immer bei der Perücke zu nehmen. Ich kann das nicht länger dulden. Was willst du dagegen machen? Ich schenke sie dir, dann bin ich sie los und du erfährst, was für Gedanken darunter wohnen. Übrigens habe ich ja zugegeben, dass die Ansicht unseres Greenhorns gar keine so üble ist. Nur hätte er den 10 Apachen, welche die Berge auf der anderen Seite zu umreiten haben, auch ein solches schönes Pferdefußbild mitgeben sollen. Ich habe dies nicht getan, weil ich es für unnötig hielt, antwortete ich. Unnötig? Warum? Weil es ihnen zuzutrauen ist, eine Hufspur mit dieser Zeichnung zu vergleichen. Sie sind doch immerhin Wilde, denen man eine Zeichnung vergeblich in die Hände geben würde. Und so dann bin ich überzeugt, dass sie gar nicht auf Santas Fährte treffen werden. Und ich behaupte das Gegenteil. Nicht wir, sondern sie werden sie finden. Es versteht sich ja ganz von selbst, dass Santa westwärts reiten wird. Das halte ich für gar nicht so selbstverständlich. Nicht? Seine Richtung, als wir ihn trafen, war ja nach Westen. Das ist sie jetzt nun wieder. Schwerlich. Er ist ein durchtriebener Kerl, wie ich aus seinem spurlosen Verschwinden ersehe, und es wird sich also sagen, dass wir den Gedanken haben werden, den ihr jetzt ausgesprochen habt. Das heißt, er wird denken, dass wir ihn westwärts suchen, weil er bei unserer Begegnung nach Westen wollte. Aus diesem Grunde wird er sich nach einer anderen Richtung, wahrscheinlich ostwärts, retirieren. Das ist doch leicht einzusehen. Na, wenn ihr es in dieser Weise sagt, so ist es freilich leicht einzusehen. Wollen nur hoffen, dass es zutrifft. Nun gaben wir unseren Pferden die Sporen und jagten über die Prärie dahin, so reitend, dass wir die verhängnisvollen Berge stets zur linken Hand liegen hatten. Natürlich suchten wir es so einzurichten, dass wir immer auf weichem Boden ritten, wo Santa, wenn er dagewesen war, eine deutliche Spur hatte zurücklassen müssen. Dabei waren unsere Augen stets zur Erde gerichtet, denn je schneller wir ritten, desto schärfer mussten wir aufpassen, weil die Fährte uns sonst entgehen konnte. So verging eine Stunde, noch eine halbe, und wir hatten unseren Halbkreis um die Berge fast zu Ende gebracht, da endlich bemerkten wir einen dunklen Strich, welcher vor unserer Richtung quer durch das Gras lief. Es war eine Fährte, und zwar die Spur eines einzelnen Reiters, also sehr wahrscheinlich die, welche wir suchten. Wir stiegen ab, und ich schritt eine Strecke ihr entlang, um einen recht deutlichen Eindruck zu finden. Als mir dies glückte, verglich ich ihn genau mit der Zeichnung, und beide waren einander so kongruent, dass es Santa ohne allen Zweifels gewesen sein musste. »So eine Zeichnung ist wirklich außerordentlich praktisch«, meinte Sam. »Werde mir das merken.« »Ja, merke es dir«, stimmte Parker bei. »Und merke dir noch eins recht gut dazu.« »Was?« »Dass es schon so weit gekommen ist, dass der Lehrer, der du ja gewesen sein willst, nun von seinem Schüler lernt. Willst mich wohl ärgern, alter Will?« »Das wird dir nicht gelingen«, lachte Sam. »Es ist doch wohl eine Ehre für den Lehrer, wenn er einen Schüler so weit bringt, dass dieser schließlich klüger und geschickter als der Lehrer ist. Mit dir freilich muss man auf solche Erfolge gleich von vornherein verzichten. Wie viele, viele lange Jahre habe ich mich bemüht, einen Westmann aus dir zu machen. Es ist alles vergeblich gewesen. Du wirst in deinen alten Tagen nichts verlernen können, weil du in den jungen Tagen nichts gelernt hast. Bist auch eins, und was für eins, nämlich ein altes, welches sich vor diesem Jungen hier zu schämen hat, weil dieses dem Alten schon weit überlegen ist, wenn ich mich nicht irre.« Trotz dieses Wortgefechtes stimmten wir darin überein, dass die Fährte Santas nicht viel über 2 Stunden alt war. Wir wären ihr sogleich gefolgt, mussten aber auf die 10 Apachen warten. Das dauerte leider 3 Viertelstunden. Ich schickte einen von ihnen zu Winnetou, um diesen wissen zu lassen, dass wir die Spur gefunden hätten. Er konnte bei ihm bleiben, dann ritten wir, nun in östliche Richtung, weiter. Wir hatten in dieser vorgerückten Jahreszeit nicht mehr ganz 2 Stunden bis zum Abende und mussten uns sehr beeilen. Es galt, bis zur Dunkelheit eine möglichst große Strecke zurückzulegen, weil wir dann bis zum Morgen warten mussten. Wir konnten doch nicht reiten, um die Spur zu sehen. Dagegen war es ganz gewiss anzunehmen, dass Santa den Abend und wohl auch die ganze Nacht dazu benutzen werde, uns recht weit vorauszukommen, denn dass man ihn verfolgen werde, das musste er sich doch unbedingt sagen. Wir hatten dann morgen einen heißen Ritt vor uns, welcher dadurch erschwert und verlangsamt wurde, dass wir auf die Fährte achten mussten, während er eine solche Verzögerung nicht nötig hatte. Glücklicherweise musste er, wenn er während der Nacht ritt, dann früh ermüdet sein und nicht nur sich, sondern noch viel mehr seinem Pferde eine längere und ausgiebige Ruhe gönnen, ein Umstand, welcher den Unterschied so ziemlich ausglich. Die von Winnetou und seinem Vater Nuggetberge genannten Höhen verschwanden schnell hinter uns und wir hatten nun immerfort die ebene Prärie vor uns, welche erst strauchig war und dann nur Rasen, erst noch grünen und später verdorrten zeigte. Die Spur war sehr deutlich zu sehen, denn Santa war meist scharf geritten, und so hatten die Hufe seines Pferdes deutliche Eindrücke hinterlassen. Als es zu dunkeln begann, stiegen wir ab und folgten der Spur, die wir im Gehen deutlicher als Reiten sahen, noch so lange, bis sie gar nicht mehr zu erkennen war. Da blieben wir halten, glücklicherweise an einer Stelle, wo das Gras wieder einmal einiges Grün zeigte. Da konnten die Pferde fressen. Wir hüllten uns in Decken und legten uns gleich so nieder, wie wir standen. Die Nacht war sehr kühl, und ich bemerkte, dass meine Begleiter deshalb oft aufwachten. Ich hätte ohnedem nicht schlafen können. Der gewaltsame Tod Intschu-Tschunas und seiner Tochter hielt mir die Augen offen, und wenn ich sie ja einmal schloss, so sah ich ihre Gestalt in der Blutlache von mir liegen und hörte Nschotschis letzte Worte. Nun machte ich mir Vorwürfe darüber, dass ich nicht freundlich mit ihr gewesen war und mich in jedem Gespräch mit ihrem Vater nicht anders ausgedrückt hatte. Es war mir, als ob ich sie dadurch in den Tod getrieben hätte. Gegen Morgen wurde es noch kälter und ich stand auf, um mich doch hin und her gehen zu wärmen. Sam Hawkins merkte das und fragte: »Friert euch wohl, verehrter Sir? Hättet ihr eine Wärmflasche mit nach dem Westen bringen sollen? Greenhorns pflegen sich doch gern mit solchen Sächelchen zu versehen. Da lobe ich mir meinen alten Rock, kann kein Indianer pfeilen und auch keine Kälte hindurch. Soll ich ihn euch borgen?« Wegen dieser unangenehmen Kühle waren alle schon vor der Morgendämmerung munter, und kaum konnten wir die Fährte nur einigermaßen wiedererkennen, so saßen wir auf und setzten den Ritt fort. Unsere Pferde hatten ausgeruht und des Nachts wohl auch gefroren. Sie griffen daher, weil sie das erwärmte, wacker aus, ohne dass wir sie anzutreiben brauchten. Noch immer hatten wir Prärie. Sie wurde wellig. Auf den Wellenhöhen war das Gras trocken und hart, in den Wellentälern mehr grün und auch weicher. Ja, es gab zuweilen eine Wasserlache, wo wir anhielten und unsere Tiere trinken ließen. Während die Spur bisher eine fast genau östliche Richtung gehabt hatte, wendete sie sich zur Mittagszeit mehr südlich. Als Hawkins dies bemerkte, machte er ein bedenkliches Gesicht. Ich fragte nach der Ursache und erhielt die Antwort: Wenn es so ist, wie ich vermute, werden unsere Bemühungen wahrscheinlich vergeblich sein. Aus welchem Grunde? Der Kerl ist pfiffig. Er scheint sich zu den Kiowas wenden zu wollen. Das wird er doch nicht tun. Warum nicht? Soll er etwa euch zuliebe mitten in der alten Prärie stehen bleiben und sich beim Schopfe nehmen lassen? Was ihr denkt. Er tut sein Möglichstes, sich zu retten. Er hat jedenfalls die Augen offen gehabt und gesehen, dass unsere Pferde besser waren als die seinigen. Darum vermutet er, dass wir ihn wohl bald einholen werden und ist auf den ganz guten Gedanken gekommen, sich bei den Kiowas Schutz zu suchen. Ob ihn diese aber freundlich aufnehmen werden? Daran ist keinen Augenblick zu zweifeln. Er braucht bloß zu erzählen, dass er in Chuchuna und nun Shuchi erschossen hat, da jubeln sie ihm zu. Wollen uns recht dazu halten, dass wir vielleicht noch vor Abend an ihn kommen. Wie alt schätzt du die heutige Fährte? Darauf kommt es nicht an. Diese hier hat in der Nacht geritten. Müssen warten, bis wir dahin kommen, wo er gelagert hat. Dann wollen wir sehen, wie alt seine neue, deine heutige Spur ist. Je länger er ausgeruht hat, desto eher werden wir ihn einholen. Gegen Mittag zeigte es sich, wo Santa Halt gemacht hatte. Man sah, dass sich sein Pferd niedergelegt hatte. Es war sehr müde gewesen, das hatten wir schon bisher den Spuren angesehen. Wahrscheinlich war er nicht weniger angegriffen gewesen, denn wir schätzten seine neue Spur unter 2 Stunden alt. Er mochte länger geschlafen haben, als er gewollt hatte. Der Vorsprung, den er durch den Nachtritt gewonnen hatte, war also eingeholt. Ja, wir waren ihm jetzt wohl eine halbe Stunde näher als gestern beim Beginn der Verfolgung. Seine Spur strebte nun noch mehr nach Süden. Er schien das Gebiet des Canadian verlassen und sich dem Red River nähern zu wollen. Wir ließen unsere Pferde nur von Zeit zu Zeit verschnaufen, denn wir nahmen uns vor, ihn, wenn nur irgend möglich, noch vor Abend einzuholen. Am Nachmittage hatten wir wieder grüne Prärie und später trafen wir sogar Buschwerk an. Nach der sorgfältigsten Beurteilung der Fährte konnte der Vorsprung nur noch eine halbe Stunde betragen. Vor uns färbte sich der Horizont dunkel. »Das ist Wald«, erklärte Sam. »Ich vermute, dass wir auf ein Nebenflüsschen des Nordammes stoßen. Wollte, wir hätten noch länger Prärie, das wäre besser für uns.« Freilich wäre dies besser gewesen, denn auf der Savanne sah man alles vor sich, während man im Walde leicht auf einen Hinterhalt stoßen konnte. Und bei der Eile, mit welcher wir ritten, war es unmöglich, das Terrain zu untersuchen, bevor wir es betraten. Sam hatte recht. Es gab einen kleinen Fluss, der aber kein fließendes Wasser führte, sondern nur hier und da, welches eine Vertiefung zeigte. An den Ufern standen Büsche und Bäume, doch gab dies keinen eigentlichen Wald, sondern nur, um mich so auszudrücken, größere oder kleinere Baumgruppen, welche in verschiedenen Intervallen an den Ufern lagen. Ende von Kapitel 5, Teil 6. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 5, Teil 7. Kurz vor Abend waren wir dem Verfolgten so nahe, dass er jeden Augenblick vor uns auftauchen konnte. Das machte uns eifriger, als wir bisher gewesen waren. Ich ritt allein voran, weil mein Rotschimmel sich am besten gehalten und seine Kräfte noch beisammen hatte. Auch folgte ich, wenn ich mich so an der Spitze hielt, einem inneren Triebe. Ich hatte die Ermordeten vor mir liegen sehen und wollte den Mörder haben. Es war nicht das, was man mit Grimm, mit Durst nach Rache bezeichnet, aber doch ein dringendes Verlangen, den Mörder bestraft zu sehen. Wir ritten wieder durch eine jener Baumgruppen, welche am linken Ufer des Flüsschens lag. Als ich, den anderen voran, die letzten Bäume erreichte, sah ich, dass die Fährte rechts ab hinunter in das wasserleere Bette führte. Ich hielt einen Augenblick an, um dies den hinter mir herankommenden mitzuteilen, und dies war ein Glück für uns, denn als ich, einige Augenblicke auf sie wartend, dem Flussbette mit meinen Augen folgte, machte ich eine Entdeckung, welche mich veranlasste, schleunigst vom Rande des Wäldchens zurückzuweichen und mich zu verstecken. Wenn man von diesem Wäldchen aus nur 500 Schritte zu Fuß ging, kam man wieder an ein Wäldchen, welches aber drüben auf dem rechten Ufer lag. Vor demselben tummelten Indianer ihre Pferde. Ich sah Pfähle in der Erde stecken, welche mit Riemen verbunden waren, an denen Fleisch hing. Wäre ich nur noch eine Pferdelänge weitergeritten, so hätten mich die Roten gesehen. Ich stieg vom Pferde und zeigte unseren Leuten die vor uns liegende Szene. »Kiowas«, sagte einer der Apachen. »Ja, Kiowas«, stimmte Sam ihm bei. »Der Teufel muss diesen Center sehr lieb haben, dass er ihn noch im letzten Augenblick diese Hilfe finden lässt. Ich streckte schon alle 10 Finger nach ihm aus. Aber er soll uns trotzdem nicht entgehen.« »Es ist keine starke Abteilung der Kiowas«, bemerkte ich. »Hm, wir sehen nur die, welche sich diesseits der Bäume befinden. Jenseits derselben gibt es jedenfalls auch welche. Sind auf der Jagd gewesen und machen nun hier ihr Fleisch.« »Was tun wir, Sam? Kehren wir um, uns möglichst weit zurückzuziehen?« »Fällt mir nicht ein, wir bleiben hier.« »Aber das ist gefährlich.« »Gar nicht.« »Wie leicht kann ein Roter hierher kommen?« »Fällt keinem ein. Erstens befinden sie sich drüben am anderen Ufer, und zweitens wird es gleich dunkel werden. Da entfernen sie sich nicht mehr aus ihrem Lager.« »Aber je größer die Vorsicht, desto besser.« »Und je größer die Angst, desto greenhornlicher. Ich sage euch, dass wir von diesen Kiowas so sicher sind, als ob wir uns in New York befänden. Die denken nicht daran, hierher zu kommen. Aber wir werden zu ihnen gehen. Ich muss diesen Center haben, und wenn ich ihn aus 1000 Kiowas herausholen müsste.« »Ihr seid heute das, was ihr immer an mir tadelt, nämlich unvorsichtig.« »Wie? Was? Unvorsichtig? Sam Hawkins und unvorsichtig? Da muss ich lachen. Hihihi. Das hat mir noch kein Mensch vorgeworfen, Sir. Ihr habt doch sonst keine Angst und geht sogar dem Grizzly mit dem Messer zu Leibe. Warum da heute diese Bangigkeit?« »Es ist nicht Bangigkeit, sondern Vorsicht. Wir befinden uns zu nahe bei den Feinden.« »Zu nahe? Lächerlich. Ich denke sogar, dass wir ihnen noch näher rücken werden. Wartet nur, bis es dunkel ist.« Er war heute anders als gewöhnlich. Der Tod der schönen, lieben, guten roten Miss hatte ihn so empört, dass er nach Rache lechzte. Die Apachen gaben ihm recht. Parker und Stone stimmten ihm auch bei, und so konnte ich nichts dagegen tun. Wir banden unsere Pferde an und setzten uns nieder, um den Anbruch der Dunkelheit zu erwarten. Ich muss freilich gestehen, dass die Kiowas sich so bewegten, als ob sie sich völlig sicher fühlten. Sie ritten oder liefen auf dem offenen Plane umher, riefen einander zu, kurz und gut, taten so unbefangen, als ob sie sich daheim in ihrem sicheren, gut bewachten Indianerdorfe befänden. »Seht ihr, wie ahnungslos sie sind«, sagte Sam. »Bei denen gibt es heute keinen einzigen argen Gedanken.« »Wenn ihr euch nicht irrt.« »Sam Hawkins irrt sich nie.« »Pscha, ihr könnt euch das Gegenteil beweisen. Ich habe etwas in mir wie eine Ahnung, dass sie sich verstellen.« »Ahnung. Alte Squaws haben Ahnung, sonst niemand. Merkt euch das, verehrter Sir. Welchen Zweck könnte es denn haben, sich zu verstellen?« »Um uns anzulocken.« »Das ist ganz unnötig, denn wir werden auch ohne Lockung kommen.« »Ihr nehmt doch an, dass Santa bei ihnen ist?« »Natürlich. Als er hier an diese Stelle kam, hat er sie gesehen und ist über das leere Flussbett hinüber zu ihnen.« »Und denkt ihr, dass er ihnen erzählt hat, was geschehen ist und warum er Schutz bei ihnen sucht?« »Welche Frage! Es versteht sich ganz von selbst, dass er ihnen das gesagt hat.« »So hat er ihnen auch mitgeteilt, dass seine Verfolger ihm wahrscheinlich sehr nahe seien.« »Meinetwegen auch das.« »Dann wundert es mich, dass sie so gar keine Vorsichtsmaßregeln getroffen haben.« »Ist gar nicht zu verwundern. Sie halten es einfach für unmöglich, dass die Nähe, von welcher ihr redet, eine so bedeutende ist, und erwarten uns wohl erst morgen. Sobald es dunkel genug ist, schleiche ich mich hinüber und sehe mir die Gelegenheit an. Dann wird sich finden, was wir tun. Ich muss diesen Center haben.« »Nun gut, so gehe ich mit.« »Ist nicht nötig.« »Ich halte es für sehr nötig.« »Wenn Sam Hawkins auf Kundschaft geht, so braucht er keine Gehilfen. Ich nehme euch nicht mit. Ich kenne euch und eure zwecklose Humanität. Wahrscheinlich wollt ihr diesem Mörder das Leben erhalten.« »Fällt mir nicht im Traum ein.« »Verstellt euch nicht.« »Ich spreche so, wie ich denke. Auch ich will diesen Center haben. Ich will ihn lebendig fangen, um ihn Winnetou zu bringen. Und sobald ich sehe, dass dies unmöglich ist, dass ich ihn lebend nicht bekommen kann, so gebe ich ihm eine Kugel in den Kopf. Darauf könnt ihr euch verlassen.« »Das ist es eben, eine Kugel in den Kopf. Ihr wollt nicht, dass er gemartert wird. Auch ich bin ein Feind von solchen Hinrichtungen. Diesem Schurken aber gönne ich einen solchen qualvollen Tod von ganzem Herzen. Wir fangen ihn und bringen ihn Winnetou. Muss nur erst wissen, wie viele Kiowas es sind. Denn dass es mehr sind, als sich uns hier zeigen, das ist ausgemacht.« Ich zog es vor zu schweigen, denn seine Worte hatten die Apachen misstrauisch gemacht. Sie wussten, dass ich mir für Rattler Mühe gegeben hatte und so lag für sie der Gedanke nahe, dass ich jetzt eine ähnliche Absicht hege. Ich tat also, als ob ich mich in Sams Willen füge, und streckte mich neben mein Pferd auf die Erde nieder. Die Sonne war schon längere Zeit verschwunden, und nun senkte sich die Dämmerung nieder. Drüben bei den Kiowas wurden mehrere Feuer angezündet. Die Flammen derselben loderten hoch empor. Dies ist gar nicht Gebrauch bei den vorsichtigen Roten, und so setzte sich in mir der vorhin ausgesprochene Gedanke fester, dass sie es darauf abgesehen hätten, uns anzulocken. Wir sollten glauben, dass sie von unserem Hiersein nichts ahnten und auf die Idee kommen, sie zu überfallen. Taten wir dies, so liefen wir ihnen in die geöffneten Hände. Während ich so nachdachte, war es mir, als hätte ich ein Geräusch vernommen, welches von keinem von uns verursacht worden war. Es war hinter mir, wo niemand von uns lag, weil ich den äußersten Platz eingenommen hatte. Ich lauschte und das Geräusch wiederholte sich. Ich hörte es deutlich und unterschied es genau. Es war ein leises Bewegen zäher Ranken, an denen dürre Blätter hingen und ungefähr so, wie wenn man einige Halme aus einem Strohbündel zieht. Es war nicht die Bewegung eines glatten Zweiges, sondern wie gesagt einer Ranke und diese musste Stacheln oder Dornen haben, denn das Geräusch war in einzelnen Rucken geschehen, von Stachel zu Stachel verursacht worden. Dieser Umstand sagte mir sofort, wo ich die Ursache zu suchen hatte. Nämlich hinter mir gab es zwischen drei anderen nahestehenden Bäumen einen Brombeergesträuch, von welchem eine Ranke bewegt worden sein musste. Es konnte ein kleines Tier da stecken, aber unsere Lage riet zu Vorsicht. Es konnte auch ein Mensch sein, und das musste ich untersuchen, musste es sehen. Sehen in dieser Dunkelheit? Ja doch. Ich habe gesagt, dass drüben bei den Kiowas hohe Feuer loderten. Sie konnten ihren Schein zwar nicht herüberwerfen, aber ich musste jeden Gegenstand sehen, den ich zwischen sie und mein Auge brachte. Dies konnte ich mit der Brombeerhecke dadurch erreichen, dass ich die andere Seite derselben aufsuchte, was aber unbemerkt zu geschehen hatte. Ich stand also von meinem Platze auf und schlenderte langsam fort, nicht nach der Richtung, in welche ich eigentlich wollte. Als ich weit genug weg war, wendete ich mich um und näherte mich dann dem Wäldchen von der richtigen Seite. Nahe herangekommen, legte ich mich nieder und kroch leise, leise nach der Beerenhecke, welche ich, sogar unbemerkt von meinen Leuten, erreichte. Sie lag grad vor mir, ich konnte sie mit der Hand erreichen und in derselben Richtung brannten drüben die Feuer. Ich konnte durch einige wenige Stellen blicken, sonst aber war die Hecke zu dicht. Da ja, wirklich, da gab es wieder das erwähnte Geräusch, und zwar nicht in der Mitte, sondern an der Seite der Hecke. Ich rutschte dorthin und sah nun freilich das, was ich geahnt hatte. Es hatte ein Mensch, ein Indianer, in der Hecke gesteckt und wollte sich nun entfernen. Dies musste natürlich ein Geräusch verursachen, welches er auf verschiedene Zeitabstände zu verteilen trachtete, und er brachte dies in wahrhaft meisterhafter Weise fertig, denn anstatt eines einzigen lauten Raschelns gab es nun von Minute zu Minute nur ein kleines, strohartiges Knistern, welches nur von mir gehört worden war, weil ich so nahe gelegen hatte. Das schwere Kunststück war ihm beinahe gelungen. Sein ganzer Körper befand sich schon im Freien, und nur die eine Schulter mit dem Arm, der Hals und der Kopf steckten noch in der Hecke. Ich kroch zu ihm hinan, so dass ich hinter seinem Rücken lag. Er befreite sich mehr und mehr. Er bekam die Schulter frei, den Hals, den Kopf, und hatte nun nur noch den Arm herauszuziehen. Da richtete ich mich auf die Knie empor, fasste mit der linken seinen Hals und hieb ihm die rechte Faust 2-3 Mal an den Kopf. Da lag er still. »Was war das?« fragte Sam. »Habt ihr nichts gehört?« »Old Shatterhands Pferd stampfte«, antwortete Dick. »Er ist fort, wo mag er sein? Er wird doch keine Dummheiten machen.« »Dummheiten, der? Der hat noch keine gemacht und wird auch niemals welche machen.« »Oho, er ist imstande und sucht die Kiowas heimlich auf, um sie zu alarmieren und diesem Santa das Leben zu erhalten.« »Nein, das tut er nicht. Lieber erwürgt er den Mörder, als dass er ihn entkommen lässt. Der Tod der beiden Ermordeten ist ihm riesig nahe gegangen. Das musst du ihm doch angesehen haben.« »Ah, mag sein, aber ich nehme ihn nicht mit, wenn ich nachher die Kiowas beschleiche. Er kann mir auch gar nichts dabei nützen. Ich will die Kerls zählen und die Örtlichkeit sehen. Dann lässt es sich bestimmen, wie wir angreifen müssen. Er macht seine Sache als Greenhorn oft ganz gut, aber sich bei solchen Feuerflammen dem Lager der Kiowas zu nähern, das bringt er doch nicht fertig. Diese Kerls wissen, dass wir kommen. Sie sind also vorsichtig und werden die Ohren so spitzen, dass nur ein alter Westmann an sie herkommen kann. Ihn aber würden sie gewiss sehen und auch hören.« Da stand ich auf, trat schnell zu ihm und sagte, »Da irrt ihr, lieber Sam. Ihr glaubt mich fort und ich bin doch da. Verstehe ich es also oder nicht, mich anzuschleichen?« »Alle Wetter«, antwortete er, »ihr seid wirklich da? Man hat euch doch gar nicht bemerkt.« »Das ist ein Beweis, dass euch das mangelt, was mir nach euren Worten mangeln soll. Es sind überhaupt, ohne dass ihr es wisst, ja noch ganz andere Leute da als ich.« »Wer denn, wer? Was meint ihr?« »Geht hin zu den Brombeeren dort. Da werdet ihr ihn sehen, Sam.« Er stand auf und folgte meiner Weisung. Die anderen taten nach seinem Beispiele. »Hallo«, rief er aus. »Da liegt ja ein Kerl, ein Indianer. Wie kommt denn der hierher?« »Das lasst euch von ihm selbst sagen.« »Er ist ja tot.« »Nein, ich habe ihn nur betäubt.« »Wo denn? Doch nicht etwa hier? Ihr waret fort. Ihr habt ihn irgendwo überrascht, ihm einen eurer Jagdhiebe gegeben und ihn dann hierher gebracht.« »Das denkt nicht. Er lag hier in den Brombeeren versteckt, und ich habe ihn bemerkt. Als er heraus wollte, um sich davonzuschleichen, gab ich ihm den Hieb. Ihr habt diesen Hieb auch gehört, denn ihr fragtet danach, und er wurde für ein Stampfen meines Pferdes gehalten.« »Alle Teufel, das stimmt. Er ist also wirklich da gewesen, hat im Busche gesteckt und alles gehört, was wir gesprochen haben. Welch ein Unheil für uns, wenn es ihm gelungen wäre, unbemerkt fortzukommen. Wie gut, dass ihr ihn unschädlich gemacht habt. Bindet und knebelt ihn, wenn ich mich nicht irre. Aber warum ist er nicht drüben bei seinen Leuten? Was hat er hier zu tun gehabt? Er muss doch eher da gewesen sein als wir.« »Ihr sprecht solche Fragen aus und nennt andere Leute Greenhorns? Das sind doch so recht eigentliche Greenhorn-Fragen. Natürlich ist er eher da gewesen als wir. Die Kiowas wussten, dass wir kommen, sie nahmen an, dass wir der Spur Santas folgen und also hier erscheinen würden. Sie wollten uns empfangen, und um den richtigen Zeitpunkt nicht zu versäumen, stellten sie hier einen Posten aus, der sie benachrichtigen sollte. Aber weil wir zu schnell ritten, oder weil er gerade nicht gut aufgepasst hatte, oder aber weil er gerade hierher ankam, als wir auch kamen, haben wir ihn überrascht, so dass er sich in die Brombeeren verstecken musste.« »Er hätte doch fliehen können, hinüber ihn zu den Seinen.« »Dazu fand er keine Zeit, denn wir hätten ihn noch laufen sehen und also erraten müssen, dass die Kiowas von uns wüssten und von ihm gewarnt worden seien. Es ist auch möglich, dass er von vornherein entschlossen war, sich hier zu verstecken, um uns zu belauschen.« »Dies ist alles ganz gut möglich. Mag es nun sein, wie es will. Es ist ein Glück, dass wir ihn erwischt haben. Nun wird er beichten und alles gestehen müssen.« »Er wird sich hüten, etwas zu sagen. Ihr bringt nichts aus ihm heraus.« »Kann sein. Es ist auch gar nicht nötig, dass wir uns Mühe mit ihm geben. Wir wissen doch ohne dem, woran wir sind. Und was ich noch nicht weiß, das werde ich bald erfahren, denn ich gehe jetzt hinüber.« »Um vielleicht nicht wieder herüberzukommen.« »Warum?« »Weil euch die Kiowas behalten werden. Ihr habt ja selbst gesagt, dass es bei diesen vielen großen und hellen Feuern sehr schwer sei, sich anzuschleichen.« »Ja, für euch, für mich aber nicht. Darum wird es so, wie ich euch gesagt habe. Ich gehe hinüber und ihr bleibt da.« Er sagte das in einem so bestimmten gebieterischen Tone, dass ich ihm nun denn doch entgegnete: »Ihr seid heute ganz ausgewechselt, Sam. Ihr glaubt doch nicht etwa, mir Befehle erteilen zu können. Oder solltet ihr doch?« »Natürlich glaube ich das.« »Nun, da muss ich euch in aller Freundschaft sagen, dass ihr euch irrt. Als Surveyor stehe ich über euch, denn ihr seid uns nur als Sicherheitswache zukommandiert gewesen. Sodann wisst ihr, dass ich unter Zustimmung des ganzen Stammes von Inchuchuna zum Häuptling erklärt worden bin. Ihr mögt also eure Stellung zu mir von welcher Seite betrachten, wie ihr wollt, so stehe ich über euch und ich bin es, der zu befehlen hat.« »Mir hat kein Häuptling was zu sagen«, behauptete er, »und außerdem bin ich ein alter Westmann, während ihr ein Greenhorn und mein Schüler seid. Das solltet ihr nicht vergessen, wenn ihr nicht für undankbar gehalten werden wollt. Es bleibt dabei, ich gehe jetzt und ihr bleibt hier.« Er ging wirklich, die Apachen murrten über ihn und auch Stone meinte verdrossen: »Er ist halt wirklich ganz anders als sonst. Euch Undankbarkeit vorzuwerfen. Wir sind es doch, die sich bei euch zu bedanken haben, denn ohne euch lebten wir nicht mehr. Hat er denn euch auch einmal das Leben gerettet?« »Lasst ihn«, antwortete ich. »Er ist ein kleiner, prächtiger Kerl, und gerade sein heutiges Auftreten spricht für ihn. Es ist die Wut über Inchuchuna und Nchochis Tod. Gehorchen werde ich ihm allerdings nicht. Ich gehe jetzt auch. In der Aufregung, in welcher er sich befindet, kann er sich leicht zu etwas hinreißen lassen, was er bei gewöhnlicher Stimmung vermeiden würde. Bleibt hier, bis ich wiederkomme, und selbst wenn ihr Schüsse hören solltet, geht ihr nicht vom Platze. Nur dann, wenn ihr meine Stimme hört, welche bis hierher zu vernehmen ist, kommt ihr mir zu Hilfe.« Ich ließ meinen Bärentöter liegen, ebenso wie Sam seine alte Lady da gelassen hatte, und entfernte mich. Ich hatte bemerkt, wie Hawkins gleich von uns weg durch das Flussbett gegangen war. Er wollte sich also von drüben anschleichen. Ich hielt dies für falsch und beabsichtigte, es anders und besser zu machen. Die Kiowas wussten, dass wir flussabwärts von ihnen zu suchen waren, und richteten also ihre Aufmerksamkeit ganz besonders dorthin. Darum handelte Hawkins sehr falsch, indem er sich von dort her annähern wollte. Ich dagegen nahm mir vor, von der entgegengesetzten Seite zu kommen. Darum ging ich am diesseitigen Ufer abwärts, doch so weit von demselben, dass mich der Schein der jenseits brennenden Feuer nicht treffen konnte, bis das Wäldchen drüben zu Ende war. Da unten war kein Feuer angezündet worden, und die Bäume hielten den Lichtschein ab. Es war hier also so dunkel, dass ich unbemerkt hinunter in das Flussbett und jenseits wieder hinaufgelangen konnte. Nun befand ich mich unter den Bäumen, legte mich nieder und kroch vorwärts. Es brannten 8 Feuer, so viele wurden nicht gebraucht, denn ich zählte nur gegen 40 Indianer. Sie waren also nur angebrannt, um uns zu zeigen, wo die Kiowas lagerten. Diese saßen unter den Bäumen in verschiedenen Gruppen beisammen und hatten ihre Gewehre schussfertig in den Händen. Wehe uns, wenn wir so unvorsichtig gewesen wären, in die uns gestellte Falle zu laufen. Diese war übrigens eine so bemerkbar und dumm gelegte, dass nur ganz unerfahrene Menschen in dieselbe hätten gehen können. Die Pferde der Roten sah ich draußen auf der freien Prärie weiden. Ich hätte gar zu gern eine der Gruppen belauscht, womöglich die, bei welcher sich der Anführer befand, weil dort sicher zu hören war, was ich wissen wollte. Aber wo war der Anführer zu suchen? Jedenfalls bei der Gruppe, bei welcher auch Santa saß, so sagte ich mir. Also schob ich mich von Baum zu Baum, um den letzteren zu entdecken. Nach einigem Suchen sah ich ihn. Er saß mit 4 Indianern zusammen, von denen allerdings keiner das Abzeichen der Häuptlingswürde trug. Das war auch gar nicht nötig, denn nach den Gebräuchen der Roten musste der älteste dieser 4 der Anführer sein. Leider konnte ich mich nicht so nahe hinwagen, wie ich gern wollte, denn es gab kein Unterholz, in dem ich Schutz und Deckung gefunden hätte. Aber einige Bäume standen so, dass ihre Gesamtschatten mir eine, wenn auch nur zweifelhafte, Sicherheit bot. Da 8 Feuer brannten, warf jeder Baum mehrere Schatten, Halbschatten, welche hin und her zitterten und dem Innern des Wäldchens ein gespenstisches Aussehen verliehen. Zu meiner Freude sprachen die Roten nicht leise, sondern laut miteinander, denn es lag doch nicht in ihrer Absicht, heimlich zu tun. Wir sollten sie nicht nur sehen, sondern auch hören. Ich erreichte den erwähnten Schatten und blieb dort liegen, vielleicht 12 Schritte von Santas Gruppe entfernt. Es war kein geringes Wagnis von mir, da ich von den anderen Roten viel leichter als von dieser Gruppe aus entdeckt werden konnte. Ich hörte, dass Santa das große Wort hatte. Er erzählte vom Nuggetberg und forderte die Roten auf, mit ihm dorthin zu ziehen und den Schatz zu heben. »Weiß mein weißer Bruder den Ort, an dem er zu finden ist?« fragte der Älteste der 4 Indianer. »Nein, wir wollten ihn erfahren, aber die Apachen kamen zu schnell zurück. Wir glaubten, sie würden sich so lange verweilen, dass wir sie belauschen könnten.« »Dann ist alles Suchen vergeblich. Es können 10-mal 100 Mann hingehen, um nachzuforschen. Sie werden nichts finden. Die roten Männer verstehen es sehr gut, solche Stellen völlig unkenntlich zu machen. Aber da mein Bruder den größten unserer Feinde und seine Tochter erschossen hat, so werden wir ihm den Gefallen tun, später mit ihm hinzureiten und ihm suchen zu helfen. Vorher aber müssen wir deine Verfolger fangen und dann auch Winnetou töten.« »Winnetou? Der wird doch bei ihnen sein.« »Nein, denn er darf nicht von seinen Toten fort und wird auch die größere Hälfte seiner Krieger bei sich behalten. Die kleinere Hälfte ist dir nach und wird von Old Shatterhand, dem weißen Hunde, angeführt, welcher unserem Häuptling die Knie zerschmettert hat. Diese Schar werden wir heute überwältigen. Dann reiten wir nach dem Nuggetberg, um Winnetou kalt zu machen und nach dem Golde zu suchen.« »Das ist nicht so möglich, wie mein Bruder denkt. Winnetou hat seinen Vater und seine Schwester zu begraben, wobei er nicht gestört werden darf, denn der große Geist würde uns dies nie verzeihen. Aber dann, wenn er fertig ist, überfallen wir ihn. Er wird nun nicht nach den Städten der Bleichgesichter ziehen, sondern heimkehren. Da legen wir ihm einen Hinterhalt und locken ihn so heran, wie wir es heute mit Old Shatterhand tun, der ganz gewiss dabei ist. Ich warte nur, dass meine Späher zurückkehrt, der sich drüben versteckt hat. Und auch die Wächter, welche sich weit draußen hingelegt haben, haben mir noch keine Meldung gesandt.« Als ich dies hörte, erschrak ich. Es lagen also Posten vor dem Wäldchen. Wenn Sam Hawkins dies nicht bemerkte und zwischen sie geriet. Kaum hatte ich dies gedacht, so hörte ich ein kurz ausgestoßenes Geschrei mehrerer Stimmen. Der Anführer sprang auf und lauschte. Auch alle anderen Kiowas waren still und horchten. Da näherten sich dem Wäldchen eine Gruppe, welche aus 4 Roten bestand, die einen Weißen geschleppt brachten. Er sträubte sich, doch ohne Erfolg. Er war zwar nicht gefesselt, wurde aber von den 4 Messern seiner Besieger in Schach gehalten. Dieser Weiße war mein unvorsichtiger Sam. Mein Entschluss stand sofort fest. Ich durfte ihn nicht stecken lassen, obwohl ich dabei mein Leben wagte. »Sam Hawkins«, rief Santa, der ihn erkannte. »Good evening, Sir. Habt wohl nicht geglaubt, mich hier wiederzusehen?« »Schuft, Räuber, Mörder«, antwortete ihm der furchtlose Kleine, indem er ihn bei der Gurgel packte. »Gut, dass ich euch habe. Nun bekommst du deinen Lohn, wenn ich mich nicht irre.« Der Angegriffene wehrte sich, die Roten griffen zu und rissen Sam von ihm weg. Das gab einen kurzen Tumult, den ich schnell benutzte. Ich zog die beiden Revolver, sprang nach der Stelle hin und mitten unter die Indianer hinein. »Old Shatterhand«, schrie Santa, indem er erschrocken davonrannte. Ich schickte ihm 2 Kugeln nach, die aber wohl nicht trafen, gab die übrigen Schüsse auf die Roten ab, welche zurückriefen, und rief Sam zu. »Fort, mir nach, genau hinter mir her!« Es war, als ob die Roten vor Entsetzen unfähig zur Bewegung seien. Sie standen starr, obgleich ich auf sie geschossen hatte, doch absichtlich nach ungefährlichen Körperstellen. Ich fasste Sam beim Arme und riss ihn mit mir fort in das Wäldchen hinein, durch dasselbe hindurch und in das Flussbette hinab. Das ging alles so schnell, dass von dem Augenblicke meines Angriffs an bis jetzt kaum mehr als eine Minute vergangen war. »All Devils, war das zur rechten Zeit«, meinte Sam, als wir unten angekommen waren. »Ich wurde von diesen Schurken...« »Schwatzt nicht, sondern folgt mir«, unterbrach ich ihn, indem ich seinen Arm fahren ließ und mich nach rechts wandte, um im Flussbette abwärts zu rennen, denn es galt zunächst, außer Schussweite zu kommen. Nun erst kamen die völlig überrumpelten und verblüfften Roten zu sich. Ihr Geheul erscholl hinter uns her, so dass ich Sams Schritte nicht mehr hören konnte. Schrille Rufe erschallten, Schüsse krachten, es war ein wahrer Höllenlärm. Warum flüchtete ich nicht flussabwärts unserem Lager zu, sondern abwärts demselben Grad entgegengesetzt? Aus einem sehr triftigen Grunde. Die Roten konnten uns zunächst nicht sehen, weil es unten im Flussbette dunkel war, und rannten jedenfalls aufwärts, weil sie als sicher annahmen, dass wir in dieser Richtung geflohen seien. Wir befanden uns also, indem wir abwärts rannten, so ziemlich in Sicherheit und konnten dann in einem Bogen nach unserem Lager zurückkehren. Als ich glaubte, weit genug gelaufen zu sein, hielt ich an. Das Geheul der Roten ertönte immer noch in der Ferne. Da, wo ich stand, regte sich nichts. »Sam«, rief ich mit unterdrückter Stimme. Es folgte keine Antwort. »Sam, hört ihr mich?«, fragte ich lauter. Er antwortete auch jetzt nicht. Wo steckte er? Er musste mir doch gefolgt sein. War er vielleicht gestürzt und hatte sich verletzt? Denn meine Flucht war über rissigen, vertrockneten Schlamm und tiefe Wasserlachen gegangen. Ich nahm Patronen aus dem Gürtel, lud die Revolver wieder und kehrte dann um, langsamen Schrittes nach ihm zu suchen. Der Höllenlärm, den die Kiowas machten, währte noch immer fort. Dennoch wagte ich mich näher und näher, bis ich wieder unter dem Wäldchen an der Stelle stand, wo ich Sam aufgefordert hatte, mir zu folgen. Ich hatte ihn nicht gefunden, er war wohl anderer Ansicht als ich gewesen und gleich an das andere Ufer gestiegen, ohne meine Worte zu achten. Aber da musste ihn der Schein der Feuer getroffen und beleuchtet haben, und er hatte sich nicht nur den Augen der Kiowas, sondern auch ihren Kugeln preisgegeben. Welche Unbedachtsamkeit von dem kleinen, heute so obstinanten Kerlchen! Es wurde mir abermals Angst um ihn. Ich entfernte mich wieder von dem Wäldchen, bis ich von demselben aus nicht bemerkt werden konnte, und lief in einem Bogen auf unser Lager zu. Dort fand ich alles in großer Aufregung. Die roten und weißen Gefährten drängten sich an mich, und Dick Stone rief in vorwurfsvollem Tone aus: »Sir, warum habt ihr uns verboten, euch nachzukommen, selbst wenn Schüsse fallen sollten? Wir haben mit wahrer Gier gewartet, dass ihr rufen würdet. Gott sei Dank, dass wenigstens ihr wieder da seid, und zwar unverletzt, wie ich sehe.« »Wo ist Sam, nicht hier?« erkundigte ich mich. »Hier? Wie könnt ihr nur so fragen? Habt ihr denn nicht gesehen, wie es ihm ergangen ist? Wie denn? Als ihr fort waret, warteten wir. Nach längerer Zeit hörten wir einige Rote rufen. Dann wurde es wieder still. Da, auf einmal hörten wir Revolverschüsse und kurz darauf ein entsetzliches Geheul. Dann krachten Flintenschüsse und wir sahen Sam erscheinen. Wo? Drunten beim Wäldchen, am diesseitigen Ufer.« Dachte es mir. Sam ist heute so unvorsichtig gewesen wie noch nie. Weiter, weiter. Er kam auf uns zugelaufen, aber es war eine ganze Menge Kiowas hinter ihm her, die ihn ereilten und festnahmen. Wir sahen dies deutlich, weil die Feuer hell brennen und wollten ihm Hilfe bringen. Aber ehe wir die Stelle erreichen konnten, waren sie mit ihm schon über das Flussbette hinüber und verschwanden unter den Bäumen. Wir hatten große Lust, ihnen nachzufolgen, um sie anzugreifen und Sam zu befreien, aber wir dachten an euer Verbot und unterließen es. Daran habt ihr sehr klug getan, denn ihr 11 Mann hättet nichts erreichen können und wäret alle ausgelöscht worden. Aber was tun wir, Sir? Sam ist gefangen. Leider ja, und zwar nun zum zweiten Mal. Zum zweiten? Rief er erstaunt. Ja, nach dem ersten Mal hatte ich ihn schon wieder frei. Er brauchte mir nur zu folgen, so stände er jetzt gerade so wie ich hier. Aber er hatte heute eben seinen Kopf für sich. Ich erzählte ihnen, was geschehen war. Als ich geendet hatte, sagte Will Parker: Da trifft euch keine Schuld, Sir. Ihr habt weit mehr getan, als was jeder andere gewagt hätte. Sam hat sich selbst in diese Tinte geritten, aber wir dürfen ihn deshalb noch nicht drin sitzen lassen. Nein, er muss raus. Das wird uns aber nun weit schwerer werden, als es mir zum ersten Mal geworden ist. Denn wir können uns darauf verlassen, dass die Kiowas doppelt scharf aufpassen werden. Das ist gewiss. Aber vielleicht ist es dennoch möglich, ihn noch einmal herauszuhauen. Möglich ist alles, aber 12 Mann gegen 50, die nur darauf warten, überfallen zu werden. Und doch ist dies wahrscheinlich die einzige Art und Weise, denn am Tage dürfen wir den Angriff auf das Wäldchen noch viel weniger wagen. Well, so greifen wir noch in dieser Nacht an. Langsam, langsam, das will überlegt sein. Überlegt es, Sir, aber gebt mir inzwischen die Erlaubnis, mich einmal hinüberzuschleichen, um nachzuforschen, wie es steht. Das mögt ihr tun, doch nicht jetzt, sondern später, wenn einige Zeit verflossen ist und ihre Aufmerksamkeit sich vermindert hat. Und dann geht ihr nicht allein, sondern ich begleite euch, und wahrscheinlich nehmen wir auch die anderen alle mit. Schön, sehr gut, Sir. Das will ich gelten lassen, die anderen auch gleich mitnehmen. Das klingt schon ganz wie Überfall. Wir werden unsere Pflicht tun. 6 bis 8 Kiowas nehme ich auf mich allein, und Dick Stone wird nicht weniger haben wollen, nicht, alter Dick? »Yes, hast's getroffen, alter Will«, antwortete der Gefragte. »Es kommt mir auf einige mehr oder weniger gar nicht an, wenn es sich darum handelt, Sam loszumachen. Ist sonst ein kleiner Pfiffikus, hat aber heute gerade seinen schwachen Tag gehabt. Ja, allerdings, an diesem Tage war Sam recht schwach gewesen. Ich ging im Stillen mit mir zu Rate, auf welche Weise er am besten zu befreien sei. Mein Leben hatte ich für ihn wagen dürfen, aber war ich berechtigt, seinetwegen auch dasjenige der Apachen auf das Spiel zu setzen? Vielleicht konnte man auf dem Wege der List leichter und ungefährlicher an das Ziel gelangen. Das musste sich nachher ergeben, wenn wir uns hinüberschlichen. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, wollte ich da die Apachen auch mitnehmen. Vielleicht stellte es sich heraus, dass ein plötzlicher Angriff Vorteile bot, welche wir mit keinen großen Wagnissen erreichen konnten. Jetzt mussten wir noch warten, denn wir machten die Bemerkung, dass es drüben noch sehr lebhaft zuging. Bald aber wurde es ruhiger und diese Stille wurde nur durch kräftige, weithin schallende Tomahawk-Hiebe unterbrochen. Die Roten schlugen Holz von den Bäumen. Wahrscheinlich hatten sie die Absicht, Feuer bis zum Morgen in der jetzigen, ungewöhnlichen Weise zu unterhalten. Dann hörten auch die Axtschläge auf. Die Sterne deuteten Mitternacht an und ich hielt es für an der Zeit, ans Werk zu gehen. Zunächst sorgten wir dafür, dass die Pferde, welche wir zurücklassen mussten, gut angebunden waren und nicht loskommen konnten. Dann sah ich noch einmal nach den Fesseln und dem Knebel des gefangenen Kiowa. Hierauf verließen wir unseren Lagerplatz und schlugen genau denselben Weg ein, auf welchem ich vorhin nach dem Flussbette gegangen war. Als wir unterhalb des Wäldchens in demselben standen, befahl ich den Apachen unter der Anführung Dick Stones hier zu bleiben und ja, jedes Geräusch zu vermeiden. Dann stieg ich mit Will Parker leise zu den Bäumen empor. Als wir die Uferhöhe erreicht hatten, legten wir uns nieder und lauschten. Es herrschte tiefste Stille ringsumher. Nun krochen wir langsam vorwärts. Die 8 Feuer brannten noch immer so hoch. Ich sah, dass ganze Haufen starker Äste in dieselben geworfen worden waren. Das machte mich stutzig. Wir rückten weiter und weiter vor und sahen keinen Menschen. Endlich überzeugten wir uns, freilich unter Beachtung aller Vorsicht, dass das Wäldchen leer war. Es gab keinen einzigen Kiowa mehr da. »Sie sind fort, wirklich fort, heimlich fort«, sagte Parker erstaunt. »Und doch haben sie die Feuer noch so geschürt, um ihren Rückzug zu maskieren. Solange die Feuer brennen, müssen wir denken, dass sie noch da sind.« »Aber wohin sind sie, ganz fort?« »Ich vermute es, weil Sam für sie eine gute Beute ist, die sie in Sicherheit bringen wollen. Aber es ist auch möglich, dass sie eine Teufelei beabsichtigen.« »Welche?« »Uns drüben zu überfallen, wie wir sie jetzt hier drüben angegriffen hätten.« »Wetter, das ist freilich möglich. Da müssen wir schleunigst vorbeugen, Sir.« »Ja, wir müssen hinüber und unsere Pferde in Sicherheit bringen, auch wenn es sich später als unnötig erweisen sollte. Besser ist besser.« Wir stiegen zu den Apachen hinab und eilten nach unserem Lagerplatze, wo wir alles in Ordnung fanden. Doch die Kiowas konnten auch noch später kommen, darum stiegen wir auf und ritten ein tüchtiges Stück in die Prärie hinein, wo wir uns lagerten. Wenn die Kiowas ja noch kamen, so fanden sie uns nicht am alten Platze und mussten den Tage abwarten, um uns zu sehen. Den Gefangenen hatten wir natürlich nicht liegen lassen, sondern mitgenommen. Nun blieb auch uns nichts anderes übrig, als uns bis zum Morgen zu gedulden. Wer schlafen konnte, der schlief, wer das nicht fertig brachte, der wachte. So verging die Nacht, und als der Morgen zu dämmern begann, setzten wir uns auf die Pferde und ritten zunächst nach unserem Lagerplatz zurück. Es war niemand da gewesen, und wir hatten uns also ohne Grund entfernt, doch das schadete nichts. Dann ging es über den Fluss nach dem Wäldchen hinüber. Die Feuer waren niedergebrannt und hatten Aschehaufen hinterlassen, als die einzigen Zeichen davon, dass es gestern hier so lebhaft zugegangen war. Nun untersuchten wir die Spuren. Von der Stelle, an welcher ich die Pferde gesehen hatte, führte die Gesamtspur der Kiowas fort. Sie waren hier aufgestiegen und hatten sich in südöstliche Richtung entfernt. Es lag klar, dass sie es aufgegeben hatten, sich in einen Kampf mit uns einzulassen, welcher ihnen keinen Nutzen bringen konnte, weil es ihnen nicht mehr möglich war, uns zu überraschen. Und Sam? Den hatten sie mitgenommen, was Dick Stone und Will Parker außerordentlich in das Gemüt griff. Auch mir tat das liebe Kerlchen herzlich leid, und ich war gern bereit, alles halbwegs Vernünftige zu seiner Befreiung zu unternehmen. »Wenn wir ihn nicht losmachen, so werden sie am Pfahle martern«, klagte Dick Stone. »Nein«, tröstete ich, »wir haben ja auch einen Gefangenen, eine Geisel für ihn.« »Aber ob Sie das wissen?« »Jedenfalls, Sam ist unbedingt zu klug gewesen, es Ihnen zu sagen. Wie man es ihm macht, so machen wir es mit unserem Gefangenen.« »Aber wir müssen diesen Insman nachhalten, es mag stehen, wie es will.« »Nein.« »Was, ihr wollt ihn im Stiche lassen?« »Auch nein.« »Aber wie reimt ihr dieses beides zusammen?« »Dadurch, dass ich mich von diesen roten Kerls nicht an der Nase in der Savanne herumführen lasse.« »An der Nase? Ich verstehe euch nicht.« »Nun, seht euch einmal ihre Fährte an. Wie alt ist sie wohl?« »Sie sind schon vor Mitternacht fort, wie es den Anschein hat.« »Das denke ich auch. Von da an bis jetzt sind gegen 10 Stunden vergangen. Denkt ihr, dass wir diesen Vorsprung heute einholen können?« »Nein.« »Oder morgen?« »Auch nicht. Und wohin meint ihr, dass sie geritten sind?« »Nach ihrem Dorfe.« »So kommen sie dort an, ehe wir sie einholen können. Seid ihr nun vielleicht der Ansicht, dass wir 12 Personen uns mitten in das weite Gebiet der Kiowas wagen können, um eines ihrer Dörfer zu überfallen und einen Gefangenen zu befreien? Das würde Wahnsinn sein. Schön. Wir sind also einer Meinung. Wir reiten ihnen nicht nach. Da kratzte er sich hinter dem Ohre und murmelte ratlos und ärgerlich. Aber Sam, unser alter Sam, was wird mit dem? Wir können ihn doch nicht aufgeben. Nein, das tun wir nicht, sondern wir werden ihn im Gegenteile befreien. Hol euch der Teufel, Sir. Ich bin nicht dazu geschaffen, diese Art von Rätseln zu lösen. Einmal sagt ihr, dass wir den Roten nicht folgen wollen, und gleich darauf behauptet ihr, dass ihr Gefangener befreit werden soll. Das ist doch ganz so, als ob ihr einen Esel in einem Arten erst ein Kamel und dann einen Affen nennt. Das mag begreifen, wer will, ich aber nicht. Es ist schon etwas anderes, denn euer Beispiel trifft nicht zu. Die Kiowas wollen nämlich gar nicht nach ihrem Dorfe. Nicht? Wohin denn? Erratet ihr das nicht? Nein. Was für alte, erfahrene Westmänner ihr doch seid. Da lobe ich mir doch die Greenhorns, welche solche Nüsse knacken, ohne sich die Zähne daran auszubeißen. Die Roten wollen nämlich nach dem Nuggetberg. Nach dem, Behold! Sollte das die Wirklichkeit sein, Sir? Sie ist es, darauf könnt ihr euch verlassen. Zuzutrauen wäre es ihnen wirklich. Ich traue es ihnen nicht nur zu, sondern ich behaupte es mit Bestimmtheit. Aber sie dürfen doch das Begräbnis nicht stören. Das beabsichtigen sie auch nicht. Sie werden warten, bis es vorüber ist. Sie sind uns und den Apachen feindlich gesinnt. Sie streben nach Rache. Da war ihnen Santas Ankunft sehr willkommen. Sie erfuhren den Tod in Chuchunas und seiner Tochter und freuten sich darüber. Wie gern werden sie Winnetou und uns das gleiche Schicksal wünschen. Sie hatten es uns zugedacht, als sie hörten, dass Santa Verfolger hinter sich habe. Wir waren aber vorsichtig und gingen, Sam ausgenommen, nicht in die Falle. Nun versuchen sie es anders. Sie tun, als ob sie die Absicht hätten, nach ihrem Dorfe zu reiten. Das hält uns ihrer Ansicht nach davon ab, ihnen zu folgen. Sie nehmen also an, dass wir zu Winnetou zurückkehren werden. Wenn sie aber einige Zeit südöstlich geritten sind und dabei, wenn der Zufall es bietet, noch mehr Krieger an sich gezogen haben, wenden sie um und gehen nach dem Nuggetberg, wo wir, wie sie denken, uns ahnungslos überfallen und abschlachten lassen. Schönes Exempel, jawohl, schönes Exempel. Wir werden aber dafür sorgen, dass es ein anderes Fazit gibt. Ja, das werden wir. Wahrscheinlich ist ihnen dieser Plan von Santa eingegeben worden, welche diese Gelegenheit benutzen will, sich Gold zu holen. Kurz und gut, ich bin vollständig überzeugt, dass der Stock so schwimmt, wie ich es jetzt erklärt habe. Wollt ihr nun noch hinter den Kiowas her? Fällt mir nicht ein. Eure Berechnung erscheint mir zwar etwas gewagt, aber solange ich euch kenne, habt ihr euch noch nie geirrt, sondern stets recht gehabt. Darum denke ich, dass es auch diesmal so zutreffen wird. Was meinst du dazu, alter Will? Ich meine, dass es genauso ist, wie Old Shatterhand sagt. Wir müssen fort von hier, augenblicklich fort, um Winnetou rechtzeitig warnen zu können. Seid ihr einverstanden, Sir? Ja. Und den Gefangenen nehmen wir mit? Natürlich, wir binden ihn auf Sams Mary, was ihm freilich keinen großen Genuss bereiten wird. Nachdem ihr das besorgt habt, brechen wir auf. Vorher jedoch wollen wir unten im Fluss einen Wassertümpel suchen, um unsere Pferde zu tränken. Eine halbe Stunde später waren wir unterwegs, keineswegs sehr zufrieden mit dem Erfolge unseres Rittes. Anstatt Santa zu fangen, hatten wir Sam Hawkins verloren, aber durch seine eigene Schuld, und wenn meine Voraussetzung sich später bewahrheitete, so stand fast mit Sicherheit zu erwarten, dass wir Sam Hawkins befreien und Santa ergreifen würden. Bei der Verfolgung des Letzteren waren wir natürlich gezwungen gewesen, auf seiner Spur zu bleiben und hatten infolgedessen einen Umweg gemacht, weil er von seiner ursprünglichen Richtung abgewichen war und einen stumpfen Winkel geritten hatte. Ich beschloss, diesen Winkel abzuschneiden, und die Folge davon war, dass wir schon kurz nach Mittag des nächsten Tages vor der Schlucht hielten, welche hinauf nach der Lichtung führte, auf der Überfall und Doppelmord geschehen war. Wir ließen die Pferde unter Obhut eines Apachen unten im Tale und stiegen empor. Am Rande der Lichtung stand ein Wächter, der uns nur mit einer stillen Bewegung der Hand begrüßte. Wir sahen beim ersten Blicke, wie fleißig die 20 Apachen gewesen waren, um das Begräbnis ihres Häuptlings und seiner Tochter vorzubereiten. Ich sah eine Menge schlanker Bäume liegen, welche mit den Tomahawks gefällt und zum Gerüste bestimmt waren. Sodann gab es große Haufen von Steinen, welche herbeigeschleppt worden waren und noch immer herbeigetragen wurden. Zu diesen Arbeitern gesellten sich sogleich die Apachen, welche ich mit mir gehabt hatte. Ich erfuhr, dass das Begräbnis am nächsten Tage stattfinden sollte. Seitwärts hatte man eine interimistische Hütte errichtet, in welcher die beiden Leichen aufbewahrt wurden. Winnetou befand sich in derselben. Es wurde ihm gesagt, dass wir angekommen seien, und er trat hinaus. Wie sah er aus? Er war ja überhaupt sehr ernst, und nur in seltenen Fällen glitt einmal ein Lächeln über sein Gesicht. Laut Lachen aber habe ich ihn niemals hören. Jedoch lag auf seinen männlichen, schönen Zügen, trotz dieses Ernstes, stets ein Ausdruck der Güte und des Wohlwollens, und sein dunkles Samettauge konnte bei Gelegenheit sogar außerordentlich freundlich blicken. Wie oft hat es auf mir mit einer Liebe und Zärtlichkeit geruht, deren Licht man sonst nur in Frauenaugen zu finden pflegt. Heute aber gab es von alledem keine Spur. Sein Gesicht schien steinhart geworden zu sein, und sein Auge blickte düster innenwärts. Seine Bewegungen waren langsam und schwer. So kam er auf mich zu, warf einen trüben, forschenden Blick umher, schüttelte mir matt die Hand, sah mir mit einem Ausdrucke, der mir tief in die Seele schnitt, in die Augen und fragte: »Wann ist mein Bruder zurückgekehrt?« »Soeben.« »Wo befindet sich der Mörder?« »Er ist uns entgangen.« Die Aufrichtigkeit gebietet mir zu gestehen, dass ich bei dieser Antwort den Blick zu Boden senkte. Ich möchte beinahe sagen, dass ich mich schämte, diese Worte auszusprechen. Auch er sah zur Erde nieder. Ich hätte in sein Inneres blicken mögen. Erst nach einer langen Pause erkundigte er sich: »Hat mein Bruder die Spur verloren?« »Nein, ich habe sie noch jetzt. Er wird hierher kommen.« »Old Shatterhand mag mir erzählen.« Er setzte sich auf einen Stein, ich tat desgleichen und lieferte ihm einen genauen, wahrheitsgetreuen Bericht. Er hörte ihn wortlos bis zu Ende an, schwieg auch noch darüber hinaus und fragte dann: »So weiß mein Bruder nicht genau, ob der Mörder von den Revolverkugeln getroffen worden ist.« »Nein, ich möchte aber annehmen, dass ich ihn nicht verwundet habe.« Er nickte leise, drückte mir die Hand und sagte: »Mein Bruder mag mir die Frage verzeihen, welche ich vorhin aussprach, die Frage, ob er die Spur verloren habe. Old Shatterhand hat alles getan, was er tun konnte, und am Schlusse noch außerordentlich weise gehandelt. Sam Hawkins wird es sehr bedauern, unvorsichtig gewesen zu sein. Wir werden es ihm verzeihen und ihn befreien. Ich denke auch wie mein Bruder. Die Kiowas werden kommen. Sie sollen uns aber anders finden, als sie uns zu finden hoffen. Der Gefangene mag nicht hart behandelt, aber scharf beobachtet werden. Morgen sollen die Gräber über Inchuchuna und Nchochi errichtet werden. Wird mein Bruder dabei sein? Es würde mich sehr schmerzen, wenn Winnetou es mir nicht erlaubte.« »Ich erlaube es nicht, sondern ich bitte dich darum. Deine Gegenwart wird vielleicht vielen Söhnen der Bleichgesichter das Leben erhalten. Das Gesetz des Blutes fordert den Tod vieler weißer Menschen, aber dein Auge ist wie die Sonne, deren Wärme das harte Eis zerweicht und in erquickendes Wasser verwandelt. Du weißt, wen ich verloren habe. Sei du mir Vater und sei du mir Schwester zugleich. Ich bitte dich darum, Charlie.« Eine Träne stand in seinem Auge. Er schämte sich ihrer, die er vor einem anderen als mir unmöglich sehen lassen durfte, eilte davon und verschwand bei den Toten in der Hütte. Er nannte mich heute zum ersten Mal bei meinem Vornamen Karl und hat ihn auch in Zukunft nie anders als jetzt, nämlich Charlie, ausgesprochen. Nun sollte ich von dem Begräbnisse erzählen, welches mit allen indianischen Feierlichkeiten vorgenommen wurde. Ich weiß auch sehr wohl, dass eine eingehende Beschreibung dieser Feierlichkeiten gewiss interessieren würde, aber wenn ich an jene traurigen Stunden denke, fühle ich noch heute ein so tiefes Weh, als ob sie erst gestern vergangen wären, und die Schilderung derselben kommt mir wie eine Entweihung vor. Nicht eine Entweihung der Grabmäler, welche wir den beiden Toten damals am Nuggetziel erbauten, sondern des Denkmales, welches ich ihnen in meinem Herzen errichtete und stets treu gehütet habe. Darum bitte ich, die Beschreibung unterlassen zu dürfen. In Chuchunas Leiche wurde auf sein Pferd gebunden, worauf man um beide Erde häufte, bis sich das Tier nicht mehr bewegen konnte. Dann bekam es eine Kugel in den Kopf. Der Erdhaufen wurde erhöht, bis er den Reiter, seine Waffen und seine Medizin ganz bedeckte und dann rundum mit mehreren Steinschichten bis zur Spitze bedeckt. Nchochi erhielt auf meine Bitte ein anderes Grab. Ich wollte sie nicht so unmittelbar mit Erde bedeckt haben. Wir richteten sie an dem Stamme eines Baumes in sitzende Stellung auf und fügten dann um sie herum Steine zu einer festen, hohlen Pyramide zusammen, aus deren Spitze der Gipfel des Baumes ragte. Ich bin später einige Male mit Winnetou am Nuggetziel gewesen, um die Gräber zu besuchen. Wir haben sie immer unverletzt gefunden. Ende von Kapitel 5, Teil 7. Aufgenommen von Kim Reichert, Hamburg, Deutschland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Markus X. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 6, Teil 1. Sechstes Kapitel. Sams Befreiung. Es lässt sich denken, welch großen Schmerz Winnetou über den Verlust seines Vaters und seiner Schwester empfand. Während des Begräbnisses durfte er demselben noch Ausdruck geben, dann aber musste er ihn streng in seinem Inneren verschließen. Dies wurde ihm einerseits durch die indianische Sitte und andererseits durch die Notwendigkeit geboten, seine ganze Aufmerksamkeit auf die erwartete Ankunft der Kiowas zu richten. Er war jetzt nicht mehr der durch den herben Verlust fast niedergeschmetterte Sohn und Bruder, sondern der Anführer seiner Kriegerschar, mit welcher er den Angriff der Feinde abzuweisen hatte und den Mörder Santa fangen wollte. Er schien mit dem Plane dazu schon fertig zu sein, denn gleich nach dem Begräbnisse befahl er den Apachen, sich zum Aufbruche bereit zu machen und darum die Pferde, welche sich unten im Tale befanden, heraufzuholen. »Warum erteilt mein Bruder diese Weisung?« fragte ich ihn. »Das Terrain ist so schwierig, dass es sehr viel Mühe machen wird, die Tiere hierher zu bringen.« »Das weiß ich«, antwortete er, »aber es muss dennoch geschehen, weil ich die Kiowas dadurch überlisten will. Sie haben sich des Mörders angenommen und werden alle sterben müssen. Alle!« Sein Gesicht hatte bei diesen Worten einen drohenden, entschlossenen Ausdruck. Wenn er seinen Vorsatz zur Ausführung brachte, waren die Kiowas verloren. Ich hegte mildere Gesinnungen als er. Sie waren allerdings unsere Feinde, trugen aber doch nicht die Schuld an dem Tode Inchuchunas und seiner Tochter. Durfte ich es wagen, ihn anders zu stimmen? Vielleicht lud ich dadurch seinen Zorn auf mich, aber die Gelegenheit zu einer solchen Bitte war günstig, weil wir uns ganz allein auf der Lichtung befanden. Die Apachen hatten seinen Befehl sofort befolgt und sich entfernt, und Stone und Parker waren mit ihm gegangen. Es hörte es also niemand, wenn er mir in der Erzürnung eine Antwort gab, welche mich in Gegenwart anderer hätte beleidigen müssen. Ich sprach ihm also die soeben erwähnte Ansicht aus, und zu meiner Überraschung trat die Wirkung nicht ein, welche ich befürchtet hatte. Er sah mich zwar mit großen, finsteren Augen an, antwortete aber in ruhigem Tone. »Das muss ich freilich von meinem Bruder erwarten. Er hält es nicht für eine Schwachheit, dem Feinde auszuweichen.« »So habe ich es nicht gemeint. Von einem Ausweichen kann keine Rede sein. Ich habe sogar schon daran gedacht, wie wir sie alle festnehmen werden. Aber sie sind nicht an dem schuld, was hier geschehen ist, und es wäre ungerecht, sie die Strafe dafür mittragen zu lassen. Sie haben sich des Mörders angenommen und kommen hierher, um uns zu überfallen. Ist das nicht Grund genug für uns, sie ohne Schonung zu behandeln?« »Nein, es ist kein Grund. Wenigstens für mich nicht. Es tut mir leid zu hören, dass mein Bruder Winnetou in den Fehler fallen will, welcher die Ursache zum Untergange aller roten Nationen ist.« »Welchen Fehler meint Old Shatterhand?« »Den, dass die Innsmen sich gegenseitig zerfleischen, anstatt einander gegen den allgemeinen Feind beinzustehen. Erlaube mir, recht aufrichtig zu dir zu reden. Wer meinst du wohl, wer im Allgemeinen listiger und klüger ist? Der rote Mann oder das Bleichgesicht?« »Das Bleichgesicht. Ich sage dies, weil es die Wahrheit ist. Die Weißen haben mehr Kenntnisse und Geschicklichkeiten als wir, sie sind uns fast in allem überlegen.« »Das ist richtig. Wir sind euch überlegen. Du aber bist kein gewöhnlicher Indianer. Der große Geist hat dir Gaben verliehen, welche auch unter den Weißen nur selten einer besitzt, und darum möchte ich haben, dass du anders denkst als ein gewöhnlicher roter Mann. Dein Verstand ist scharf und dein Blick reicht weit, viel, viel weiter als das körperliche und geistige Auge eines gewöhnlichen Kriegers. Wie oft ist der Tomahawk des Kampfes unter euch ausgegraben? Du musst einsehen, dass dies ein fortgesetzter, grässlicher Selbstmord ist, den der rote Mann an sich selbst begeht, und wer in derselben Weise handelt, nimmt an diesem Selbstmorde teil. Inchuchuna und Shochi sind getötet worden, nicht von roten, sondern von weißen Männern. Einer der Mörder hat sich zu den Kiowas geflüchtet und sie beredet, euch zu überfallen. Das ist wohl Grund, sie hier zu erwarten und mit ihnen zu kämpfen, rechtfertigt es aber nicht, sie wie gefangene, tolle Hunde niederzuschießen. Sie sind rote Brüder von dir. Bedenke das wohl.« In dieser Weise fuhr ich noch einige Zeit fort. Er hörte mir ruhig zu, reichte mir, als ich das letzte Wort gesprochen hatte, die Hand und sagte, »Old Shatterhand ist ein wirklicher, aufrichtiger Freund aller roten Männer. Und er hat recht, wenn er vom Selbstmorde spricht. Ich werde tun, was er wünscht. Ich will die Kiowas gefangen nehmen, sie dann aber wieder freigeben und nur den Mörder festhalten.« »Gefangen nehmen? Das wird schwer halten, denn sie werden in Überzahl kommen. Oder solltest du denselben Gedanken haben wie ich?« »Welchen?« »Die Kiowas an einen Ort zu locken, wo sie sich nicht wehren können. Ja, das ist mein Plan. Der meinige auch. Du kennst die hiesige Gegend, und ich wollte dich fragen, ob es hier wohl einen solchen Ort gibt. Es gibt einen, und er liegt gar nicht weit von hier, nämlich eine enge Felsenschlucht, welche einem schmalen Kantildon gleicht. Da hinein will ich die Feinde locken. Hoffst du, dass es dir gelingt? Ja. Wenn sie sich in dieser Schlucht befinden, welche zu beiden Seiten nicht erstiegen werden kann, werden wir sie von vorn und auch von hinten angreifen, und sie müssen sich ergeben, wenn sie sich nicht wehrlos niederschießen lassen wollen. Wir werden ihnen das Leben schenken und damit zufrieden sein, dass ich Santa in meine Hand bekomme. Ich danke dir, mein Bruder Winnetou, hat für ein gutes Wort ein offenes Herz. Vielleicht denkt er in einem anderen Angelegenheit ebenso milde. Was meint mein Bruder Old Shatterhand? Du wolltest allen Weißen Rache schwören, und ich bat dich, dies nicht gleich zu tun, sondern bis nach dem Begräbnisse zu warten. Darf ich erfahren, was du nun beschlossen hast? Er blickte eine kurze Zeit zur Erde nieder, richtete dann seine Augen hell auf mich, deutete auf die Hütte, in welcher die Leichen gelegen hatten, und antwortete: Ich habe die vergangene Nacht dort bei den Toten zugebracht und im Kampfe mit mir selbst gelegen. Die Rache gab mir einen großen, kühnen Gedanken ein. Ich wollte die Krieger aller roten Nationen zusammenführen und mit ihnen gegen die Bleichgesichter ziehen. Ich wäre besiegt worden, aber in dem Kampfe gegen mich selbst heute in der Nacht bin ich Sieger geblieben. So hast du diesen großen, kühnen Gedanken fallen lassen? Ja, ich habe drei Personen, welche ich liebe, befragt. Zwei Tote und einen Lebenden. Sie rieten mir, diesen Plan fallen zu lassen, und ich beschloss, ihrem Rate zu folgen. Ich sprach eine Frage aus, nicht durch Worte, sondern durch den Blick, welchen ich auf ihn richtete. Da fuhr er fort: Mein Bruder weiß nicht, von welchen Personen ich spreche. Ich meine Klekihpetra, Schnochi und dich. Euch drei habe ich in Gedanken befragt und eine dreifache, aber gleichlautende Antwort erhalten. Ja, wenn beide noch lebten und du sie fragen könntest, sie würden dir ganz gewiss dasselbe sagen, was ich dir rate. Der Plan, den du hegtest, war groß, und du wärst der Mann dazu gewesen, ihn auszuführen. Doch mein Bruder mag bescheidener von mir denken und sprechen. Unterbrach er mich. Sollte es wirklich einen roten Häuptling gelingen, die Krieger aller Stämme unter sich zu vereinigen, so könnte es doch nicht so schnell geschehen, wie ich es wünschte, sondern es würde ein langes, mühevolles Menschenleben bedürfen, um an dieses Ziel zu gelangen. Und es wäre dann am Schlusse dieses Lebens zu spät, den Kampf zu beginnen. Einer allein, und wäre ein noch so großer und berühmter roter Mann, kann diese Aufgabe nicht lösen. Und nach seinem Tode würde der würdige Nachfolger fehlen, der imstande wäre, das Werk fortzusetzen und zu Ende zu führen. Freut mich, dass mein Bruder Winnetou zu dieser Ansicht gekommen ist. Sie ist die richtige. Einer reicht nicht aus, und ein Nachfolger würde sich schwerlich finden. Aber selbst wenn dies der Fall sein sollte, so würde der Kampf der Roten gegen die Weißen für euch unglücklich enden. Ich weiß es. Er würde unseren Untergang nur beschleunigen. Und wenn wir aus allen Kämpfen als Sieger hervorgingen, so sind der Bleichgesichter so viele, dass sie immer neue Scharen gegen uns senden könnten, während es uns unmöglich wäre, unsere Verluste zu ersetzen. Die Siege würden uns zwar langsamer, aber doch grad auch so aufreiben, als wenn wir geschlagen würden. Das habe ich mir gesagt, als ich während der Nacht bei meinen Toten saß und den Entschluss gefasst, auf die Ausführung meines Planes zu verzichten. Ich wollte mich damit begnügen, den Mörder zu fangen und mich an denen zu rächen, welche ihm Hilfe geleistet haben und nun mit ihm kommen, uns zu überfallen. Aber auch dies hat mir mein Bruder Old Shatterhand ausgeredet, und so soll meine Rache denn nun darin bestehen, dass ich Santa festnehme und ihn bestrafe. Die Kiowas lassen wir laufen. Diese deine Worte machen mich stolz auf die Freundschaft, welche uns verbündet. Ich werde sie dir nie vergessen. Wir beide sind, obgleich wir es nicht mit Sicherheit behaupten können, doch überzeugt, dass die Kiowas kommen werden. Es handelt sich nun darum, den Zeitpunkt ihrer Ankunft zu erfahren. Der Tag ihrer Ankunft hier ist Hoyt«, behauptete er in einem so sicheren Tone, als ob es sich um eine vollständig festgelegte Tatsache handelt. »Wie ist es dir möglich, dies so bestimmt zu sagen?« »Ich schließe es aus dem, was du mir von eurem letzten Ritte erzählt hast. Die Kiowas sind scheinbar nach ihrem Dorfe gezogen, um euch hinter sich herzulocken, wollen aber eigentlich hierher. Sie haben also einen Umweg gemacht, sonst hätten sie schon gestern eintreffen können. Sie haben auch noch andere Abhaltungen gehabt, wodurch ihre Ankunft verzögert worden ist.« »Andere Abhaltungen? Welche?« »Wegen Sam Hawkins. Den bringen sie natürlich nicht mit hierher, sondern sie haben ihn heim zu den Ihrigen geschickt. Dazu musste ein passender Ort und der geeignete Zeitpunkt abgewartet werden. Vielleicht auch eine Gelegenheit, welche sich zufällig bot. Ebenso war es nötig, einen Boten abzusenden, welcher eure Ankunft zu melden hatte.« »Ah, du meinst, dass die Krieger des Dorfes uns entgegenreiten sollten?« »Ja. Die Krieger, mit denen ihr es dort am ausgetrockneten Flusse zu tun hattet, haben euch hinter sich herziehen wollen, hatten aber, weil sie beabsichtigen, hierher zu reiten, nicht die nötige Zeit, dann mit euch anzubinden. Sie haben also jedenfalls einen oder einige Boten an die Ihrigen abgeschickt, damit man euch vom Dorfe aus entgegenziehe. Diesen Boten ist Sam Hawkins mitgegeben worden. Dann, nachdem dies geschehen ist, sind die Kiowas von ihrer Richtung abgewichen und haben den Weg nach dem Nugget-Ziel eingeschlagen. Diese Schwenkung durfte die aber nicht entdecken. Darum musste sie an einer Stelle vor sich gehen, an welcher keine Spuren zurückbleiben konnten. Dergleichen Stellen sind selten. Sie liegen meist nicht am Wege und müssen extra aufgesucht werden. Auch das ergibt einen Zeitverlust. Darum konnten die Kiowas unmöglich schon gestern hier sein. Sie sind auch bis jetzt noch nicht angekommen, werden aber ganz gewiss heute noch eintreffen.« »Woher weißt du, dass sie jetzt noch nicht da sind?« Er deutete nach der nächsten Bergkuppe. Der Wald, welcher sie bedeckte, wurde von einem sehr hohen Baume überragt. Dort war der höchste Punkt der Nuggetberge. Und wer auf dem Baume saß und ein scharfes Auge hatte, der konnte rundum die angrenzende Prärie überblicken. »Mein Bruder weiß nicht«, antwortete er, »dass ich einen Krieger dort hinaufgeschickt habe, welcher aufpassen soll und die Ankunft der Kiowas bemerken wird, denn er besitzt die Augen eines Falken. Sobald er sie kommen sieht, steigt er herab, um es mir zu melden.« »Das ist gut. Die Meldung ist noch nicht erfolgt, also sind sie noch nicht da. Und du meinst aber, dass sie ganz bestimmt heute noch kommen?« »Ja, denn länger dürfen sie nicht zögern, wenn sie uns antreffen wollen.« »Sie hatten aber nicht die Absicht, bis zum Nugget-Ziel vorzugehen, sondern sie wollten dir in der Nähe desselben einen Hinterhalt legen, um euch auf eurer Heimkehr zu überfallen.« »Dies wäre ihnen vielleicht gelungen, wenn du sie nicht belauscht hättest. Nun, ich es aber weiß, wird aus dem Hinterhalt nichts, sondern ich locke sie hierher. Die Heimkehr hätte mich nach Süden geführt, und in diese Richtung hätten sie sich also lagern müssen. Nun tue ich aber, als ob ich nordwärts gegangen sei, und locke sie hinter mir her.« »Ob sie dir folgen werden?« »Gewiss. Sie müssen auf alle Fälle einen Späher senden, um zu erfahren, ob wir überhaupt noch da sind. Diesem Kundschafter tun wir natürlich nichts, sondern lassen ihn unbelästigt zu ihnen zurückkehren. Seinetwegen habe ich den Befehl gegeben, die Pferde hier herauszubringen. Das sind über 30 Tiere. Er muss trotz des harten Bodens und trotz des Steingerölls ihre Spuren unbedingt sehen und wird ihnen folgen. Wir suchen von hier aus die Schlucht auf, welche die Falle sein soll, in der wir sie fangen wollen. Dorthin wird er uns nicht nachgehen, sondern er wird unserer Fährte nur eine kurze Strecke folgen, um sich zu überzeugen, dass wir wirklich fort sind, und dann schnell wieder umkehren, um den Seinen zu melden, dass wir nicht südwärts, sondern nach Norden davon geritten sind. Stimmt mein Bruder mir dabei?« »Ja, sie werden dadurch gezwungen, auf den beabsichtigten Hinterhalt zu verzichten. Und es lässt sich beinahe mit Sicherheit erwarten, dass sie dann hierher kommen und uns von hier aus nachreiten.« »Das werden sie, ich bin überzeugt davon. Santa, den ich haben muss, wird noch heute in meinen Händen sein.« »Was wirst du mit ihm machen?« Ich bitte meinen Bruder, mich nicht danach zu fragen. Er wird sterben. Das ist genug. Wo? Hier? Oder transportierst du ihn nach dem Pueblo? Das ist noch unbestimmt. Hoffentlich ist er nicht so ein Feigling wie Rattler, dem wir den schnellen Tod einer hündischen Memme gewähren mussten. Horch! Ich höre den Hufschlag unserer Pferde. Wir werden diesen Ort verlassen und ihn dann mit unseren Gefangenen wieder aufsuchen. Die Pferde wurden gebracht, das meinige und die Mary Sams waren auch mit dabei. Aufsteigen konnten wir nicht, dazu war der Weg nicht bequem genug. Es musste ein jeder sein Tier am Zügel führen. Winnetou ging voran. Er brachte uns nordwärts von der Blöße weg in den Wald hinein, welcher in einer ziemlich steilen Senkung niederfiel. Unten gab es einen offenen Wiesenplan. Wir bestiegen die Pferde und ritten über denselben hinüber nach einer Bergwand, welche wie eine hohe, senkrechte Felsmauer vor uns lag. Sie war durch eine schmale Schlucht gespalten. Winnetou deutete auf dieselbe und sagte: »Das ist die Falle, von welcher ich sprach. Wir reiten jetzt hindurch.« Der Ausdruck »Falle« passte sehr gut auf den engen Durchgang, den wir nun passierten. Die Wände desselben stiegen zu beiden Seiten fast lotrecht Himmel an, und es gab keine Stelle, an welcher sie erklimmt werden konnte. Wenn die Kiowas so dumm waren, hier hereinzureiten, und wir besetzten die beiden Eingänge dieser Schlucht, so wäre es Wahnsinn von ihnen gewesen, sich zur Gegenwehr zu setzen. Der Weg führte nicht in gerade Richtung, sondern er wand sich bald nach rechts, bald nach links, und es währte wohl eine Viertelstunde, bis wir den Ausgang erreichten. Dort blieben wir halten und stiegen ab. Kaum war dies geschehen, so sahen wir den Apachen kommen, welcher von dem Baume auf der Bergkuppe aus nach den Kiowas ausgelugt hatte. »Sie sind gekommen«, meldete er. »Ich wollte sie zählen, konnte dies aber nicht, weil sie nicht einzeln ritten und sehr entfernt waren.« »Haben Sie die Richtung nach dem Tale genommen?« erkundigte sich Winnetou. »Nein, sie hielten draußen auf der Prärie an, wo sie sich zwischen Büschen gelagert haben. Aber dann trennte sich ein einzelner Krieger von ihnen. Er war zu Fuße, und ich sah ihn nach dem Tale gehen.« »Das ist der Speer. Wir haben gerade noch Zeit, die Falle zu öffnen und sie dann zu schließen. Mein Bruder Shatterhand, Mark Stone, Parker und 12 meiner Krieger mit sich nehmen und hier links um den Berg gehen. Sobald er eine sehr starke, hohe Birke erblickt, dringt er in den Wald ein, welcher langsam empor und jenseits wieder niedersteigt. Kommt mein Bruder drüben an, so befindet er sich in der Verlängerung des Tales, von welchem aus wir nach Nagetzil emporgestiegen sind. Geht er dieses Tal hinab, so erreicht er bald die Stelle, an welcher wir unsere Pferde zurückließen. Der fernere Weg ist ihm bekannt. Er darf aber nicht im offenen Tale gehen, sondern muss an der Stelle desselben im Walde verborgen bleiben. Old Shatterhand steckt also hüben im Walde, wo jenseits drüben unsere Schlucht nach oben führt. Er wird den feindlichen Speer bemerken, ihm aber nicht hinderlich sein. Dann wird er die Feinde kommen sehen und sie in die Schlucht eindringen lassen. Das ist also dein Plan, führte ich seine Rede fort. Du bleibst hier, um den Ausgang der Falle besetzt zu halten, und ich kehre auf dem Umwege, den du mir jetzt beschrieben hast, nach dem Fuße des Nagetzils zurück, um die Feinde zu erwarten und ihnen heimlich zu folgen, bis sie hier in die Falle eingedrungen sind. Ja, so meine ich es. Wenn mein Bruder Old Shatterhand keinen Fehler begeht, so wird uns der Fang ganz gewiss gelingen. Ich werde so vorsichtig wie möglich sein. Hat Winnetou mir noch weitere Winke zu erteilen? Nein, ich überlasse alles weitere dir. Wer verhandelt mit den Kiowas, wenn es uns gelungen ist, sie einzuschließen? Ich. Old Shatterhand hat nichts zu tun, als sie nicht aus der Felsenschucht zu lassen, wenn sie mich und meine Krieger bemerken und dann umkehren wollen. Also sputet euch. Der Nachmittag ist fast vorüber und die Kiowas werden nicht bis morgen warten, uns zu folgen, sondern dies noch heute, bevor es dunkel wird, tun wollen. Die Sonne hatte ihren Tagesbogen allerdings schon fast vollendet und der Abend war nicht viel über eine Stunde zu erwarten. Ich machte mich also mit Dick, Will und den mir zugeteilten Apachen auf den Weg, zu Fuße, wie sich ganz von selbst versteht. Nach einer kleinen Viertelstunde sahen wir die Birke stehen und drangen in den Wald ein. Wir fanden die Gegend genauso, wie Winnetou sie beschrieben hatte, und erreichten jenseits unser Tal und in demselben die Stelle, wo unsere Pferde geweidet hatten. Uns gegenüber öffnete sich die Seitenschlucht, welche hinauf nach der Lichtung und den beiden Gräbern führte. Da, wo wir uns unter den Bäumen niedersetzten, konnten wir die Kiowas kommen sehen, wenn sie überhaupt kamen, hatten aber nicht zu befürchten, von ihnen bemerkt zu werden, denn es war ja anzunehmen, dass sie nicht herüber nach unserer Seite kommen, sondern drüben der Seitenschlucht folgen würden. Die Apachen verhielten sich schweigsam. Stone und Parker sprachen leise miteinander. Wie ich hörte, waren sie überzeugt, dass die Kiowas und mit ihnen Santa in unsere Hände fallen würden. Ich war dieser Sache nicht so sicher wie sie. Sie hatten nun höchstens noch 20 Minuten Tag und die Kiowas kamen noch nicht. Ich glaubte also, dass erst der nächste Morgen die Entscheidung bringen werde, zumal von dem Speer, den die Feinde nach dem Tale geschickt hatten, auch nichts zu sehen war. Bei uns unter den Bäumen wurde es schon dunkel. Das Flüstern zwischen Parker und Stone hatte aufgehört. Ein Luftzug strich über die Wipfel und verursachte jenes monotone Rauschen, welches eigentlich kein Rauschen, sondern besser ein ununterbrochener, leise und tief klingender Hauch zu nennen ist, von welchem man jedes andere, noch so unbedeutende Geräusch leicht zu unterscheiden vermag. So auch jetzt. Es war mir, als ob etwas hinter mir auf dem weichen Waldboden hinstreifte. Ich horchte schärfer. Ja, es bewegte sich etwas. Was war es? Ein vierfüßiges Tier hätte sich nicht so nahe zu uns herangewagt. Ein Reptil? Nein, auch nicht. Ich drehte mich schnell um und legte mich nieder, um von unten herauf besser sehen zu können. Dies geschah noch zur rechten Zeit, um mich einen dunklen Gegenstand bemerken zu lassen, welcher wohl hinter mir gelegen hatte und nun zwischen den Bäumen fortschlüpfte. Ich sprang auf und eilte ihm nach. Wie einen dunklen Schlag, im helleren Halbschatten, sah ich ihn vor mir und griff zu, wobei ich ein Stück Zeug in die Hand bekam. »Away!« rief eine erschrockene Stimme, und das Zeug wurde mir aus der Hand gerissen. Der Schatten war nicht mehr zu sehen, und ich blieb stehen und horchte, um ihn wenigstens zu hören, aber meine Gefährten hatten meine schnellen Bewegungen bemerkt und den Ausruf vernommen. Sie sprangen auf und fragten mich, was es gebe. »Still, seid still!« antwortete ich und lauschte von Neuem. Es war nichts zu hören. Es war ein Mensch gewesen, welcher uns belauscht hatte, und zwar ein Weißer, wie der englische Ausruf bewies, vielleicht gar Santa selbst, weil sich außer diesem kein anderes Bleichgesicht bei den Kiowas befand. Ich musste ihm unbedingt nach, trotz der Dunkelheit nach. »Setzt euch wieder und wartet, bis ich zurückkehre«, gebot ich meinen Leuten und rannte fort. Welche Richtung ich einzuschlagen hatte, darüber gab es keinen Zweifel. Natürlich hinaus nach der Prärie, wo sich die Kiowas befinden. Der Lauscher ging zu ihnen. Nirgendwo anders hin. Es galt, seine Flucht zu verlangsamen. Wollte ich diese erreichen, so musste ich ihn ängstlich machen. Ich rief ihm also zu, »Halt! Bleib stehen, sonst schieße ich!« Und einige Sekunden später gab ich zur Bekräftigung dieser Drohung zwei Revolverschüsse ab. Dies war kein Fehler, weil unsere Anwesenheit nun doch einmal verraten war. Jetzt konnte ich annehmen, dass der Flüchtling aus Angst vor mir tiefer in den Wald eindringen werde, wo sich seine Flucht verzögern musste, weil es dort nun völlig dunkel war. Ich hingegen, der ihm zuvorkommen wollte, sprang nach dem Waldesrande, wo ich noch sehen konnte, und eilte an demselben hin. Ich wollte in dieser Weise das ganze Tal hinab, bis es auf die Prärie mündete, um mich dort verstecken. Wenn der Mann dann kam, musste er an mir vorüber, und ich konnte ihn fassen. Dieser Plan war wohl ganz gut, konnte aber nicht zur Ausführung kommen, denn eben als ich einer Krümmung des Tales folgen wollte und um eine vorstehende Buschgruppe bog, sah ich Menschen und Pferde vor mir und konnte es kaum ermöglichen, mich noch rechtzeitig wieder nach rückwärts zu werfen und unter die Bäume zu schlüpfen. Die Kiowas hatten hier hinter den Büschen ihr Lager aufgeschlagen, warum das war, gar nicht schwer zu erraten. Erst hatten sie draußen auf der Prärie Halt gemacht und einen Kundschafter ausgesandt. Dieser hatte gar keine schwierige Arbeit zu verrichten, wie ich bald erfuhr. Santa war nämlich, weil er die Örtlichkeit schon kannte, den Indianern weit vorausgeritten, um die Gegend nach uns zu durchspähen und ihnen gleich bei ihrer Ankunft Nachricht zu geben. Er war aber, als sie kamen, noch nicht wieder da. Und so schickten sie einen roten Späher aus, welcher nur seiner Spur zu folgen brauchte und keine Gefahr zu fürchten hatte, weil im Falle einer solchen Santa jedenfalls zurückgekehrt wäre, um die Indianer zu warnen. Der Kundschafter schritt also in das Tal hinein, soweit es ihm gut dünkte, fand keinen Feind und ging wieder zurück, um dies zu melden. Da das Tal für die Nacht einen besseren Aufenthalt bot als die freie Prärie, so entschlossen sich die Kiowas, diese letztere zu verlassen und das erstere aufzusuchen. Santa konnte sie nicht umgehen, sondern er musste sie finden, sobald er vorüberkam, obgleich sie aus Vorsicht kein Feuer brennen durften. Nun war es gewiss, dass wir sie heute nicht in unsere Hände bekommen konnten. Wahrscheinlich auch morgen nicht, wenn Santa so klug gewesen war, unseren Plan zu erraten. Was war zu tun? Sollte ich an meinen Posten zurückkehren und auf demselben warten, ob die Kiowas morgen früh doch in die Falle gehen würden? Oder sollte ich Winnetou aufsuchen, ihm meine Entdeckung mitteilen und ihn um andere Verhaltungsmaßregeln bitten? Es gab noch ein drittes, was ich tun konnte, aber dies war gefährlich für mich, nämlich hierbleiben. Es war jedenfalls von großem Werte für uns zu erfahren, was die Roten beschließen würden, nachdem sie von Santa über das, was er gesehen hatte, unterrichtet worden waren. Wenn ich sie belauschen konnte, aber ich riskierte viel, sehr viel, sogar alles dabei. Santa sagte jedenfalls, dass ich hinter ihm her sei und das konnte, ja, es musste beinahe zu meiner Entdeckung führen. Dennoch beschloss ich, es zu wagen, falls nur irgendeine Möglichkeit des Gelingens abzusehen sei. Sie brannten kein Feuer, um nicht bemerkt zu werden. Dieser Umstand, der sie schützte, musste auch mir Schutz gewähren. Unter den Bäumen lagen hohe Steinblöcke, mit Moos bewachsen und von Farnkräutern umgeben. Vielleicht konnte ich mich hinter einen solchen verbergen. Die Mehrzahl der Roten war noch mit den Pferden beschäftigt, welche angepflockt wurden, damit sie sich nicht entfernen und das Lager verraten könnten. Die übrigen hatten sich am Waldesrand niedergesetzt oder gelegt. An einer Stelle desselben ertönte eine halblaute, befehlende Stimme, dort stand also der Anführer. Ich durfte vermuten, dass er diesen Punkt auch später beibehalten werde. Dorthin musste ich, wenn es nur halbwegs möglich war. Auf dem Boden liegend, schob ich mich in dieser Richtung fort. Nach Deckung brauchte ich nicht sehr zu suchen, denn es war rundum dunkel und die Roten befanden sich meist jenseits der Stelle, welche ich erreichen wollte. Entdeckt konnte ich jetzt nur in dem Falle werden, dass einer mir in den Weg kam und über mich stolperte. Glücklicherweise geschah dies nicht und ich gelangte glücklich an mein Ziel. Da lagen zwei Felsblöcke nebeneinander, der eine lang und hoch, der andere niedriger, da oben suchte man gewiss keinen Horcher. Ich stieg von dem niedrigen auf den hohen und streckte mich auf demselben lang aus. Ich lag über 2 Meter hoch in ziemlicher Sicherheit, denn es war wohl kein Grund vorhanden, welcher einen Roten veranlassen konnte, mir nachzusteigen. Die bis jetzt mit ihren Pferden beschäftigten Indianer kamen nun auch herbei und setzten oder legten sich nieder. Da, wo ich den Anführer vermutete, wurden einige halblaute Befehle gegeben, welche ich nicht verstand, weil mir die Sprache der Kiowas fremd war. Hierauf entfernten sich einige Rote. Sie waren jedenfalls die Wachen, welche aufgestellt wurden. Ich bemerkte, dass sie nur die Talseite des Lagers, nicht aber auch den Wald besetzten, und dies war ein glücklicher Umstand für mich, weil ich mich später entfernen konnte, ohne befürchten zu müssen, auf Vorposten zu stoßen. Die Lagernden sprachen miteinander, zwar in gedämpftem Tone, doch immerhin so, dass ich jedes Wort hören konnte. Leider aber verstand ich es nicht. Wie vorteilhaft wäre es gewesen, wenn ich hätte erfahren können, was sie sagten. Wie oft muss ich erzählen, dass ich während meiner Streifzüge im Westen Indianer ganz verschiedener Stämme und auf meinen Reisen in andere Länder wiederholt Lagerplätze angeschlichen und die dort befindlichen Menschen belauscht habe. Dieser Angewohnheit verdanke ich viele meiner Erfolge, oft sogar auch das Leben. Wer es liest, denkt wohl nicht daran oder hat keinen Begriff davon, wie schwer und wie gefährlich ein solches Anschleichen ist. Und diese Schwierigkeit bezieht sich nicht nur auf die Anforderungen, welche dabei der körperlichen Gewandtheit, Kraft und Ausdauer gemacht werden, sondern auch und vor allem Dingen auf das geistige Geübtsein, auch die unerlässliche Intelligenz und die Kenntnisse, welche man besitzen muss. Was nützt es mir, wenn ich ein Indianer-, Beduinen- oder Kurdenlager, eine sudanesische Seriba oder eine südamerikanische Gaucho-Stätte noch so meisterhaft zu beschleichen verstehe, aber der betreffenden Sprache nicht mächtig bin und also nicht erfahren kann, was gesprochen wird. Und meist ist gerade der Inhalt der Gespräche viel wichtiger als alles andere, was man dabei erfährt. Darum ist es stets mein erstes Bestreben gewesen, die Sprache der Menschen, mit denen ich es zu tun bekam, kennenzulernen. Winnetou beherrschte 16 Indianerdialekte und ist auch hierin mein hervorragendster Lehrer gewesen. Es ist mir später niemals vorgekommen, dass ich einen Lagerplatz beschlich, ohne zu verstehen, was auf demselben gesprochen wurde. Ich mochte ungefähr 10 Minuten auf dem Steine gelegen haben, als ich einen Posten rufen hörte. Darauf erfolgte die für mich sehr erwünschte Antwort. Ende von Winnetou 1, Kapitel 6, Teil 1. Aufgenommen von Markus. München im Herbst 2006. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Markus X. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 6, Teil 2. Ich bin es, Santa! Ihr seid also herein in das Tal gekommen. Ja, mein weißer Bruder, mag weitergehen, er wird die roten Krieger sogleich sehen. Diese Worte konnte ich verstehen, weil mit Santa in dem aus indianischen und englischen Worten bestehenden Jargon, den ich nun auch kannte, gesprochen werden musste. Er kam herbei, der Anführer rief ihn zu sich und sagte, mein weißer Bruder ist viel länger fort gewesen, als vorher bestimmt worden war. Er wird wichtige Gründe dazu gehabt haben. »Wichtiger, als ihr ahnen könnt. Seit wann befindet ihr euch hier?« »Seit nicht ganz der Zeit, welche die Bleichgesichter eine halbe Stunde nennen.« »Ihr habt mein Pferd getroffen?« »Ja, denn wir sind ja deiner Spur gefolgt. Da, wo du es angebunden hattest, machten wir Halt, und als wir dann hierher ritten, haben wir es mitgenommen.« »Ihr hättet draußen auf der Prärie bleiben sollen. Es ist hier nicht geheuer.« »Wir blieben nicht dort, weil es sich hier besser lagert.« und weil wir glaubten, dass hier keine Gefahr zu befürchten sei. Du wärest sonst ja schnell zurückgekommen, um uns zu warnen. Es ist umgekehrt. Ich blieb so lang aus, weil wir uns hier in großer Gefahr befinden und ich lange Zeit brauchte, zu entdecken, worin dieselbe bestand. Old Shatterhand ist hier. Das dachte ich. Hat mein Bruder ihn gesehen? Ja. Wir werden ihn fangen und unserem Häuptling bringen, dem er die Beine zerschmettert hat. Der Tod am Marterpfahle ist ihm gewiss. »Wo befindet er sich denn?« »Also die Kiowas hatten uns nicht nach ihrem Dorfe locken wollen, sondern angenommen, dass wir zu Winnetou zurückkehren würden.« »Ob ihr ihn fangen werdet, das ist noch sehr ungewiss,« antwortete Santa. »Es wird geschehen, denn diese Hunde haben nur 30 Krieger bei sich, wir aber zählen über 5 mal 10.« »Und sie wissen nicht, dass wir da sind. Wir werden sie also vollständig überrumpeln.« »Da irrst du dich gewaltig. Sie wissen, dass wir kommen wollen. Sie wissen vielleicht sogar schon, dass ihr da seid, denn sie haben uns jedenfalls Späher entgegengesandt.« »Uff, sie wissen es?« »Ja.« »Dann können wir sie ja nicht überraschen.« »Freilich nicht!« Es wird also, wenn sie angreifen, zum Kampfe kommen, welcher Blut kostet. Denn Winnetou und Old Shatterhand sind jeder für 10 Krieger zu rechnen. Ja, das sind sie. Der Tod in Chuchunas und seiner Tochter hat sie jedenfalls mit Wut erfüllt. Sie kochen vor Rache und werden sich wie tolle Hunde, wie wütende Raubtiere verteidigen. Aber unsere müssen sie doch werden. Winnetou wenigstens muss ich auf alle Fälle fangen. Warum ihn? Der Nuggets wegen. Er ist nun wahrscheinlich der Einzige, welcher den Fundort kennt. Und wird ihm keinen Menschen verraten. Auch dann nicht, wenn wir ihn gefangen nehmen? Nein. Ich martere ihn so lange, bis er mir das Geheimnis mitteilt. Er wird dennoch schweigen. Dieser junge Hund der Apachen spottet aller Qualen. Und wenn er weiß, dass wir kommen, wird er sich hüten, in unsere Hände zu fallen. Oh, ich weiß, wie wir es anfangen müssten, ihn in unsere Gewalt zu bekommen. Wenn du es weißt, so sag es uns. Wir brauchen nur die Falle, welche sie uns gestellt haben, schlau zu benutzen. Eine Falle haben sie uns gelegt? Welche? Sie wollen uns in eine enge Schlucht locken, in welcher wir keinen Platz zur Verteidigung haben und uns dann gefangen nehmen. Uff. Weiß mein Bruder Santa dies genau? Ja. Kennt er auch die Schlucht? Ich bin drin gewesen. Erzähle mir, wie du es erfahren hast. Ich habe viel, sehr viel gewagt. Wenn man mich bemerkt hätte, so wäre ich jedenfalls dem grässlichsten Martertode verfallen, und ich bin verteufelt froh, dass es so glücklich abgelaufen ist. Diesen guten Erfolg habe ich nur dem Umstande zu verdanken, dass ich den Weg nach dem Nuggetziel schon einmal gemacht hatte und die Örtlichkeit da oben, wo die Gräber stehen, kannte. Die Gräber? Winnetou hat also, so wie ich es vermutete, seine Toten da oben begraben. Ja, das war für mich sehr vorteilhaft, denn dadurch ist die Aufmerksamkeit der Apachen abgelenkt worden. Ich sagte mir selbstverständlich, dass sie droben auf der Lichtung seien und nahm mich außerordentlich in Acht. Ich habe schon manches durchgemacht und darf mich rühmen, kein unerfahrener Westmann zu sein, aber so vorsichtig wie heute bin ich noch nie gewesen. Ich ging natürlich nicht im offenen Tale, sondern im Walde an der Lehne desselben. Da, wo es rechts in die Schlucht hinaufgeht, hatten die Kerls ihre Pferde. Es war keine Kleinigkeit, hinaufzukommen, ohne sich der Schlucht als Weg zu bedienen, aber es gelang mir doch. Droben musste ich diese Vorsicht noch verdoppeln und alle meine Schlauheit zusammennehmen. Ich hielt es nicht für möglich, unbemerkt bis zur Blöße vordringen zu können, aber die Apachen hatten nur Augen und Ohren für das Begräbnis, und so wagte ich mich bis hinter einen Felsen, der am Rande der Lichtung liegt. Von dort aus konnte ich alles beobachten. Mein weißer Bruder ist sehr kühn gewesen. Dass er noch lebt, hat er nur dem Begräbnisse zu verdanken. Das sagte ich ja schon. Als die Gräber zugemacht worden waren, schickte Winnetou seine Leute fort, um die Pferde holen zu lassen. Dort hinauf? Ist das nicht schwer? Sehr mühevoll. Dann muss er einen Grund dazu gehabt haben. Allerdings, wir sollen, wenn wir sehen, dass sie mit den Pferden da hinauf sind, ihnen mit den unserigen nachklettern und dann ihrer Fährte weiter folgen, welche in die Falle führt. Warum vermutest du das? Ich vermute es nicht, sondern ich weiß es. Ich habe es gehört. Von wem? Von Winnetou. Als er seine Leute nach den Pferden geschickt hatte, war er mit Old Shatterhand allein. Sie standen gar nicht weit von meinem Verstecke, und was sie miteinander sprachen, das habe ich gehört. Uff! Es ist ein großes Wunder geschehen. Winnetou ist belauscht worden. Das ist nur dadurch möglich geworden, dass seine Gedanken nicht bei uns, sondern bei seinem Vater und seiner Schwester waren. Oh, sie waren doch auch bei uns. Er hatte einen Späher auf die höchste Bergesspitze geschickt, der von einem Baume aus unsere Ankunft erforschen sollte. Hat er sie bemerkt? Nein, ich weiß wenigstens nichts davon. Du siehst also, wie gut es ist, dass ich alleine vorausgeritten bin. Als einzelner Reiter bin ich dem Auge dieses Speers entgangen. Ja, du hast sehr klug gehandelt. Erzähle weiter. Als die Roten die Pferde brachten, wurde nicht länger gewartet. Sie verließen die Lichtung, um jenseits derselben ins Tal herabzukommen. Ist man über dasselbe hinüber, so gelangt man in eine sehr schmale und lange Schlucht, deren Seiten nicht zu erklettern sind. Da hinein sollen wir gelockt werden. So beabsichtigt Winnetou wohl, den Ein- und Ausgang derselben zu verschließen, zu besetzen. Ja, natürlich, aber erst dann, wenn wir hinein sind. Da muss er seine Leute teilen. Die eine Hälfte reitet durch die Schlucht und wartet am Ende derselben auf uns, während die andere Hälfte zurückbleibt und sich versteckt, und dann hinter uns herzufolgen. Das dachte ich auch. Ist der Boden felsig oder grasig dort? In der Schlucht felsig. Vor derselben, also im Tale, aber grasig. So muss die zweite Abteilung der Apachen, wenn sie sich versteckt, Spuren hinterlassen, welche wir bemerken werden. Wir würden also auf keinen Fall in die Falle gegangen sein. Oh doch, diese Kerls sind pfiffiger, als du denkst. Die zweite Abteilung ist nämlich nicht zurückgeblieben, sondern mit durch die Schlucht geritten. Uff, wie wollen sie uns da hinten und vorne einschließen? Das fragte ich mich auch. Es gab nur eine einzige Antwort darauf, nämlich die, dass diese Abteilung nun auf einem anderen Weg uns in den Rücken und wieder an die Schlucht gelangen will. Da hat mein Bruder abermals sehr klug gedacht. Hast du diesen anderen Weg entdeckt? Ja, ich bin zunächst auch in die Schlucht hinein, obgleich dies gefährlich war. Aber ich musste sie doch kennenlernen. Ganz hindurch konnte ich natürlich nicht, weil ich da auf die Apachen getroffen wäre, welche sie hinten besetzt hatten. Ich kehrte also sehr bald um, hatte sie aber noch nicht ganz verlassen, als ich eilige Schritte hörte. Glücklicherweise lagen mehrere hohe Steine an der Seite, hinter welchen ich mich schnell niederducken konnte. Ein Apache kam vorüber, er sah mich nicht. Ob dies vielleicht der Speer von der Bergeshöhe gewesen ist? Wahrscheinlich. So hat er uns kommen sehen und eilte, dies Winnetou zu melden. Vielleicht auch nicht. Winnetou hat, als er sein bisheriges Lager oben bei den Gräbern verließ, ihn davon benachrichtigt und ihm sagen lassen, dass er nachkommen soll. Nein, denn da wäre derjenige bei ihm gewesen, der ihm diese Nachricht zu bringen hatte. Er kam aber allein. Es ist also so, wie ich denke. Er hat unsere Ankunft bemerkt und sich so beeilt, Winnetou davon zu benachrichtigen. Wie gut, dass du noch Zeit fandest, dich zu verbergen. Was tatest du dann? Ich überlegte, wenn die Feinde uns in den Rücken kommen wollen, so geschah dies am leichtesten dadurch, dass sie an einer bequemen Stelle, wo wir vorüber mussten, heimlich auf uns warteten. Welche Stelle konnte das sein? Jedenfalls dieses Tal hier, in welchem wir uns befinden, und zwar der hintere Teil desselben, wo rechts die Schlucht zur Höhe geht. Wenn die Apachen sich dort diesseits unter den Bäumen verstecken, so müssen sie uns kommen sehen und können uns unbemerkt bis zur Falle folgen und diese hinter uns verschließen. Das sagte ich mir, und darum kehrte ich nach hier zurück und schlich mich dahin, wo ich glaubte, dass ich sie finden werde, falls meine Berechnung richtig sein sollte. Und, fandest du sie? Nicht gleich, denn ich war eher dort als sie, aber ich hatte noch nicht lange gewartet, so kamen sie. Wer? Hast du sie deutlich gesehen und gezählt? Old Shatterhand war es, mit den beiden anderen Weißen und etwas über 10 Indianern. So befehligt also Winnetou die andere Abteilung, welche das Ende der engen Schlucht besetzt hält. So ist es. Die Kerls setzen sich nieder. Ich hatte heute so viel gewagt und war glücklich dabei gewesen. Darum wagte ich es auch noch, mich ganz nahe an sie hinanzuschleichen, um zu hören, was sie zueinander sagten. Was sprachen sie? Nichts. Als ich noch nicht ganz bei ihnen war, unterhielten sich die beiden anderen Weißen miteinander, aber nicht laut genug für mich. Dann aber, als ich nahe genug war, sie zu verstehen, schwiegen sie. Die Apachen waren still, und auch Old Shatterhand sagte kein Wort. Ich lag so nahe hinter ihm, dass ich ihn beinahe mit der Hand berühren konnte. Wie würde er sich ärgern, wenn er das wüsste? Da hatte Santa sehr recht. Ich ärgerte mich. Und wie? Dieser Mensch war wirklich ein ebenso schlauer wie verwegener Kerl. Winnetou und mich zu belauschen, als wir oben bei den Gräbern allein miteinander sprachen, uns dann bis in die Schlucht zu folgen, unseren Plan vollends zu erraten und endlich gar noch da, wohin ich von Winnetou geschickt wurde, auf uns zu warten. Er hatte hinter mir gelegen, ja, ich hatte ihn sogar schon bei einem Zipfel seines Rockes festgehabt. Das war Pech, außerordentliches Pech, so großes Pech, wie sein Glück heute groß gewesen war. Wenn es mir gelungen wäre, ihn festzuhalten, so hätten, wie ich jetzt weiß, die Ereignisse für mich einen ganz anderen Verlauf genommen. Vielleicht hätte mein Leben überhaupt eine völlig andere Richtung bekommen. So hängt das Schicksal des Menschen scheinbar oft von einem Augenblick von einer einzigen, vielleicht auch gar nicht wichtigen Tat oder Unterlassung oder Begebenheit ab. Aber auch nur scheinbar, denn über jedem seiner Kinder wacht der große Weltenlenker, ohne dessen Willen keine Sonne sich bewegt und kein Schmetterling von Blüte zu Blüte flattert. Bei dem Ärger, den ich empfand, war es wenigstens eine kleine Genugtuung für mich, dass ich jetzt hier so viel erlauschte, während Santa bei uns gar nichts erfahren hatte. »So nahe bist du diesem Hund gewesen?« rief der Kiowa aus. »Warum hast du ihm dein Messer nicht von hinten in das Herz gestochen?« »Konnte mir nicht einfallen.« »Warum nicht?« »Weil ich dadurch alles verdorben hätte. Welch einen Lärm hätte das gegeben. Die Apachen wären zu Winnetou gerannt, und dieser hätte erfahren, dass sein Plan verraten ist. Da wäre es mir nicht mehr möglich gewesen, ihn zu fangen, und wie wollte ich dann zu den Nuggets kommen, welche ich haben muss?« »Du wirst sie überhaupt nicht erhalten. Befindet sich Old Shatterhand noch dort, wo du ihn verlassen hast?« »Ich hoffe es.« »Du hoffst es nur? So ist es also möglich, dass er fort ist. Ich denke, er will auf uns warten.« »Das wollte er, aber nun kann es sein, dass er diesen Vorsatz aufgegeben hat. Welchen Grund könnte er dazu haben?« »Er weiß, dass er beobachtet worden ist.« »Uff! Wie konnte er es erfahren?« »Durch ein Loch, durch ein fatales, verfluchtes Loch, welches sich im Erdboden befand. Vielleicht noch von irgendeinem Tier gegraben. Können Löcher sprechen?« »Unter Umständen ja. Dieses wenigstens hat gesprochen. Ich wollte mich fortschleichen und drehte mich um. Dabei musste ich das Körpergewicht auf die Hände legen und brach mit der rechten durch den weichen Boden in ein darunter befindliches Loch, wobei ein Geräusch entstand, welches Old Shatterhand hörte. Er drehte sich augenblicklich um und muß mich gesehen haben, denn als ich nun schnell aufsprang und fort wollte, war er ebenso rasch auf und hinter mir her. Beinahe hätte er mich erwischt, denn er ergriff meinen Rock, ich riss mich aber los und huschte nach der Seite. Er rief zwar, dass ich stehen bleiben sollte, sonst werde er schießen, doch fiel es mir natürlich nicht ein, diese Dummheit zu begehen. Ich machte mich im Gegenteil noch tiefer in den Wald hinein, wo mir das Dunkel Sicherheit gewährte, und setzte mich da nieder, um zu warten, bis ich ohne Gefahr weiter konnte. »Was taten seine Leute?« »Sie wollten wahrscheinlich mit nach mir suchen, aber er verbot es ihnen. Er befahl ihnen, bis zu seiner Wiederkehr zu bleiben, und suchte dann weiter. Ich hörte noch einige Augenblicke lang seine Schritte, dann wurde es still. Er ging also fort.« »Ja, wohin?« »Das weiß ich nicht. Er wird nicht weit gelaufen sein. Und ist, als er einsah, dass ich nicht zu finden war, jedenfalls wieder umgekehrt.« »Hat er dich erkannt?« »Wohl kaum. Dazu war es zu finster.« »Vielleicht ist er gar hierher gegangen und steckt nun irgendwo, um uns zu beobachten.« »Unmöglich. Er konnte ja gar nicht sehen, wohin ich dann ging. Er ist auf alle Fälle zu seinem Posten zurückgekehrt.« Ich schlich, als ich lange genug gewartet hatte, mich fort. Aus dem Walde hinaus und in das Freie, wo ich rascher laufen konnte. Da rief mich deine Wache an, und ich erfuhr, dass ihr euch hier befindet. Es trat jetzt eine Pause ein. Der Anführer hatte erfahren, was er wissen musste, und schien nun darüber nachzudenken. Nach einiger Zeit hörte ich ihn fragen: »Was gedenkt mein weißer Bruder nun zu tun?« »Ich gedenke zunächst zu erfahren, was du beschließen wirst. Wie ich von dir hörte, ist es ganz anders geworden, als wir vermuteten. Wenn es uns gelungen wäre, die Apachen zu überrumpeln, so wären sie tot oder lebendig in unsere Hände gefallen, ohne dass es uns wohl Blut gekostet hätte. Nun aber erwarten sie uns. Old Shatterhand hat dich bemerkt, er weiß also, dass sein Plan verraten ist, und wird die größte Vorsicht anwenden. Es ist am besten, wir verlassen diese Gegend.« »Verlassen? Fort willst du? Was fällt dir ein? Fürchtest du dich vor dieser Handvoll Apachen?« »Mein weißer Bruder wird mich nicht beleidigen wollen. Ich kenne keine Furcht. Aber wenn ich einen Feind sowohl mit als auch ohne Blutvergießen in meine Hand bekommen kann, so wähle ich das Letztere. Das tut jeder kluger Krieger, auch wenn er sonst noch so tapfer ist.« »Meinst du etwa, dass wir durch das Verlassen dieser Gegend die Weißen und die Apachen fangen können?« »Ja.« »Oho, möchte wissen wie. Sie werden uns verfolgen.« »Das ist nicht so gewiss.« »Es ist gewiss. Winnetou muss sich an dir rächen, und er weiß, dass du bei uns bist. Er wird also keinen Augenblick von unserer Fährte lassen. Wir machen diese Spur mit Absicht so deutlich, dass sie leicht zu erkennen ist, und reiten direkt nach unserem Dorfe, wohin ich das gefangene Bleichgesicht Sam Hawkins geschickt habe. Und du bist der Ansicht, dass die Apachen uns dorthin folgen werden? Ja, sie werden sogar mit sehr großer Eile hinter uns herkommen. Ah, um mich zu fangen. Soll mir das etwa Freude machen? Ich soll mich wieder von ihnen jagen lassen, während ich hier die beste Gelegenheit habe, meine Absichten zu erreichen? Du wirst hier nichts, gar nichts erreichen und befindest dich während unseres Rittes heimwärts nicht in der allergeringsten Gefahr. Wenn sie uns aber einholen, ist die Gefahr für mich so groß, wie sie nur sein kann. Sie werden uns aber nicht einholen, denn wir nehmen einen Vorsprung, welcher uns vor ihnen Sicherheit gibt. Wir brechen jetzt sofort auf, und sie können uns erst dann folgen, wenn sie bemerken, dass wir fort sind. Das wird aber kaum vor morgen Mittag sein. Jetzt fort? Jetzt gleich? Das gebe ich nicht zu. Was wird euer Häuptling sagen, wenn er erfährt, dass du einen so großen Vorteil, den du hier in den Händen hast, aufgibst, ohne dazu gezwungen zu sein? Bedenke das. Der Anführer nahm diese Verwarnung auf, ohne eine Antwort zu geben. Sie machte also Eindruck auf ihn. Santa merkte das gar wohl und fuhr fort. Ja, wir befinden uns hier so im Vorteile, wie wir es durch deinen neuen Plan gar nicht erreichen können. Wir haben nichts weiter zu tun, als die Falle, welche man uns gestellt hat, umzudrehen, so dass die Apachen hineingehen. Uff, wie sollen wir das machen? Wir greifen die beiden Abteilungen, welche uns in der Schlucht einschließen wollen, einzeln an, so dass wir gar nicht eingeschlossen werden können. Da müssten wir erst Old Shatterhands Abteilung nehmen. Meinst du das? Ja. Wir ziehen also morgen an ihr vorüber und tun so, als ob wir gar nicht wüssten, dass sie uns folgen. Nein. So lange brauchen wir gar nicht zu warten. Wir vernichten sie schon heut. Uff, mein weißer Bruder mag mir sagen, wie er das anfangen will. Es ist so einfach und selbstverständlich, dass es eigentlich gar nicht notwendig sein sollte, es dir zu erklären. Ich kenne die Stelle, an welcher sich Old Shatterhand mit seinen Leuten jetzt befindet, doch ganz genau, und führe euch hin. Die Augen der Kiowas sind an die Dunkelheit gewöhnt, und ihre Bewegungen gleichen denen der Schlange, die nicht gehört werden kann, wenn sie durch das Moos des Waldes gleitet. Wir umzingeln die drei Weißen mit ihren Apachen und fallen auf ein gegebenes Zeichen über sie her. Es kann uns ganz gewiss keiner von ihnen entgehen. Wir stechen sie nieder, ehe es ihnen nur einfällt, sich zur Wehr zu setzen. Uff, uff, uff! Ließen sich einige der Zuhörer zustimmend vernehmen. Der Vorschlag Santas gefiel ihnen also. Ihr Anführer war nicht so schnell mit seinem Urteil da, meinte aber auch nach einer kurzen Weile des Nachdenkens, »Es kann allerdings gelingen, wenn wir recht vorsichtig verfahren.« »Es kann nicht, sondern es muss gelingen. Die Hauptsache ist, dass wir sie völlig unhörbar umzingeln. Und das ist ja gar nicht schwer. Dann gibt es einige sichere Messerstöße und die Sache ist abgetan. Die Beute, welche wir diesen Kerls abnehmen, gehört euch. Ich will nichts davon. Dann machen wir uns über Winnetou her.« »Auch noch in der Nacht?« »Nein, sondern am Morgen. Seine Person ist mir so wichtig, dass ich sie beim Angriffe in den Augen haben muss. Dies ist aber bei Nacht nicht möglich. Wir machen es so, wie es die Apachen gemacht haben. Wir teilen uns. Die eine Hälfte von uns führe ich noch während der Nacht in die Schlucht, in welcher wir gefangen werden sollen. Sie bleibt da, bis der Tag zu grauen beginnt, und dringt dann weiter vor, bis sie am Ende der Schlucht von Winnetou angegriffen wird. Denn dieser wird denken, dass sich Old Shatterhand mit seinen Leuten hinter ihr befindet. Die andere Abteilung sucht mit mir beim ersten Tagesscheine den Weg, auf welchem Old Shatterhand hierher ins Tal zurückgekehrt ist. Ich weiß, dass ich ihn sicher finden werde. Ich bin überzeugt, dass er erst gerade durch den Wald und dann um den Fuß des Berges herum nach dem Ausgange der Schlucht führt, wo Winnetou hält. Dieser wird alle seine Aufmerksamkeit nach dem Inneren der Schlucht richten und unsere erste Abteilung bemerken. Dabei und dadurch wird es ihm entgehen, dass wir uns ihm von hinten nähern. Er wird also so eingeschlossen, wie er uns einschließen wollte. Und da er nur 15 Mann oder wenig mehr bei sich hat, so muss er sich ergeben, wenn er nicht mit den Seinen vernichtet werden will. Das ist mein Plan. Wenn er so ausgeführt werden kann, wie mein Bruder ihn entworfen hat, so ist er gut. Er hat also deine Zustimmung? Ja, ich will Winnetou lebendig haben, um ihn dem Häuptling zu bringen. Weiter nichts. Und durch deinen Vorschlag können wir dies schon jetzt erreichen, ohne noch länger warten zu müssen. So, lass uns nicht zaudern, ihn auszuführen. Old Shatterhand im Dunkel des Waldes zu umzingeln, ohne dass er es bemerkt, das ist sehr schwer. Ich werde dazu diejenigen meiner Krieger auswählen, welche auch des Nachts scharfe Augen haben und im Schleichen am geübtesten sind. Er begann, die Namen dieser Leute zu nennen, und da wurde es hohe Zeit für mich, zu meinen Leuten zurückzukehren, die ich sonst, wenn die Kiowas schnell aufbrachen, gar nicht warnen konnte. Ich glitt also von dem hohen Steine auf den niedrigen und von diesem auf den Boden herab und schlich mich fort. Als ich die oben erwähnte vorstehende Buschecke hinter mir hatte, trat ich aus dem Walde ins Freie hinaus und rannte, wobei der Sternenschimmer mir hinreichend leuchtete, das Tal hinauf, bis ich mich parallel mit meinen Leuten befand. Da durchquerte ich den Waldesrand und traf sie an, mit großer Spannung meiner wartend. »Wer kommt da?« fragte Dick Stone, als er meine Schritte hörte. »Seid ihr es, Sir?« »Ja«, antwortete ich. »Wo habt ihr denn so lange Zeit gesteckt? Nicht wahr? Ein Kerl war da. Natürlich ein roter Kiowa, der auf einer Schleicherei zufällig auf uns stieß. Nein, Santa ist es gewesen. Alle Wetter, dieser? Und wir haben ihn nicht ertappt. Rennt dieser Kerl uns da in die Hände und wir greifen nicht zu. Sollte man das für möglich halten? Es ist noch mehr vorgekommen, was eigentlich unmöglich sein sollte. Ich habe jetzt keine Zeit, es euch zu sagen, denn wir müssen rasch von hier fort. Später werdet ihr es hören. Fort von hier? Warum? Die Kiowas kommen, um uns jetzt zu überfallen. Ist das euer Ernst, Sir? Ja, ich habe sie belauscht. Sie wollen uns jetzt hier auslöschen und dann morgen früh Winnetou angreifen. Sie kennen unseren Plan, darum schnell fort von hier. Wohin? Zu Winnetou. Mitten durch den dunklen Wald? Das wird Kopfstöße und Beulen geben. Nehmt die Augen in die Hände, also fort. Ein Gang des Nachts durch den weglosen Urwald ist freilich für die Schönheit des menschlichen Angesichts eine höchst gefährliche Sache, weil sie anstößig in des Wortes eigenster Bedeutung ist. Wir mussten, meiner Aufforderung gemäß, die Augen in die Hände nehmen. Das heißt, uns weit mehr auf den Tastsinn als auf das Gesicht verlassen. Zwei tasteten mit ihren Händen voran und die anderen folgten ihnen in der Weise, dass sich der Hintermann immer an dem Vordermanne anhielt. Es währte auf diese Weise über eine Stunde, bis wir den Wald hinter uns hatten. Das Schwerste dabei war, die Richtung einzuhalten. Als wir uns dann im Freien befanden, ging es besser und schneller. Wir gingen um den Berg herum und auf die Schlucht zu, an deren Ausgang Winnetou lagerte. Dieser hatte, wenigstens von der Seite aus, von welcher wir kamen, nichts Feindseliges zu erwarten, aber doch einen Posten aufgestellt, welcher uns mit lauter Stimme anrief. Ich antwortete ebenso laut. Die Apachen erkannten diese Stimme und sprangen von der Erde auf. »Mein Bruder Old Shatterhand kommt?« fragte Winnetou im Tone der Befremdung. »Da muss etwas geschehen sein. Wir haben vergeblich auf die Kiowas gewartet.« »Sie wollen erst morgen früh kommen, doch nicht nur durch die Schlucht, sondern auch von dieser Seite, um euch zu vernichten.« »Uff! Um dies zu beschließen, müssten sie erst dich besiegt haben und überhaupt wissen, was wir zu tun beabsichtigen.« »Sie wissen es.« »Unmöglich!« »Sie wissen es wirklich. Santa ist oben bei den Gräbern gewesen und hat alles gehört, was du mir sagtest, als wir alleine waren.« Ich konnte das Gesicht Winnetous nicht erkennen, aber er antwortete mir nicht. Dieses momentane Schweigen verriet mir die Größe seines Erstaunens. Dann setzte er sich wieder nieder, forderte mich auf, neben ihm Platz zu nehmen und sagte, »Wenn du das weißt, musst du ihn ebenso belauscht haben wie er uns.« »Allerdings.« »So sind unsere Berechnungen zunichte. Erzähle, was geschehen ist.« Ich folgte dieser Aufforderung. Die Apachen drängten sich heran, um sich kein Wort entgehen zu lassen. Zuweilen wurde meine Rede durch ein erstauntes »Uff!« unterbrochen. Winnetou aber schwieg, bis ich zu Ende war. Dann fragte er, »Mein Bruder Shatterhand hielt es unter diesen Umständen für das Allerbeste, seinen Posten aufzugeben?« »Ja.« »Ich hätte allerdings noch zweierlei tun können, entweder das eine oder das andere. aber keines von beiden hätte mit der Sicherheit, die ich für notwendig hielt, zum Ziele geführt. Was hätte dies sein können? Erstens hätten wir, um nicht überfallen zu werden, uns nur eine Strecke zurückziehen und dann den Morgen abwarten können, anstatt uns ganz bis hierher zu entfernen. Das wäre falsch gewesen, denn am Morgen hättet ihr über 50 Feinde gegen euch gehabt und unser Plan wäre doch vereitelt gewesen. Was ist das Zweite? Wir hätten auf unserem Posten bleiben können. Als mir dieser Gedanke kam, hätte ich ihn gar zu gern ausgeführt. Santa wollte die Kiowas zu uns führen, er schlich ihnen also voran und musste der Erste sein, der bei uns ankam. Wenn ich scharf aufpasste, musste ich ihn kommen hören, konnte ihn durch einen Faustschlag betäuben und mich dann mit ihm davonmachen. Mein Bruder ist ein kühner Krieger, aber eine solche Verwegenheit wäre ihm gewiss verderblich geworden. Mit Santa auf den Armen hättest du dich nicht schnell genug entfernen können und wärest überwältigt und getötet worden. Das stand freilich zu erwarten. Auch war es nicht so ganz sicher und gewiss, dass Santa der Vorderste sein werde. Er konnte die Kiowas nur bis in die Nähe bringen und dann zurückbleiben, um sie die Arbeit machen zu lassen. Darum hielt ich es für das Allerbeste, dich aufzusuchen. Daran hast du sehr recht getan. Mein Bruder handelt stets so, wie ich handeln würde, wenn ich mich an seiner Stelle befände. Auch sagte ich mir, dass es geraten sei, zu dir zu gehen, weil wir nun besprechen können, was zu geschehen hat. Was zu geschehen hat? Was wird mein Bruder O'Chattern uns da vorschlagen? Hier kann man nicht eher einen Vorschlag machen, als bis man weiß, was die Kiowas unternommen haben, nachdem sie bemerkten, dass wir nicht mehr da waren. Muss man dies erfahren? Kann man es nicht vielleicht auch erraten? Ja, erraten kann man es, aber das Erraten bietet nie die Sicherheit wie das Sehen und Hören. Das wirkliche Erfahren. Man kann sich irren. Hier nicht. Die Kiowas sind keine Kinder, sondern erwachsene Krieger. Sie werden von allem, was hier möglich ist, das Klügste tun, und das ist nur eins. Sie reiten fort nach ihrem Dorfe? Ja. Wenn sie dich nicht angetroffen haben, so wissen sie, dass Santas Absicht nun nicht auszuführen ist, und der Anführer wird wieder auf seinen Vorschlag zurückkommen. Ich bin überzeugt, dass sie es aufgeben, uns hier noch anzugreifen. Santa wird doch versuchen, sie dazu zu bereden. Das tut er gewiss, aber niemand wird auf ihn hören. Sie reiten fort. Und wir? Was tun wir? Reiten wir, wie sie erwarten, ihnen nach? Oder ihnen voran? Auch gut, dann kommen wir ihnen vor und können sie überrumpeln. Ja, das können wir. Aber es gibt etwas weit Besseres. Wir müssen Santa haben. Und wir wollen Sam Hawkins befreien. Unser Weg führt uns also nach dem Dorfe Tanguas, wo sich Hawkins in Gefangenschaft befindet. Aber es braucht nicht ganz derselbe Weg zu sein, den diese Kiowas von hier aus einschlagen. Diesen müssen wir vermeiden, weil man uns auf demselben erwartet. Wenn wir ihn einschlagen, können wir nicht unbemerkt bleiben. Und dies ist doch erforderlich, wenn wir das, was wir beabsichtigen, erreichen wollen. Kennt mein Bruder Winnetou das Dorf des Häuptlings Taguna? Ja. Und weißt du ganz genau, wo es liegt? So genau, wie ich die Lage meines eigenen Pueblo kenne. Es liegt am Salt Fork des Red River Nordarmes, also südöstlich von hier. Ja. So werden wir aus Nordwesten erwartet und sollten es ermöglichen, von der entgegengesetzten Richtung, also aus Südosten, zu kommen. Das ist es auch, was ich will. Mein Bruder Shatterhand hat stets dieselben Gedanken wie ich. Es ist ganz so, wie Ichujuna, mein Vater, sagte, als wir das Blut der Brüderschaft miteinander getrunken hatten. Die Seele lebt im Blute, die Seelen dieser beiden jungen Krieger mögen ineinander übergehen, dass sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand dann denkt, das sei auch Winnetous Gedanke, und was Winnetou will, das sei auch der Wille Old Shatterhands. So hat er gesprochen, und so ist es geschehen. Sein Auge blickte in unsere Herzen und es sah unsere Zukunft offen. Es wird ihn auch in den ewigen Jagdgründen freuen und seine Seligkeit erhöhen, dass seine Vorhersagung so eingetroffen ist. Hau! Er schwieg, bewegt, und alle, die wir uns bei ihm befanden, achteten dieses Schweigen. Es war ein stummer und doch so beredeter Ausdruck der Pietät, die der Sohn seinem toten Vater widmete. Erst nach einigen Minuten räusperte er sich, wie verlegen über die Rührung, der er sich hingegeben hatte, und fuhr fort. »Ja, wir werden das Dorf Taguas aufsuchen, doch nicht auf dem geraden und kürzesten Wege, den die Kiowas einschlagen, sondern sein Gebiet umreiten, damit wir von der anderen Seite kommen. Dies ist unbewacht und da kann uns das, was wir beabsichtigen, leichter gelingen. Es fragt sich nur, wann wir von hier aufbrechen sollen. Wie denkt Old Shatterhand hierüber? Wir können sogleich fortreiten. Der Weg ist weit und je früher wir antreten, desto eher kommen wir ans Ziel. Aber ich möchte doch nicht raten, dies zu tun. Warum nicht? Weil wir nicht wissen, wann die Kiowas diese Gegend verlassen. Wahrscheinlich schon heute Abend. Das nehme auch ich als wahrscheinlich an. Aber möglich ist es doch, dass es erst morgen geschieht. Es erscheint mir auch als noch gar nicht so ausgeschlossen, dass sie doch wieder auf den Gedanken kommen, uns noch anzugreifen. Auf alle Fälle müssen wir, wenn wir eher fortgehen als sie, darauf gefasst sein, dass sie unsere Fährte entdecken und derselben folgen. Dann merken oder erraten sie, was wir vorhaben und vereiteln es. Mein Bruder spricht abermals meine Gedanken aus. Wir müssen hier bleiben, bis sie fort sind. Dann sind wir sicher, dass sie uns nicht schaden können. Aber an dem Platze, wo wir uns jetzt befinden, dürfen wir die Nacht nicht zubringen. Denn wir müssen mit der Möglichkeit rechnen, dass sie uns hier aufsuchen. Das darf ihnen nicht gelingen. Dann müssen wir uns aber nach einer Stelle begeben, von welcher aus wir, wenn es Tag wird, diesen Schluchtausgang beobachten können. Ich weiß einen solchen Ort. Meine Brüder mögen ihre Pferde bei den Zügeln nehmen und mir folgen. Ende von Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 6, Teil 2. Aufgenommen von Markus. München im Herbst 2006. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Markus X. Winnetou 1 von Karl May. Kapitel 6, Teil 3. Wir holten unsere Pferde, welche in der Nähe weideten, und folgten ihm in die Prärie hinaus. Nach einigen hundert Schritten kamen wir an eine größere Baumgruppe, hinter welcher wir Halt machten. Hier konnten wir lagern, ohne von den Kiowas, wenn sie es ja noch in dieser Nacht auf uns abgesehen haben sollten, aufgefunden zu werden. Und wenn der Morgen anbrach, lag uns die Schlucht gegenüber, und es war leicht, alles zu beobachten, was etwa dort geschah. Die Nacht war ebenso kalt wie die vorigen Nächte. Ich wartete, bis mein Pferd sich legte und lagerte mich dann so an seinen Leib, dass er mich wärmte. Das Tier lag so ruhig, als wüsste es, welchen Dienst ich von ihm verlangte, und ich wachte bis zum Morgen nur einmal auf. Wir kamen, als es hell geworden war, nicht hinter den Bäumen hervor und beobachteten die Schlucht weit über eine Stunde lang. Es regte sich nichts da drüben. Darum hielten wir es nun für angezeigt, nach den Kiowas zu forschen. Für den Fall, dass sie doch noch da waren, mussten wir vorsichtig sein und uns ihnen heimlich nähern. Dies erforderte aber viel Zeit. Darum machte ich Winnetou den Vorschlag: Sie sind über die Prärie nach dem Nugget-Ziel gekommen und werden den Berg jedenfalls auf demselben Wege verlassen. Warum da mühsam nach ihnen suchen? Wenn wir die Berge bis nach der Stelle umreiten, auf welcher sie dein Späher gestern erblickte, müssten wir unbedingt sehen, ob sie fort sind oder nicht. Warum lange Zeit auf etwas verwenden, was man viel kürzer und müheloser erreichen kann? Mein Bruder hat das Richtige getroffen. Wir werden nach seinen Worten handeln. Wir stiegen auf unsere Pferde und ritten in einem nach Süden gerichteten und nach Westen ausgebogenen Halbkreis um die Berge. Dies war derselbe Weg, nur rückwärts, den die Apachen geritten waren, als wir nach der Spur Santas suchten, nachdem er die Flucht ergriffen hatte. Als wir dann die südlich von dem Nugget-Ziel liegende Prärie erreichten, kam es so, wie ich gedacht hatte. Wir sahen zwei große, starke Fährten, die von gestern führte in das Tal hinein und die von heute Nacht kam aus demselben heraus. Die Kiowas waren also fort. Darüber war kein Zweifel möglich. Trotzdem ritten wir, um ganz sicher zu gehen, in das Tal hinein und untersuchten dasselbe so weit nach hinten, bis uns auch die dortigen Spuren vollständig überzeugten, dass es von den Kiowas verlassen worden war. Nun folgten wir ihrer neuen, von dem Nugget-Ziel wegführenden Fährte, welche mit der Herbeiführenden zusammenfiel und so scharf ausgeprägt war, dass wir die Absicht, sie uns zu zeigen, gar nicht verkennen konnten. Sie wollten eben, dass wir ihnen folgen sollten und hatten sich darum selbst an Stellen, an denen sonst keine Spur zurückgeblieben wäre, geradezu Mühe gegeben, deutliche Eindrücke zu hinterlassen. Winnetou ließ ein kleines Lächeln um seine Lippen spielen und sagte, »Diese Kiowas sollten uns doch kennen und gerade darum ihre Spur verbergen, die wir dennoch entdecken würden. Dass sie dies nicht tun, muss doch unser Misstrauen erwecken. Sie wollen sehr klug handeln, tun aber das Gegenteil, weil sie kein Gehirn in den Köpfen haben.« Er sagte dies so laut, dass es auch der gefangene Kiowa hörte, den wir selbstverständlich noch immer bei uns hatten, und sich direkt an diesen wendend, fügte er hinzu, »Du wirst wahrscheinlich sterben müssen, denn wenn wir Sam Hawkins nicht frei bekommen oder wenn wir erfahren, dass er gequält worden ist, werden wir dich töten. Aber falls dies nicht geschieht und wir dir die Freiheit wiedergeben sollten, so sage euren Kriegern, dass sie wie kleine Knaben handeln, welche noch nichts gelernt haben und ausgelacht werden müssen, wenn sie sich als Erwachsene gebärden. Es wird uns nicht einfallen, diesen ihren Spuren weiterzufolgen.« Er lenkte diesen Worten gemäß von der nach Südosten führenden Fährte ab, indem er sie grad östlich wendete. Wir befanden uns zwischen dem Quellgebiete des südlichen Kanadien und demjenigen des nördlichen Red River Armes, und es war Winnetous Absicht, diesen letzteren aufzusuchen. Die Pferde derjenigen Apachen, welche Santa mit mir verfolgt hatten, waren ziemlich angegriffen. Darum konnte unser Ritt nicht so schnell vonstatten gehen, wie wir es wünschten. Dazu kam, dass der Proviant, den wir mitgenommen hatten, fast zur Neige ging. Sobald er zu Ende war, sahen wir uns auf die Jagd angewiesen, und dies musste bei der Absicht, welche wir verfolgten, uns zum großen Nachteile gereichen, denn erstens nahm es unsere Zeit, von der wir eigentlich keine Stunde zu versäumen hatten, in Anspruch, und zweitens konnten wir während der Jagd die Vorsicht nicht anwenden, welche unbedingt geboten war. Wir waren gezwungen, Spuren zu machen und zurückzulassen, was wir sonst vermieden hätten. Glücklicherweise trafen wir am Spätnachmittage auf einen kleinen Bisontrupp, das waren Nachzügler der großen Büffelherden, die ihre Wanderung nach Süden schon vollendet hatten. Wir schossen zwei Kühe und bekamen von ihnen so viel Fleisch, dass wir für eine ganze Woche versehen waren und nun nur noch an dem eigentlichen Zweck unseres Rittes zu denken brauchten. Am nächsten Tage erreichten wir den nördlichen Arm des Red River, dem wir abwärts folgten. Er führte wenig Wasser, doch waren die Ufer grün, während wir bisher verdorrtes Büffelgras unter uns gehabt hatten. Das gab Futter für unsere Pferde. Der Salt Fork kommt aus westlicher Richtung und mündet also von rechts her in den Red River. In dem Winkel, der dadurch gebildet wird, lag damals das Kiowa-Dorf, dessen Häuptling Tangua war. Wir befanden uns auf der anderen, der linken Seite des Roten Flusses und konnten darum wohl hoffen, nicht gesehen zu werden, ritten aber dennoch, als wir die Mündungsgegend des Salt Fork erreichten, einen weiten Bogen, um eine halbe Tagesreise unterhalb derselben wieder an den Red River zu kommen. Aus weiteren Vorsichtsgründen benutzten wir dazu die Nacht, und es war am frühen Morgen, als wir den Fluss wieder vor uns sahen. Wir befanden uns nun, so wie wir beabsichtigt hatten, auf der entgegengesetzten Seite der Richtung, aus welcher wir von den Kiowas erwartet wurden, und suchten eine versteckte Stelle auf, um davon dem nächtlichen Ritte auszuruhen. Nur für Winnetou und mich gab es keine Erholung, denn er wollte rekognoszieren und forderte mich auf, ihn zu begleiten. Während unser bisheriger Weg uns stromabwärts geführt hatte, musste dieses Auskundschaften nun stromaufwärts vorgenommen werden, und zwar auf dem jenseitigen Ufer. Wir mussten also über den Fluss hinüber, was uns selbst dann, wenn er mehr Wasser gehabt hätte, nicht schwer geworden wäre. Natürlich bewerkstelligten wir den Übergang nicht in der Nähe unseres Lagers, weil dieses leicht entdeckt werden konnte, wenn später jemand auf unsere Fährte traf und derselben aus irgendeinem Grund folgte. Wir ritten vielmehr noch ein Stück flussabwärts, bis wir an einen Wasserlauf kamen, welcher in den Red River mündete. In diesen trieben wir unsere Pferde und ritten im Wasser gegen den Strom desselben. Da gingen unsere Spuren verloren. Nach einer halben Stunde verließen wir dieses Gerinne und lenkten die Pferde auf die Prärie, um nun nach dem Red River zurückzukehren, diesen an einer Stelle zu erreichen, welche sich einige englische Meilen oberhalb unseres Lagers befand. Dieser Umweg mit seinem Spurenverbergen war zeitraubend gewesen, aber die Mühe, welche wir darauf verwendet hatten, wurde schneller belohnt, als wir hatten denken können. Wir hatten nämlich den Fluss noch nicht wieder erreicht, sondern befanden uns noch auf der Prärie, da sahen wir zwei Reiter, welche wohl ein ganzes Dutzend Packtiere bei sich hatten. Sie kamen uns nicht gerade entgegen, sondern ihre Richtung führte sie rechts an uns vorüber. Der eine ritt vor und der andere hinter dem wohl beladenen Mauleseln. Und wenn wir ihre Gesichter auch nicht erkennen konnten, so mussten wir nach ihrer Kleidung Weiße in ihnen vermuten. Sie sahen uns auch und hielten an. Es wäre höchst auffällig gewesen, wenn wir vorübergeritten wären. Wir konnten im Gegenteile Nützliches von ihnen erfahren, denn sie kamen jedenfalls aus dem Dorfe der Kiowas. Schaden konnten sie uns wohl kaum, auf unsere Fährte zu suchen und zu erfahren, woher wir gekommen waren, das fiel ihnen wohl auch nicht ein, da sie viel nördlicher auf den kleinen Wasserlauf treffen mussten, als da, wo wir ihn verlassen hatten. Darum fragte ich Winnetou: »Gehen wir hin?« »Ja«, antwortete er, »es sind Bleichgesichter, Händler, welche mit den Kiowas ein Tauschgeschäft gemacht haben, aber sie dürfen nicht wissen, wer wir sind.« »Gut, ich bin der Unterbeamte eines Indianeragenten und muss in dieser Eigenschaft zu den Kiowas, verstehe aber ihre Sprache nicht. Darum habe ich dich mitgenommen. Du bist ein Pawnee-Indianer.« »So ist es gut. Mein Bruder mag mit diesen beiden Bleichgesichtern sprechen.« Wir ritten auf sie zu, sie hatten, wie man bei Begegnungen im Wilden Westen stets zu tun pflegt, ihre Gewehre zur Hand genommen und sahen uns erwartungsvoll entgegen. »Tut eure Büchsen weg, Meshurs«, forderte ich sie auf, als wir sie ziemlich erreicht hatten. »Wir haben nicht die Absicht, euch anzubeißen.« »Würde euch auch schlecht bekommen«, antwortete der eine von ihnen. »Zu den Gewehren haben wir nicht etwa aus Angst gegriffen, sondern weil es so Gebrauch ist. Und weil ihr uns verdächtig vorkommt.« »Verdächtig? Wieso?« »Nun, wenn zwei Gentlemen, von denen der eine ein Weißer und der andere ein Roter ist, so allein in der Prärie herumreiten, dann sind sie gewöhnlich Spitzbuben. Dazu ist euer Habit ein ganz indianisches. Sollte mich wundern, wenn ihr ehrliche Kerle wäret.« »Danke für diese Aufrichtigkeit. Es ist immer nützlich zu wissen, was andere von einem halten. Kann euch aber versichern, dass ihr euch irrt.« »Möglich. Eine Galgenvisage habt ihr nicht. Das ist richtig.« »Kann mir auch ganz gut gleichgültig sein, ob ihr früher oder später irgendwo aufgehangen werdet. Denn dabei kommt ihr den Strick an euren und nicht an meinen Hals. Vielleicht habt ihr die Gewogenheit, uns zu sagen, woher er kommt?« »Ganz gern. Wir haben keinen Grund, heimlich damit zu tun. Wir kommen vom False Washita herüber.« »So? Und wo wollt ihr hin?« »Ein wenig zu den Kiowas.« »Zu welchen?« »Zu dem Stamme, dessen Häuptling Tangua heißt. Das ist nicht weit weg von hier.« »Weiß es. Das Dorf liegt zwischen dem Red River und dem Salt Fork.« »Richtig. Aber wenn ihr einen guten Rat annehmen wollt, so kehrt schnell wieder um und lasst euch vor keinem Kiowa sehen.« »Warum?« »Weil es eine schlechte Angewohnheit ist, sich von den Roten umbringen zu lassen.« »Pschä. Haben mir das bisher noch nicht angewöhnt und werde es auch später niemals tun.« »Was später geschieht, kann niemand wissen. Meine Warnung ist gut gemeint und hat ihren Grund. Wir kommen nämlich von Tangua. Derselbe hat die löbliche Absicht, jeden Weißen, der in seine Hände fällt, auszulöschen und auch jeden Roten, der kein Kiowa ist.« »Dann ist er ja ein außerordentlich wohlmeinender Gentleman. Hat er euch das selbst gesagt?« »Jawohl, und zwar wiederholt.« »Der Spaßvogel. Oh, es war ihm ungeheuer ernst dabei.« »Ernst? Wirklich? Wie komme ich da zu dem Vergnügen, euch so hübsch lebendig und bei guter Gesundheit vor mir zu sehen? Er will jeden Weißen umbringen und auch jeden Roten, wie ihr behauptet. Habt euch für Weiße gehalten. Solltet ihr vielleicht Neger sein?« »Mach keine dummen Witze. Uns tut er nichts. Mit uns hat er eine Ausnahme gemacht, weil wir alte, gute Bekannte von ihm sind und schon viele Male in seinem Dorfe waren. Wir sind nämlich Trader, wie ihr wohl schon erraten habt. Und zwar ehrliche Trader, nicht solche Halunken, welche die Roten mit ihren Waren betrügen und sich dann nicht wieder bei ihnen sehen lassen dürfen. Darum heißt man uns überall willkommen. Die Roten brauchen doch unsere Waren und werden also nicht so dumm sein, einem ehrlichen Kerl, auf den sie sich verlassen können und von dem sie Nutzen haben, an den Kragen zu gehen. Euch aber werden sie kalt machen, darauf könnt ihr euch verlassen. Werde wohl warm bleiben, denn ich meine es auch ehrlich mit ihnen und suche sie eben jetzt auf, um ihnen Nutzen zu bringen. So, dann sagt uns doch einmal, was ihr seid und was ihr bei ihnen wollt. Ich gehöre zur Agentur. Zur Agentur? Nehmt es mir nicht übel, aber ich will euch um euretwillen offen sagen, dass die Roten, gerade auf die Agenten, gewaltig schlecht zu sprechen sind, weil... Er zögerte fortzufahren, darum ergänzte ich seine Rede. Weil sie so oft von ihnen betrogen worden sind, das meint ihr wohl? Ich gebe dies zu. Freut mich ungemein, aus eurem eigenen Munde zu hören, dass ihr Agenten Spitzbuben seid, lachte er. Gerade die Kiowas sind bei den letzten Lieferungen großartig übers Ohr gehauen worden. Wenn ihr die Absicht habt, ein wenig zu Tode gemartert zu werden, so reitet hin. Es wird euch sofort geholfen werden. Kann darauf verzichten, Sir. Ich sag euch, dass die Kiowas mich zwar nicht gut empfangen, dann aber umso größere Freude haben werden, wenn ich ihnen sage, was ich bei ihnen will. Ich habe es nämlich durchgesetzt, dass der Fehler, welcher gemacht worden ist, ausgebessert wird. Sie werden nachgeliefert bekommen, und ich will ihnen eben sagen, wo sie die Waren in Empfang nehmen sollen. Alle Wetter! Was seid ihr da für ein weißer Rabe? Rief er erstaunt aus. In diesem Falle werden sie euch freilich nichts tun. Aber warum habt ihr da einen Roten bei euch? Weil ich den Dialekt der Kiowas nicht verstehe. Es ist mein Dolmetscher, ein Pawnee, den Tangua auch kennt. Well, dann ist ja alles in bester Ordnung, und meine Warnung war überflüssig. Aber ich hatte guten Grund dazu, denn Tangua ist förmlich wütend auf alles, was nicht Kiowa heißt. Warum? Hat in letzter Zeit verdammt schlechte Erfahrungen gemacht. Die Apachen sind in sein Gebiet eingefallen und haben ihm mehrere hundert Stück Pferde gestohlen. Er hat sie natürlich verfolgt. Aber weil sie 3 oder 4-mal mehr Krieger hatten als er, ist er geschlagen worden. Dies wäre trotz ihrer Übermacht nicht geschehen, wenn nicht eine Gesellschaft von weißen Westmännern den Apachen geholfen hätte. Einer von diesen Leuten hat den Häuptling zum Krüppel geschossen, heißt Old Shatterhand. Dieser Mann, ein Kerl, der den stärksten Menschen mit der Faust zu Boden schlägt. Wird ihm aber nicht gut bekommen. Nicht? Wollen sich die Roten rächen? Natürlich! Tangua ist durch die beiden Knie geschossen worden. Ein fürchterliches Schicksal für einen Kriegerhäuptling. Er schäumt förmlich vor Wut und wird nicht eher ruhen, als bis er diesen Old Shatterhand und Winnetou in seine Hände bekommen hat. Winnetou? Wer ist das? Ein junger Apachenhäuptling, der mit einer kleinen Kriegerschar ungefähr 2 Tagesritte von hier gelagert hat. Die Weißen sind bei ihm, und eine Anzahl Kiowas ritten hin, um diese Kerls in ihr Dorf zu locken. Werden diese Weißen und die Apachen so dumm sein, in die Falle zu gehen? Wahrscheinlich. Tangua ist überzeugt davon und hat die Gegend, durch welche sie kommen müssen, besetzen lassen. Diese Leute sind unbedingt verloren. Aber weil Weiße dabei sind, habe ich mich aus dem Staube gemacht. Ich wäre wohl noch einige Tage bei Tangua geblieben, aber zuzusehen, wie Weiße zu Tode gemartert werden, das ist mein Gusto nicht. Wäre es euch denn nicht möglich gewesen, ihnen Hilfe zu bringen? Nein, selbst dann nicht, wenn ich gewollt hätte. Aber warum soll ich meine gesunden Hände, die ich brauche, in fremde Feuer stecken und sie mir verbrennen? Ich bin sozusagen Geschäftsfreund der Kiowas, und es fällt mir nicht ein, mir dadurch bei ihnen zu schaden, dass ich mich ihrer Feinde annehme. Ich bin so gutherzig gewesen, einen kleinen Versuch zu riskieren, habe aber schleunigst davon ablassen müssen, denn Tangua bellte mich an wie ein wütender Kettenhund. Das lässt sich denken, denn es war ja noch gar nicht die Zeit dazu, sich der Gefangenen anzunehmen, weil sie eben noch nicht gefangen waren. Ihr hättet warten sollen. Oh, einer war doch schon gefangen. Ein Weißer von den Leuten Old Shatterhands. Ein sonderbarer Kerl, der immer nur lachte und gar nicht so tat, als ob er den Tod vor Augen habe. Ihr habt ihn gesehen? Ich sah ihn bringen und wohl eine Stunde lang gefesselt auf der Erde liegen. Dann wurde er nach der Insel gebracht. Nach einer Insel? Die also als Gefängnis dient. Ja, sie liegt im Salt Fork, einige Schritte vom Dorfe, und wird gut bewacht. Habt ihr mit dem Gefangenen gesprochen? Einige Worte. Ich fragte ihn, ob ich vielleicht etwas für ihn tun könne. Da lachte er mich freundlich an und sagte, er hätte so großen Appetit nach Buttermilch, ob ich nicht nach Cincinnati reiten und ihm ein Glas voll holen wolle. Ein ganz närrischer Kerl. Ich sagte ihm, dass seine Lage nicht zum Lachen sei. Da kicherte er mich wieder an und meinte, ich solle mich nur nicht um ihn sorgen, denn dazu seien ganz andere Leute da. Dennoch bat ich beim Häuptling für ihn, wurde aber hundegrob abgewiesen. Er wird übrigens nicht schlecht behandelt, denn Old Shatterhand hat einen gefangenen Kiowa als Geisel bei sich. Nur Santa gibt sich Mühe, ihm das bisschen Leben, welches er noch haben wird, schwer zu machen. Santa? Dem Namen nach ein Weißer. Sind denn außer euch noch andere Weiße bei den Kiowas gewesen? Nur dieser eine, der sich Santa nennt. Ein Kerl, der mir widerwärtig ist. Er kam gestern mit den Roten hier an, welche Winnetou herbeigelockt haben, und machte sich gleich über den Gefangenen her. Werdet ihn ja auch kennenlernen, wenn ihr nachher in das Dorf kommt. Wisst ihr denn, was er eigentlich bei Tangua will? Nein. Hab ihn zwar begrüßt, aber dann nicht weiter beachtet, weil ihm meine Gegenwart nicht zu gefallen schien. Hätte es von den Roten erfahren können, habe aber nicht gefragt. Was mich nichts angeht, das nehme ich nicht in den Mund. Das ist mein Grundsatz, mit welchem ich am besten vorwärts komme. Ist dieser Santa der Gast des Häuptlings oder hat er ein besonderes Zelt? Es ist ihm eines angewiesen worden, nicht etwa gleich neben demjenigen des Häuptlings, was die gewöhnliche Auszeichnung für gern gesehene Gäste ist, sondern eine alte Lederhütte, die fast am Ende des Dorfes liegt. Er scheint also beim Häuptling nicht in besonderer Gunst zu stehen. Wisst ihr vielleicht, wie der weiße Gefangene heißt? Sam Hawkins, ein fast berühmter Westmann, trotz seiner Drolligkeit. Tut mir leid, dass er ausgelöscht werden soll. Kann ihm aber nicht helfen. Vielleicht hört der Häuptling auf euch mehr, als er auf mich gehört hat, wenn ihr ein gutes Wort für ihn einlegt. Werde es versuchen. Könnt ihr mir die Lage des Zeltes, in welchem Santa wohnt, nicht genauer angeben? Wozu? Ihr werdet es ja sehen, wenn ihr hinkommt. Es ist das vierte oder fünfte Fluss aufwärts gerechnet. Glaube nicht, dass euch der Mann gefallen wird. Hat ein Galgengesicht. Hütet euch vor ihm. Ihr seid trotz eures Amtes noch sehr jung und werdet mir einen guten Rat nicht übel nehmen. Ich muss nun weiter. Lebt wohl und kommt heiler Haut wieder von hier fort. Sollte ich ihn halten, um mehr zu erfahren? Da hätte ich ihm aufrichtig sagen müssen, wer wir waren und was wir wollten, und das erschien mir doch gewagt. Winnetou war auch dieser Ansicht, denn er ritt weiter und sagte mit unterdrückter Stimme, »Es ist genug, mein Bruder mag nicht weiter fragen, denn dies würde diesen Leuten auffallen, welche Freunde der Kiowas sind. Ich glaube auch, dass wir genug erfahren haben.« Wir wissen mit ziemlicher Genauigkeit, wo Hawkins steckt und auch wo Santa wohnt, und werden beide finden. Wie weit reiten wir jetzt? So weit, bis uns die beiden Händler aus den Augen sind. Dann kehren wir nach unserem Lager um. Das Zusammentreffen mit ihnen war für uns sehr vorteilhaft. Um das auszukundschaften, was wir von ihnen erfahren haben, hätten wir uns in große Gefahr begeben müssen. Nun wissen wir, woran wir sind, und werden heute Abend miteinander das Dorf der Kiowas beschleichen. Die beiden Trader kamen uns nach und nach aus den Augen. Sie mussten langsam reiten, weil sie so viele Packtiere bei sich hatten. Ich erfuhr später, wie verhängnisvoll ihnen das geworden war. Ebenso erfuhr ich, dass sie bei den Kiowas Felle verschiedener Pelztiere eingetauscht hatten. Der, welcher mit uns gesprochen hatte, war der eigentliche Händler, der andere nur sein Gehilfe gewesen. Nun, da sie fort waren und uns nicht mehr sahen, kehrten wir auf demselben Wege, auf welchem wir gekommen waren, nach unserem Lager zurück und gaben uns unterwegs wieder alle Mühe, unsere Spuren zu verbergen. Dick Stone und Will Parker waren mit dem Erfolge unserer Rekognoszierung sehr zufrieden. Besonders freuten sie sich darüber, dass ihr kleiner Sam sich verhältnismäßig wohl befand und seine unverwüstliche gute Laune noch besaß. Sie baten uns, sie heute Abend mitzunehmen, doch Winnetou schlug ihnen diesen Wunsch ab, indem er erklärte, »Meine beiden weißen Brüder«, mögen heute noch dableiben, denn wir werden auf diesem Gange Sam Hawkins wohl schwerlich befreien können. Dies kann wahrscheinlich erst morgen geschehen, und da werdet ihr dabei sein. Unser Versteck war ein verhältnismäßig gutes, aber wir befanden uns mitten auf feindlichem Gebiet, und der Zufall konnte leicht einen oder einige Kiowas an die Uferstelle führen, wo wir lagerten. Darum schlug Winnetou vor, »Ich kenne eine Insel, welche eine kleine Strecke abwärts mitten im Flusse liegt. Sie hat Büsche und Bäume, die uns verbergen werden. Dorthin wird niemand kommen. Meine Brüder mögen sich mit mir nach dieser Insel begeben.« Wir verließen also unser Lager und ritten am Flusse hinunter, bis wir die Insel sahen. Das Wasser war hier tief und hatte ein ziemliches Gefälle, doch kamen wir auf unseren Pferden ganz gut hinüber, wo es sich zeigte, dass Winnetou recht gehabt hatte. Die Insel war groß und auch bewachsen genug, um uns und unseren Pferden vollständige Deckung zu gewähren. Ich machte mir zwischen den Büschen ein Lager zurecht und schlief, denn es war vorauszusehen, dass in der nächsten Nacht von einem Schlafe keine Rede sein werde. Nicht, dass es keine Zeit oder Gelegenheit dazu gegeben hätte, sondern des Wassers wegen. Sam Hawkins war auf einer kleinen Insel interniert, die ich beschleichen wollte. Da musste ich ins Wasser. Ja, schon vorher, gleich beim Aufbruche, musste ich mit Winnetou von unserer Insel an das Ufer schwimmen, wobei wir vollständig durchnässt werden mussten. Wir standen in der Mitte des Dezember und das Wasser war also kalt. Wer hätte da in durchnässten Kleidern schlafen können? Als es dunkel geworden war, wurden wir geweckt, denn auch Winnetou hatte geschlafen. Es war Zeit, nach dem Dorfe aufzubrechen. Wir legten die nicht durchaus notwendigen Kleidungsstücke ab und ließen auch alles, was wir in den Taschen hatten, zurück. Von unseren Waffen nahmen wir nur die Messer mit. Dann sprangen wir in den Fluss und schwammen nach dem rechten Ufer desselben, weil wir von diesem aus an den Salt Fork gelangen konnten. Als wir eine kleine Stunde lang an diesem Ufer aufwärts gegangen waren, kamen wir an eine Stelle, wo der Salt Fork in den Red River Arm mündete, und hatten den ersten nur wenige hundert Schritte nach links zu folgen, bis wir die Feuer des Dorfes sahen. Es lag hart am linken Ufer des Salt Fork, während wir uns auf dem rechten befanden. Wir mussten also hinüber. Dies taten wir aber nicht gleich, sondern wir schritten erst langsam, natürlich diesseits, die ganze Länge des jenseits liegenden Dorfes ab. Das Wort Dorf bezeichnet hier nicht den europäischen Begriff, eine Ansammlung von festen Häusern, bei denen und um welche Gärten und Felder liegen. Von Gärten und Feldern gab es hier keine Spur, und die Wohnungen bestanden jetzt aus dicken Lederzelten, während die Roten im Sommer Leinende zu bewohnen pflegen. Fast von jedem Zelte brannte ein Feuer, an welchem die Bewohner saßen, um sich zu wärmen und ihr Abendessen zu bereiten. Das größte Zelt stand ungefähr in der Mitte des Dorfes. Der Eingang war mit Lanzen geschmückt, an denen Adlerfedern und sonderbar gestaltete Medizinen hingen. An dem dort befindlichen Feuer saß Tangua, der Häuptling, mit einem jungen, vielleicht 18-jährigen Indianer und zwei Knaben, welche 12 und 14 Jahre zählen mochten. »Diese drei sind seine Söhne«, sagte Winnetou. »Der Älteste ist sein Liebling und wird ein tapferer Krieger werden. Sein Lauf ist so rasch, dass er den Namen Pida bekommen hat, was Hirsch bedeutet.« Auch Frauen gingen geschäftig ab und zu, doch ist es bei den Indianern, den Frauen und Töchtern nicht erlaubt, mit den Männern und Söhnen zu essen. Sie essen später und müssen nehmen, was übrig bleibt, dafür aber alle, selbst die schwerste Arbeit verrichten. Ich suchte nach der Insel. Der Himmel hing schwarz voller Wolken und kein Stern war zu sehen, doch die Feuer ermöglichten es uns, drei Inseln zu erkennen, welche in geringen Entfernungen voneinander am Ufer lagen. »Auf welcher mag sich Sam befinden?« fragte ich. »Wenn mein Bruder das wissen will, so mag er an das denken, was Strader gesagt hat,« antwortete Winnetou. »Dass die Insel nahe am Ufer liege? Die erste und die dritte liegen weiter hüben nach uns zu. Es wird also die zweite die mittlere sein.« »Wahrscheinlich. Und das rechts ist das untere Ende des Dorfes, wo im vierten oder fünften Zelt des Santa wohnt. Wir werden nicht beisammen bleiben, sondern uns trennen. Ich habe es auf den Mörder meines Vaters und meiner Schwester abgesehen und werde also seine Wohnung auskundschaften. Sam ist mehr dein Gefährte als der meinige. Darum wirst du nach ihm forschen.« »Und wo treffen wir uns wieder?« »Hier, an der Stelle, wo wir auseinandergehen. Wenn nichts Ungewöhnliches geschieht, können wir das. Aber wenn zufälligerweise einer von uns bemerkt werden sollte, wird ein großer Aufruhr entstehen. Dann müssen wir einen anderen Ort bestimmen, einen Ort, der weiter entfernt von dem Dorfe ist. Unser Vorhaben ist nicht leicht. Deine Aufgabe ist noch schwerer als die meinige, denn du musst nach der Insel schwimmen, wo du von den Wächtern leicht gesehen werden kannst. Man wird dich ja so leicht entdecken als mich. Sollte man dich dabei ergreifen, so werde ich dir beispringen. Kommst du aber frei, so kehrst du nach unserer Insel zurück, aber auf einem Umwege. damit sie die Richtung deiner Flucht nicht entdecken. Aber morgen früh werden sie die Spuren sehen. Nein, denn wir werden sehr bald Regen bekommen, welche die Spuren auslöscht. Gut, wenn du Unglück haben solltest, hau ich dich heraus. Das wird nicht geschehen, wenn nicht ein böser Zufall spielt. Schau hinüber. Vor der fünften Hütte brennt kein Feuer. Sie wird Santa gehören, denn er ist nirgends zu sehen und wird drin liegen und schlafen. Es ist also sehr leicht zu erfahren, wie es mit ihm steht. Nach diesen Worten ging er fort, rechts von mir weg, ein Stück den Fluss hinunter, um dann außerhalb des Dorfbereichs hinüberzuschwimmen und jenseits heimlich nach den Zelten zurückzukehren. Ich musste es anders anfangen. Ich hatte ein Ziel, welches im Bereiche des Feuerscheines lag. Das war bös. Ich durfte mich nicht auf der Oberfläche des Wassers sehen lassen, musste die Insel also tauchend erreichen. Das ging aber auf direktem Wege sehr schwer. Unter Wasser bis hinüberzukommen, das getraute ich mir wohl. Aber wie nun, wenn ich gerade vor einem Wächter auftauchte? Nein, ich musste erst nach der benachbarten Insel, auf welcher sich wahrscheinlich niemand befand. Sie, die erste, lag vielleicht 20 Meter von der zweiten, mittleren, auf welche ich es abgesehen hatte, entfernt. Also konnte ich von ihr aus wahrscheinlich sehen, wie die Verhältnisse auf der zweiten waren. Ich ging also eine Strecke flussaufwärts und richtete mein Auge so scharf wie möglich nach der obersten Insel. Es war dort nicht die geringste Bewegung zu bemerken. Also befand sich wahrscheinlich niemand drüben. Da stieg ich langsam in das Wasser, tauchte unter und schwamm hinüber. Ich kam glücklich drüben an und schob zunächst nur den Kopf bis an den Mund, um Atem zu holen, aus dem Wasser. Ich befand mich am oberen Ende der ersten Insel und sah da, dass es eine noch bessere Weise, meine Aufgabe zu lösen gab, als ich drüben gedacht hatte. Die Insel, an deren Rande ich im Wasser stand, war vielleicht auch 20 Meter vom Flussufer entfernt, wo eine ganze Reihe von Kanus angebunden waren. Diese Kähne konnten mir vortrefflich Deckung geben. Ich tauchte also wieder unter und schwamm nach dem ersten Kanu, von da nach dem zweiten, dritten und so weiter, bis ich, hinter dem sechsten steckend, der mittleren Insel so nahe war, dass ich sie überblicken konnte. Sie lag dem Lande näher als die beiden anderen Inseln und hatte nirgends Buschwerk, welches zwei Bäume überragten. Von dem Gefangenen und seinen Wächtern konnte ich nichts sehen. Eben wollte ich wieder untertauchen, um hinüberzuschwimmen, als ich über mir auf dem hohen Ufer ein Geräusch hörte. Ich sah hinauf. Ein Indianer kam herabgestiegen. Es war Pida, der Hirsch, der Häuptlingssohn. Glücklicherweise stieg er schräg herab nach einem weiter abwärts hängenden Kanu, so dass er mich nicht sah. Er sprang in dieses Boot, band es los und ruderte sich nach der mittleren Insel. Da konnte ich noch nicht hinüber. Ich musste warten. Ende von Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 6, Teil 3. Aufgenommen von Markus. München. Im Herbst 2006. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Markus X. Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 6, Teil 4. Bald hörte ich die Leute drüben sprechen und erkannte die Stimme meines kleinen Sam. Ich musste hören, was sie redeten, und schwamm unter Wasser nach einem weiteren Kanu. Es gab deren so viele, dass jeder selbstständige Dorfbewohner eines zu besitzen schien. Als ich wieder auftauchte und hinter diesem Kanu verborgen dem Gespräche lauschte, hörte ich den Sohn des Häuptlings sagen: »Tangua, mein Vater, will es wissen.« »Fällt mir nicht ein, es zu verraten«, antwortete Sam. »Dann wirst du 10-fache Qualen erdulden müssen.« »Lass dich nicht auslachen. Sam Hawkins und Qualen erdulden?« »Dein Vater hat mich schon einmal martern lassen wollen, dort am Rio Pecos, bei den Apachen. Was ist die Folge davon gewesen? Kannst du mir das sagen?« »Dass Old Shatterhand, dieser Hund, ihn zum Krüppel gemacht hat.« »Well, so ähnlich wird es auch hier werden. Ihr könnt mir nichts anhaben. Wenn du das im Ernste sagst, so ist der Wahnsinn in deinem Kopf eingezogen. Wir haben dich fest und du kannst uns nicht entrinnen. Bedenke, dass dein ganzer Körper mit Riemen umschnürt ist, so dass du kein Glied bewegen kannst. Ja, diese Fesselung habe ich dem guten Santa zu verdanken und befinde mich ganz wohl dabei. Du leidest Schmerzen, ich weiß es, aber du gibst es nicht zu. Außer dieser Umschnürung bist du an dem Baum festgebunden und es sitzen bei Tag und bei Nacht 4 Krieger hier, dich zu bewachen. Wie willst du entkommen? Das ist meine Sache, geliebter Junge. Jetzt gefällt es mir noch hier. Warte also, bis ich fort will. Dann könnt ihr mich nicht mehr halten. Wir würden dich freilassen, wenn du uns sagtest, wohin er gehen wird. Ich sage es aber nicht. Ich weiß schon, wie es geht. Der gute Santa ist so freundlich gewesen, mir die Geschichte zu erzählen, um mir Angst zu machen. Was ihm aber nicht gelungen ist, ihr seid nach dem Nugget-Ziel geritten, um Old Shatterhand und Winnetou zu fangen. Lächerlich. Old Shatterhand zu fangen, der mein Schüler ist? Aber du, sein Lehrer, hast dich doch von uns fangen lassen. Nur so zum Zeitvertreib. Ich wollte gern einmal einige Tage bei euch sein, weil ich euch so lieb habe, wenn ich mich nicht irre. Also, ihr habt den Ritt vergeblich gemacht und bildet euch nun ein, dass Winnetou mit seinen Apachen und Old Shatterhand euch nachlaufen werden. So ein unsinniger Gedanke ist mir noch nicht vorgekommen. Heute seht ihr ein, dass ihr euch verrechnet habt. Sie sind nicht gekommen, und ihr wisst nicht, wo sie stecken. Da soll ich euch nun sagen, wohin Old Shatterhand geritten sein kann. Ihr denkt, dass ich das wissen muss. Und ich will es dir aufrichtig sagen, dass ich es auch weiß. Nun, wohin? Puh! Du wirst es sehr bald erfahren, ohne dass ich es dir sage, denn... Er wurde durch ein lautes Geschrei unterbrochen. Ich verstand leider die Worte nicht, aber der Tonfall war so, wie wenn man bei uns hinter einem Flüchtling her haltet ihn auf, ruft. Und dazu wurde der Name Winnetou gebrüllt. Hörst du, wo sie sind? rief Hawkins frohlockend. Wo Winnetou ist, da ist auch Old Shatterhand. Sie sind da, sie sind da. Das Gebrüll verdoppelte sich im Dorfe und ich hörte die Indianer laufen. Sie hatten Winnetou gesehen, aber noch nicht erwischt. Das machte mir einen großen Strich durch die Rechnung. Ich sah, dass der Sohn des Häuptlings sich auf der Insel hoch aufrichtete und nach dem Ufer blickte. Dann sprang er in sein Kanu und rief den 4 Wächtern zu: Nehmt die Gewehre zur Hand und tötet dieses Bleichgesicht sofort, wenn sich jemand sehen lässt, es zu befreien. Dann ruderte er sich dem Ufer zu. Ich hatte Sam schon heute, falls es nur einigermaßen möglich war, losmachen wollen. Dies konnte nun freilich nicht geschehen. Selbst wenn ich es hätte wagen wollen, nur mit dem Messer bewaffnet, mit den 4 Roten anzubinden, so hätte das seinen augenblicklichen Tod zur Folge gehabt. Sie hätten Peter gehorcht und Hawkins ermordet. Aber da kam mir ein Gedanke noch viel schneller, als Peter das Ufer erreichen konnte. Er war der Lieblingssohn des Häuptlings. Wenn ich ihn in meine Hand bekam, konnte ich ihn dann gegen Sam auswechseln? Dieser Gedanke war wohl beinahe verrückt. Aber das kam mir in diesem Augenblick nicht in Betracht. Es galt nur, den jungen Häuptling so, dass es niemand sah, zu ergreifen. Ein einziger Blick zeigte mir, dass die Situation günstig sei. Winnetou war nach dem Red River zu entflohen, also nach links, während unser Lager sich rechts unten auf der Insel befand. Das war klug von ihm, denn er führte dadurch die Verfolger irre. Von dort her, wohin er floh, erscholl das Geschrei der Roten, die ihm nachrannten, und dorthin hatten die 4 Wächter ihre Gesichter gerichtet. Sie kehrten mir fast ihre Rücken zu, und weiter war niemand da. Der Häuptlingssohn erreichte mit seinem Kanu das Ufer, wollte es anbinden und dann forteilen. Er bückte sich, da tauchte ich bei ihm auf, ein Fausthieb streckte ihn nieder, ich warf ihn ins Kanu, sprang selbst hinein und ruderte fort, gegen den Strom und hart am Ufer hin. Der tolle Streich war gelungen. Oben im Dorfe gab es keinen Menschen, der auf mich achtete, und die Wächter blickten noch immer in die entgegengesetzte Richtung. Ich legte mich mit allen Kräften in das Zeug, um möglichst schnell aus dem Bereiche des Dorfes zu kommen. Dann, als der Schein der Feuer mich nicht mehr traf, ruderte ich mich an das rechte Ufer des Salt Fork, wo ich den ohnmächtigen Häuptlingssohn in das Gras legte. Dann schnitt ich den Riemen, mit welchem das Kanu angebunden zu werden pflegte, los, um mit demselben den Gefangenen zu fesseln, und gab dem Kahne einen Stoß, dass er fortschwamm. Er sollte nicht zum Verräter an mir werden. Als ich Peters Arme ihm fest an den Leib gebunden hatte, nahm ich ihn auf die Achsel und trat die Rückkehr nach unserer Insel an. Das war ein schweres Stück Arbeit, nicht etwa, weil mir die Last, die ich trug, zu schwer wurde, sondern weil er mir nicht gutwillig folgen wollte, als er wieder zu sich gekommen war. Ich musste ihm öfters mit dem Messer drohen. Seine Waffen hatte ich ihm natürlich abgenommen. »Wer bist du?« fragte er endlich wütend. »Ein räudiges Bleichgesicht, welches Tangua, mein Vater, schon morgen ergreifen und verderben wird.« »Dein Vater wird mich nicht ergreifen. Er kann ja gar nicht gehen,« antwortete ich. »Aber er hat unzählige Krieger, welche er nach mir aussenden wird.« »Eure Krieger verlache ich. Es kann leicht jedem von ihnen so ergehen, wie es deinem Vater ergangen ist, als er es wagte, mit mir zu kämpfen.« »Uff, du hast mit ihm gekämpft?« »Ja.« »Wo?« »Da, wo er niederstürzte, als er meine Kugel in die Beine bekam.« »Uff, uff, so bist du Old Shatterhand?« fragte er erschrocken. »Wie kannst du da erst fragen? Ich hab dich doch mit der Faust niedergeschlagen. Wer anders als Winnetou und Old Shatterhand konnten es wagen, mitten in euer Dorf zu dringen und den Sohn des Häuptlings herauszuholen?« »Uff, so werde ich sterben, aber ihr sollt keinen Laut des Schmerzes aus meinem Munde hören.« »Wir töten dich nicht. Wir sind keine solchen Mörder wie ihr. Wenn dein Vater die beiden Bleichgesichter herausgibt, welche sich bei euch befinden, lassen wir dich frei.« »Santa und Hawkins?« »Ja.« »Er wird sie herausgeben, denn sein Sohn ist ihm mehr wert als 10 mal 10 Hawkins, und auf Santa wird er gar nicht achten.« Von jetzt an weigerte er sich nicht mehr, mit mir zu gehen. Die Prophezeiung Winnetous ging in Erfüllung, denn es begann zu regnen. Und zwar so sehr, dass es ganz unmöglich für mich war, die Uferstelle zu finden, welche unserer Insel gegenüber lag. Ich suchte also einen recht dicht belaubten Baum auf, um unter demselben entweder das Ende des Regens oder den Anbruch des Tages zu erwarten. Das war eine sehr langweilige Geduldsprobe. Der Regen wollte nicht aufhören und der Morgen nicht erscheinen. Ich hatte nur den einen Trost, dass ich nässer, als ich war, nicht werden konnte, nämlich bis auf die Haut. Aber diese Nässe war so kalt, dass ich zuweilen aufstand, um mich durch freiturnerische Bewegungen zu erwärmen. Mich dauerte der junge Häuptlingssohn, der so still liegen musste. Aber er war viel abgehärteter als damals ich. Endlich wurden meine beiden Wünsche zur gleichen Zeit erfüllt. Der Regen hörte auf und der Tag begann zu grauen. Aber es lag ein dichter, schwerer Nebel ringsumher. Doch wurde es mir nicht schwer, die Uferstelle zu finden. Ich rief ein lautes Hallo hinüber. »Hallo«, antwortete sofort die Stimme Winnetous. »Ist's mein Bruder, Shatterhand?« »Ja.« »So komm, warum rufst du erst? Das ist gefährlich.« »Ich habe einen Gefangenen. Schicke einen guten Schwimmer und einige Riemen herüber.« »Ich komme selbst.« Wie freute ich mich darüber, dass er nicht in die Hände der Kiowas gefallen war. Bald sah ich seinen Kopf zwischen Nebel und Wasser erscheinen. Als er an das Ufer trat und den Indianer sah, sagte er erstaunt, »Uff! Peter, der Sohn des Häuptlings! Wo hat mein Bruder ihn ergriffen?« »Am Flussufer, nicht weit von Hawkins Insel.« »Hast du Hawkins gesehen?« »Nein, aber ich hörte ihn mit diesem schnellen Hirsch reden. Ich hätte noch mit ihm gesprochen und ihn wohl auch befreit, aber da wurdest du entdeckt und ich musste also fort. Es war ein böser Zufall, für den ich nicht konnte. Ich hatte Santas Zelt fast erreicht, da kamen einige Kiowas, welche vorüber wollten. Ich durfte nicht aufspringen und wälzte mich zur Seite. Da blieben sie stehen und sprachen miteinander. Dabei fiel das Auge des einen auf mich und sie taten die 4 Schritt zu mir hin. Da musste ich freilich auf und fort. Der Schein der Feuer zeigte ihnen meine Gestalt und sie erkannten mich. Ich floh aufwärts anstatt abwärts, um sie irre zu führen, schwamm über den Fluss und entkam. Aber Santa habe ich freilich nicht gesehen. Du wirst ihn bald zu sehen bekommen, denn dieser junge Krieger hier ist darauf eingegangen, sich gegen Santa und Sam Hawkins auswechseln zu lassen, und ich bin überzeugt, dass der Häuptling darauf eingehen wird. Uff, das ist gut, das ist sehr gut. Mein Bruder Shatterhand hat kühn, ja fast tollkühn gehandelt, indem er Pida gefangen nahm, aber es war das Beste, was für uns geschehen konnte. Wenn ich gesagt hatte, dass er Santa bald zu sehen bekommen werde, so sollte dies noch viel eher geschehen, als ich gedacht hatte. Wir banden den Gefangenen so an und zwischen uns fest, dass seine Schultern die unserigen berührten und sein Kopf also, obgleich ihm die Arme gebunden waren, über Wasser bleiben musste. Mit den Beinen konnte er uns beim Schwimmen helfen. Dann gingen wir in den Fluss. Peter leistete uns dabei keinen Widerstand, sondern stieß, als wir den Grund unter den Füßen verloren hatten, im gleichen Takte mit, den Beinen kräftig aus. Der Nebel lag so dicht auf dem Wasser, dass wir nicht 6 Manneslängen weit sehen konnten. Aber bekanntlich hört man im Nebel umso besser. Wir waren noch gar nicht weit vom Ufer entfernt, da sagte Winnetou: »Mach leise! Ich habe etwas gehört.« »Was?« »Ein Geräusch wie von Rudern, welche in das Wasser getaucht werden.« »Da aufwärts von uns.« »So bleiben wir halten.« »Ja, horch!« Wir machten jetzt nur diejenigen geringen Bewegungen, welche notwendig waren, uns über Wasser zu halten, und verursachten also kein Geräusch. Ja, Winnetou hatte richtig gehört. Es kam jemand den Fluss herabgerudert. Er musste Eile haben, da er trotz des Gefälles, welches der Fluss hier hatte, sich auch noch der Ruder bediente. Er kam rasch näher. Sollten wir uns sehen lassen oder nicht? Es konnte ein feindlicher Späher sein, vielleicht aber war es vorteilhaft für uns, zu wissen, wer es war. Ich warf Winnetou einen fragenden Blick zu. Er verstand denselben und antwortete leise: »Nicht zurück! Ich will es wissen, wer es ist!« »Er wird uns wohl nicht sehen, weil wir ganz still auf dem Wasser liegen.« Es stand allerdings zu erwarten, dass wir unbemerkt bleiben würden, denn wir hatten ja nur die Köpfe über Wasser. Wir schwammen also nicht zurück. Peter war ebenso gespannt wie wir. Er hätte uns durch einen Hilferuf verraten können, tat dies aber nicht, weil er wusste, dass ihm ohne dies die Freiheit sicher war. Jetzt war uns der Ruderschlag ganz nahe, und ein indianisches Kanu tauchte aus dem Nebel auf. In diesem saß wer? Wir hatten stillbleiben wollen, aber als Winnetou den Mann erblickte, stieß er den lauten Ruf aus: »Santa! Er entflieht!« Mein sonst so ruhiger Freund wurde durch das plötzliche Erscheinen seines Todfeindes so aufgeregt, dass er die Arme und Beine mit aller Gewalt ausstieß, um auf das Kanu zuzuschwimmen, wurde aber dadurch zurückgehalten, dass er mit uns oder vielmehr mit Peter zusammengebunden war. »Uff, ich muss los, ich muss hin, ich muss ihn haben«, rief er, indem er sein Messer zog und den Riemen zerschnitt, mit welchem er an Peter hing. Santa hatte natürlich den Ausruf Winnetous gehört. Er richtete sein Gesicht sofort zu uns herüber und sah uns. »Thousand Devils«, schrie er erschrocken auf. »Da sind ja diese!« Er hielt inne. Der Ausdruck des Schreckens wich aus seinem Gesicht und machte dem der Schadenfreude Platz. Er hatte unsere Situation erkannt, warf das Ruder ins Kanu, griff nach seinem Gewehre, richtete es auf uns und rief: »Eure letzte Wasserpartie, ihr Hunde!« Er drückte glücklicherweise gerade in dem Augenblick los, in welchem sich Winnetou von uns freigemacht hatte und mit gewaltigen Stößen auf das Boot zuschoss. Dadurch erhielt ich mit Peter einen Ruck, welcher uns von dem Punkte, nach welchem Santa gezielt hatte, entfernte, und die Kugel ging fehl. Das, was ich jetzt von Winnetou sah, war kein Schwimmen mehr, sondern viel eher ein auf dem Wasser dahinschnellen zu nennen. Er hatte sein Messer zwischen die Zähne genommen und flog auf den Feind in weiten Sätzen zu, wie ein rikokettierender Stein, den man flach gegen das Wasser wirft. Santa hatte im zweiten Lauf noch einen Schuss, hielt dem Apachen die Mündung entgegen und rief hochlachend: »Komm her, verdammte Rothaut, ich schick dich zum Teufel!« Er glaubte, leichtes Spiel zu haben und nur losdrücken zu brauchen, hatte sich aber in Winnetou geirrt, denn dieser tauchte sofort unter, und von unten an das Kanu zu kommen und es umzustürzen. Wenn ihm dies gelang, so konnte dem in das Wasser stürzenden Santa sein Gewehr nichts mehr helfen, und es musste zu einem Ringkampf kommen, in welchem der gewandte Apache jedenfalls Meister blieb. Das sah er ein, legte die Büchse schnell weg und ergriff das Ruder wieder. Es war die höchste Zeit für ihn gewesen, denn kaum hatte er es in Bewegung gesetzt, so kam Winnetou an der Stelle empor, an welcher sich das Kanu im vorhergehenden Augenblick befunden hatte. Santa gab den Angriff auf, brachte sich durch einige kräftige Ruderschläge aus der gefährlichen Nähe seines ergrimmenden Feinds und schrie: »Hast du mich, Hund? Ich heb die Kugel auf, fürs nächste Wiedersehen!« Winnetou arbeitete mit allen Kräften, ihn doch noch zu erreichen, doch vergeblich. Kein Schwimmer, und wäre es der erste Champion der Welt, kann ein Boot einholen, welches durch Ruder im reißenden Wasser abwärts getrieben wird. Der ganze Vorgang hatte sich in Zeit von kaum einer halben Minute abgespielt, und doch erschienen, als Santa eben im Nebel wieder verschwand, schon einige Apachen, welche die lauten Rufe und den Schuss gehört hatten und sofort von der Insel in das Wasser gesprungen waren, um zu Hilfe zu kommen. Ich rief sie zu mir, um mir zu helfen, Peter nach der Insel zu bringen. Als wir diese erreichten und ich den Kiowa von mir losbinden ließ, gebot Winnetou seinen Leuten: »Meine roten Brüder mögen sich alle schnell fertig machen. Santa ist soeben in einem Kanu den Fluss hinunter und wir müssen ihm nach.« Er war so aufgeregt, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. »Ja, wir müssen ihm nach. Augenblicklich nach«, stimmte ich bei. »Aber was wird aus Sam Hawkins und unseren beiden Gefangenen?« »Die überlasse ich dir«, antwortete er. »So soll ich hier bleiben?« »Ja, ich muss diesen Santa, den Mörder meines Vaters und meiner Schwester, haben. Du aber bist verpflichtet, Sam Hawkins, der dein Gefährte ist, zu befreien. Wir müssen uns also trennen.« »Auf wie lange?« Er überlegte nur einige Augenblicke und sagte dann: »Wann wir uns wiedersehen werden, das weiß ich jetzt nicht. Des Menschen Wunsch und Wille ist dem großen Geist untertan. Ich glaubte, länger bei meinem Bruder Shatterhand sein zu können, doch Manitou hat jetzt plötzlich dagegen gesprochen. Er will es anders haben. Weißt du, warum Santa fort ist?« »Ich kann es mir denken. Wir sind nicht in die uns gestellte Falle gegangen, und man hat dich gestern Abend gesehen. Man weiß also, dass wir hier sind und nicht ruhen werden, bis wir Santa ergriffen und Hawkins befreit haben. Da hat Santa Angst bekommen und sich aus dem Staube gemacht.« »Ja, aber es kann sogar noch anders sein. Der Sohn des Häuptlings ist verschwunden, und dies bringen die Kiowas natürlich mit unserem Erscheinen in Verbindung. Sie nehmen an, dass er in unsere Hände geraten ist. Darüber ist Tangua ergrimmt und hat seinen Zorn an Santa, der an allem schuld ist, ausgelassen und ihn fortgejagt.« »Auch das ist wahrscheinlich. Santa wird haben hören müssen, dass ihm die Kiowas keinen Schutz mehr gewähren.« »Und warum hat er den Wasserweg gewählt und auf sein Pferd verzichtet?« »Aus Furcht vor uns. Er hat Sorge, auf uns zu treffen, und wenn dies auch nicht geschah, so konnten wir seine Fährte entdecken und ihr folgen. Darum ist er im Kanu fort, welches er wohl gegen sein Pferd ertauscht hat. Er ahnte natürlich nicht, dass wir uns hier auf der Insel befinden und gerade durch seine Vorsicht zur Kenntnis seiner Flucht gelangen würden. Nun, er uns gesehen hat, weiß er, dass wir ihm folgen werden, und wir tüchtig rudern, um schnell fortzukommen. Glaubst du, dass ihr ihn zu Pferde einholen könnt?« »Es ist schwer, aber doch möglich. Wir müssen die Windungen des Flusses abschneiden.« »Das geht aber nicht. Ich mache meinen Bruder Winnetou darauf aufmerksam, dass dies ein Fehler sein würde.« »Warum?« »Weil er leicht auf den Gedanken kommen kann, den Fluss zu verlassen und die Flucht zu Lande fortzusetzen. Da ist die Gewissheit, euch zu entgehen, größer. Da ihr nur nicht wisst, nach welcher Seite er in diesem Fall aus dem Wasser geht, so müsst ihr euch teilen, um den Red River auf beiden Ufern zu folgen.« »Mein Bruder hat recht. Wir werden das tun, was er gesagt hat. Ihr müsst dabei sehr aufmerksam sein, damit euch die Stelle, an welche er landet, nicht entgehe. Und das erfordert leider Zeit. Auch könnt ihr die Krümmungen nicht abschneiden, denn das, was für das eine Ufer eine Ausbiegung ist, das ist für das andere eine Einbiegung. Und während die eine Abteilung von euch einen Bogen abschnitte, würde die andere am gegenüberliegenden Ufer einen desto größeren Umweg zu machen haben. Und ihr kämet infolgedessen auseinander. Es ist so, wie mein Bruder sagt, und wir sind also gezwungen, allen Krümmungen des Flusses zu folgen. Da dürfen wir jetzt keine Minute versäumen. Wie gern würde ich mit euch reiten, aber es ist wirklich meine Pflicht, für Sam Hawkins zu sorgen. Ich darf ihn nicht verlassen. Ich werde nie etwas von dir wünschen, was gegen deine Pflicht ist. Du darfst nicht mit, aber wenn der große Geist es will, werden wir uns in einigen Tagen wiedersehen.« »Wo?« »Wenn du von hier fortreitest, so richte deinen Weg nach dem Zusammenflusse dieses Stromes, hier mit dem Rio Bosco, den nach Chillos. Da, wo der vereinte Strom beginnt, am linken Ufer desselben, wirst du einen meiner Krieger finden, falls ein Zusammentreffen möglich ist. Und wenn ich keinen Krieger dort sehe, dann bin ich noch hinter Santa her und weiß nicht, wohin er flieht, kann dir also nicht sagen, wohin du kommen sollst. Dann reise mit deinen drei Gefährten nach St. Louis zu den Bleichgesichtern, welche den Pfad des Feuerrosses bauen wollen. Aber ich bitte dich, zu uns zurückzukehren, sobald der gute Manitou es dir erlaubt. Du bist im Pueblo am Rio Pecos stets willkommen, und sollte ich nicht dort sein, so wirst du erfahren, wo ich zu finden bin. Während dieses unseres Gespräches hatten seine Apachen sich zum Ritte bereit gemacht. Er gab Dick Stone und Will Parker die Hand, um sich von ihnen zu verabschieden, und wendete sich dann wieder mir zu. Mein Bruder weiß, wie froh unsere Herzen waren, als wir unseren Ritt am Rio Pecos begannen. Er hat Ichuchuna und Chochi den Tod gebracht. Wenn du einst zu uns zurückkehrst, wirst du nicht die Stimme der schönsten Tochter der Apachen hören, welche anstatt nach den Städten der Bleichgesichter in das Land der Abgeschiedenen gegangen ist. Nun treibt mich die Rache fort von dir, aber die Liebe wird dich wieder zu uns führen. Ich wünsche sehr, dass ich dir unten an der Mündung des Rio Bosco Nachricht geben kann. Sollte dies aber nicht der Fall sein, so verweile dich nicht allzu lange in den Städten des Ostens, sondern kehre recht bald zu mir zurück. Du weißt, wen du mir zu ersetzen hast. Willst du mir versprechen, bald zu kommen, mein lieber Bruder Charlie? Ich verspreche es dir. Mein Herz geht mit dir, mein lieber Bruder Winnetou. Du weißt, welches Versprechen ich dem sterbenden Klepitetra gegeben habe. Ich werde es halten. So leite der gute Manitou alle deine Schritte und beschütze dich auf all deinen Wegen. Hau! Er umarmte und küsste mich, gab seinen Leuten einen kurzen Befehl und stieg auf sein Pferd, um es in das Wasser zu treiben. Der Befehl hatte zur Folge, dass seine Apachen sich teilten. Die eine Abteilung schwamm nach dem rechten und Winnetou mit der anderen nach dem linken Ufer des Flusses. Ich blickte meinem Winnetou nach, bis er im Nebel verschwand. Es war mir, als sei ein Teil meines eigenen Ich von mir gegangen, und auch ihm war der Abschied schwer geworden. Stone und Parker sahen mir an, wie wehmütig ich gestimmt war. Der Erstere meinte in seiner geraden, treuherzigen Weise: »Lasst euch nicht so zu Herzen gehen, Sir. Wir werden die Apachen schon bald wieder erwischen. Wir reiten ihnen ja nach, sobald Sam frei ist, wollen darum mit der Auswechslung unserer Gefangenen nicht lange warten. Wie denkt ihr wohl, wir es anzufangen haben?« »Lasst mich erst eure Ansicht hören, lieber Dick. Ihr seid erfahrener als ich.« Er streichelte sich von diesem Lobe geschmeichelt den Bart und erklärte: »Ich halte es für das Einfachste, den gefangenen Kiowa jetzt gleich zu Tangua zu senden und ihm mitteilen zu lassen, wo sich sein Sohn befindet und unter welcher Bedingung er freigegeben werden soll. Was meinst du dazu, alter Will?« brummte Parker. »Hast noch niemals so einen dummen Gedanken gehabt wie eben jetzt?« »Dumm? Ich? Alle Wetter, wieso dumm?« »Wenn wir sagen, wo wir stecken, so schickt Tangua seine Leute her, und diese nehmen uns wieder ab, ohne dass wir Sam dafür herausbekommen. Ich würde es anders machen.« »Wie denn?« »Wir machen uns hier von der Insel fort und ein gutes Stück in die Prärie hinein, wo wir freie Gegend haben, die wir überblicken können. Dann schicken wir den Kiowa ins Dorf und stellen die Bedingung, dass nur zwei Krieger mehr ja nicht kommen sollen, um uns Sam zu bringen, wofür sie dann Pida mitnehmen dürfen. Kommen mehr Leute als nur zwei, etwa um uns zu überwältigen, so sehen wir sie von Weitem und können uns salvieren. Meint ihr nicht, dass dies das Beste ist, Sir?« »Ich möchte noch sicherer gehen und gar keinen Boten senden«, antwortete ich. »Keinen Boten? Aber wie soll dann Tangua erfahren, dass sein Sohn...« »Er erfährt es ja«, unterbrach ich ihn. »Durch wen?« »Durch mich.« »Durch euch? Wollt ihr etwa selbst ins Dorf?« »Ja.« »Das lasst bleiben, Sir. Das ist ein gefährliches Ding. Man würde euch sofort festnehmen.« »Glaube es nicht.« »Ganz gewiss, ganz gewiss.« »Dann wäre Peter verloren. Ich habe nicht Lust, von zwei Gefangenen den einen als Boten zu schicken und dadurch eine Geisel zu verlieren.« »Das ist freilich richtig. Aber warum wollt ihr es sein, der ins Dorf geht? Ich kann es doch auch machen.« »Ich glaube gern, dass ihr den Mut dazu besitzet. Halte es aber für besser, wenn ich selbst mit Tangua spreche.« »Bedenkt aber, welche Wut er auf euch hat. Wenn ich zu ihm komme, geht er wohl eher auf unsere Bedingungen ein, als wenn er sich über euren Anblick ärgern muss.« Gerade darum will ich selber zu ihm. Er soll sich ärgern. Er soll wütend darüber sein, dass ich es wage, zu ihm zu kommen, ohne dass er mir etwas anhaben darf. Wenn ich einen anderen schicke, denkt er vielleicht, dass ich mich vor ihm fürchte, und in einem solchen Verdacht will ich doch nicht kommen. So macht ihr, was ihr wollt, Sir. Wo bleiben wir inzwischen? Hier auf der Insel? Oder suchen wir uns eine bessere Stelle? Es gibt keine bessere. Well, aber wehe unseren Gefangenen. Wenn euch im Dorf etwas geschieht, wir würden in diesem Falle keinen Pardon geben. Wann werdet ihr aufbrechen? Heute Abend. Erst? Ist das nicht zu spät? Wenn es gut geht, kann die Auswechslung bis Mittag geschehen sein und wir eilen dann hinter Winnetou her. Und die Kiowas folgen uns in Masse und löschen uns aus. Meint ihr? Ja. Tangua wird uns Sam gern geben, um seinen Sohn wiederzubekommen. Dann aber, wenn er ihn hat, wird er alles aufbieten, sich an uns zu rächen. Darum soll die Auswechslung am Abend geschehen. Und dann reiten wir fort, um während der Nacht, wo man uns nicht folgen kann, einen tüchtigen Vorsprung zu bekommen. Dass wir bis zum Abend warten, ist auch schon deshalb besser, weil die Angst des Häuptlings um seinen Sohn bis dahin immer größer wird. Das wird ihn gefügiger machen. Das ist wahr. Aber wenn man uns vorher hier entdeckt, Mr. Shatterhand... So ist es auch nicht schlimm. Es wird natürlich nach Peter gesucht werden. Und da kommen die Roten vielleicht auch nach der Insel. Nach der Insel nicht, aber am Ufer werden wir sie sehen. Da müssen sie Winnetous Fährte entdecken und werden denken, dass wir mit Peter fort sind. Das wird Tangua in noch größere Sorge versetzen, hoch! Es erklangen menschliche Stimmen. Der Nebel begann sich zu heben und wir konnten die Ufer sehen. Dort standen mehrere Kiowas, welche sich laut ihre Ansichten über die Pferdespuren, die sie eben entdeckt hatten, mitteilten. Dann verschwanden sie schnell, ohne nur einen Blick herüber nach der Insel geworfen zu haben. »Sie sind fort. Sie schienen es sehr eilig zu haben«, sagte Dick Stone. »Jedenfalls sind sie nach dem Dorfe, um Tangua von der Fährte zu benachrichtigen. Er wird sofort einen Reitertrupp schicken, welcher der Spur folgen soll.« Diese Prophezeiung bestätigte sich nach nicht ganz 2 Stunden. Es kam in eine Reiterschar drüben am Flusse herunter, setzte sich auf die Fährte und jagte dann auf derselben fort. Dass die Kiowas Winnetou einholen würden, war nicht zu befürchten, da er wenigstens dieselbe Schnelligkeit wie sie zu entwickeln hatte. Es ist selbstverständlich, dass wir 3 leise gesprochen hatten. Die Gefangenen brauchten nicht zu hören, was wir einander sagten. Sie hatten auch nicht gesehen, was am Ufer geschah, denn sie lagen gebunden hinter Sträuchern im Grase. Am Vormittage machte die Sonne uns die Freude, recht warm auf uns herabzuscheinen. Das machte nicht nur unseren Lagerplatz, sondern auch uns selbst trocken und erhöhte die Behaglichkeit, mit welcher wir uns bis zum Abend der Ruhe hingaben. Kurz nach Mittag sahen wir einen Gegenstand geschwommen kommen, welcher seine Richtung nach der Insel nahm und von dem nieder in das Wasser hängenden Gesträuch desselben festgehalten wurde. Es war ein Kanu, in welchem mein Paddelruder lag, der Riemen, mit welchem es der Besitzer anzubinden pflegte, war abgeschnitten. Es war also das Kanu, in welchem mich Peter entführt hatte. Es war aus dem Salt Fork in den Red River getrieben und wohl nur deshalb so spät zur Insel gekommen, weil es unterwegs auch irgendwo hängen geblieben war. Da es mir sehr willkommen kam, zog ich es auf die Insel, um mich am Abend seiner zu bedienen. Ich brauchte mich dann nicht durch das Überschwimmen des Flusses wieder zu durchnässen. Sobald es dunkel geworden war, schob ich das Boot wieder in das Wasser und ruderte mich flussauf. Stone und Parker gaben ihre besten Wünsche mit. Ich sagte ihnen, dass sie sich erst dann um mich beunruhigen sollten, wenn ich am nächsten Morgen nicht zurückgekehrt sein würde. Es ging langsam gegen den Strom, so dass ich erst nach 1 Stunde aus dem Red River in den Salt Fork lenkte. Als ich in der Nähe des Dorfes angekommen war, ruderte ich mich an das Ufer und band das Kanu, welches ich mit einem Riemen versehen hatte, an einen Baum. Ich sah wieder, wie gestern, die Feuer brennen, die Männer an denselben sitzen und die Frauen geschäftig hin und her laufen. Ich hatte geglaubt, dass das Dorf heute scharf bewacht sein werde, fand aber, dass dies nicht der Fall war. Die Kiowas hatten die Fährte der Apachen gefunden und ihnen Krieger nachgesandt, glaubten sich also in Sicherheit. Tangua saß auch heute vor seinem Zelte, hatte aber nur die zwei jüngeren Söhne bei sich. Er hielt den Kopf gesenkt und starrte düster in das Feuer. Ich befand mich heute auf dem linken Ufer des Salt Fork, an welchem das Dorf lag, schlich mich im rechten Winkel von dem Flusse fort und dann hinter den Zelten hinauf, bis dasjenige des Häuptlings vor mir lag. Ich hatte Glück, denn es war kein Mensch in der Nähe, der mich hätte entdecken können. Da legte ich mich auf den Boden nieder und kroch nach der hinteren Seite des Zeltes. Dort angekommen, hörte ich den tiefen, monotonen Klagegesang des Häuptlings. Er trauerte in dieser indianischen Weise um den Verlust seines Lieblingssohnes. Nun kroch ich um das Zelt nach der anderen Seite, richtete mich auf und stand plötzlich neben dem Häuptling. »Warum singt Tangua die Töne der Klage?« fragte ich. »Ein tapferer Krieger sollte doch keinen Laut der Klage hören lassen. Das Jammern ist nur für die alten Squaws.« Es lässt sich gar nicht beschreiben, wie mein Erscheinen ihn erschreckte. Er wollte sprechen, brachte aber kein Wort heraus. Er wollte aufspringen, musste aber seiner verletzten Knie wegen sitzen bleiben. Er starrte mich mit weit aufgerissenen Augen wie ein Gespenst an und stammelte endlich: »Oh, oh, old Jet, oh, oh, oh, wie kommst, wo bist ihr seid, noch da nicht fort?« »Wie du siehst, bin ich noch da. Ich bin gekommen, weil ich mit dir zu reden habe.« »Old Shatterhand«, brachte er endlich meinen Namen ganz heraus. Als seine beiden Knaben ihn hörten, flohen sie in das Zelt. »Old Shatterhand«, wiederholte er, noch immer unter dem Eindrucke des Schreckens. Dann jedoch nahm sein Gesicht den Ausdruck der Wut an und er schrie, gegen die anderen Zelte gerichtet, irgendeinen Befehl, den ich nicht verstand, weil er sich seines Dialektes bediente. Doch kam mein Name dabei vor. Einen Augenblick später gab es im Dorfe ein Wutgeheul, dass ich glaubte, die Erde zittere unter meinen Füßen, und was an Kriegern anwesend war, kam mit geschwungener Waffe auf uns zugerannt. Da zog ich mein Messer und schrie Tangua in das Ohr. »Soll Peter erstochen werden? Er schickt mich zu dir!« Er verstand meine Worte trotz des Geheules seiner Leute und erhob die eine Hand. Eine Bewegung derselben genügte und es trat Stille ein. Aber die Kiowas umringten uns. Wenn es nach den Blicken ging, mit welchen sie mich verschlingen zu wollen schienen, so kam ich nicht lebendig von hier fort. Ich setzte mich zum Tangua nieder, sah ihm ruhig in das vor Erstaunen über meine Kühnheit starre Gesicht und sagte: »Es herrscht Todfeindschaft zwischen mir und Tangua. Ich bin nicht schuld daran, habe aber auch nichts dagegen. Mir ist es sehr gleich, ob ich mit meinen Freunden einen seiner Krieger oder seinen ganzen Stamm verderben soll. Ob ich mich vor ihm fürchte, mag er daraus ersehen, dass ich mich jetzt mitten in sein Dorf begeben habe, um mit ihm zu reden. Wir wollen es kurz machen. Peter befindet sich in unseren Händen und wird an einem Baume aufgehängt, wenn ich nicht zur bestimmten Zeit zurückgekehrt bin.« Kein Wort, keine Bewegung der rundumstehenden Roten, von denen ich viele erkannte, verriet den Eindruck, welchen meine Worte machten. Die Augen des Häuptlings funkelten vor Wut darüber, dass er mir, ohne das Leben seines Sohnes zu gefährden, nichts anhaben konnte. Er stieß zwischen knirschenden Zähnen die Frage hervor: »Wie ist er in eure Gewalt geraten?« »Ich war gestern dort an der Insel, als er mit Sam Hawkins sprach, und habe ihn niedergeschlagen und mitgenommen.« »Oh, Old Shatterhand ist der Liebling des bösen Geistes, der ihn abermals beschützt hat. Wo befindet sich mein Sohn?« »An einem sicheren Orte, den du jetzt nicht erfahren wirst. Er mag ihn dir später selber sagen. Aus diesen meinen letzten Worten wirst du ersehen, dass ich nicht die Absicht habe, Pida zu töten. Wir haben auch noch einen anderen Kiowa bei uns, den wir gefangen nahmen. Ich zog ihn aus dem Dorngebüsch hervor, in welchem er uns belauschte. Er soll mit deinem Sohne frei sein, wenn du mir Sam Hawkins dafür gibst.« »Oh, du sollst ihn haben. Bringt nur erst Peter und den anderen Kiowa-Krieger.« »Bringen? Fällt mir nicht ein. Ich kenne Tangua und weiß, dass ihm nicht zu trauen ist. Ich gebe zwei für einen, bin also außerordentlich billig und gütig gegen euch. Dafür muss ich fordern, dass ihr euch jeder Hinterlist enthaltet.« »Beweise mir vorher, dass Peter wirklich bei euch ist.« »Beweisen? Was fällt dir ein? Ich sage es, und so ist es wahr. Old Shatterhand ist kein Tangua. Lass mich Sam Hawkins sehen.« Er wird nicht mehr unten auf der Insel sein, wo ihr ihn nicht mehr für sicher haltet. Ich muss mit ihm reden. Was willst du reden? Ich will aus seinem Munde wissen, wie es ihm bei euch ergangen ist. Danach wird sich das Weitere richten. Ich muss mich da vorher mit meinen ältesten Kriegern beraten. Entferne dich bis zum nächsten Zelte. Dann wirst du erfahren, was wir zu tun gedenken. Gut, aber macht es kurz. Denn wenn ihr mich aufhaltet und ich nicht zur bestimmten Zeit zurückgekehrt bin, wird Peter aufgehängt. Aufgehängt zu werden, ist der schmachvollste Tod für den roten Mann. Man kann sich denken, wie wütend Tangua war. Ich ging zum nächsten Zelte und setzte mich dort nieder, natürlich auch da grad so von Kriegern umringt wie vorher. Tangua rief seine alten Leute zu sich und beriet sich mit ihnen. Es brannte im jeden auf mich gerichteten Auge ein Feuer, welches nur aus Rücksicht auf Pida nicht verderblich wurde. Dabei bemerkte ich freilich auch, dass meine Furchtlosigkeit allgemein imponierte. Nach einiger Zeit schickte der Häuptling einen Roten fort. Dieser verschwand in einem Zelte und brachte dann meinen kleinen Sam aus demselben geführt. Ich sprang auf und ging ihm entgegen. Als er mich erblickte, rief er jubelnd, »Hey da, Old Shatterhand! Hab es ja gesagt, dass ihr unbedingt kommen würdet. Wollt euren alten Sam wieder haben?« Er hielt mir die gefesselten Hände entgegen, um mich zu begrüßen. »Ja«, antwortete ich ihm, »das Greenhorn ist gekommen, um euch das Zeugnis zu geben, dass ihr der größte Meister im Anschleichen seid, wie ihr bewiesen habt. Man mag euch sagen, was man will, ihr rennt doch immer nach der verkehrten Seite.« »Macht ihr mir Vorwürfe später, mein heißgeliebter Sir, und sagt mir lieber, ob meine Mary noch vorhanden ist.« »Sie ist bei uns.« »Und die Liddy?« »Der Schießprügel, den haben wir auch gerettet.« »Dann ist ja alles gut. Wenn ich mich nicht irre, kommt, lasst uns machen, dass wir hier fortkommen. Es ist beinahe langweilig hier.« »Geduld, Geduld, bester Sam. Ihr tut ja, als ob es gar nichts auf sich hätte und das reine Kinderspiel wäre, hierher zu kommen und euch loszumachen.« »Das ist es auch, ein Kinderspiel, aber nur für euch. Möchte wissen, was ihr nicht fertig brächtet. Würdet mich sogar vom Monde herunterholen, wenn ich mich hinaufverlaufen hätte.« »Lacht nur immer. Ich merke daraus, dass es euch nicht allzu schlecht ergangen ist.« »Schlecht? Was fällt euch ein? Gut habe ich es gehabt, außerordentlich gut. Jeder Kiowa hat mich wie sein eigenes Kind geliebt. Ich bin vor lauter Liebkosungen, Herz und Küssen gar nicht zu Verstand gekommen. Wie eine Braut haben sie mich gefüttert, und wenn ich schlafen wollte, brauchte ich mich gar nicht erst niederzulegen, denn ich lag überhaupt stets auf dem Rücken.« »Hat man euch ausgebeutelt?« »Allerdings, die Taschen sind mir leer gemacht worden.« »Werdet alles wiederbekommen, falls es noch da ist. Die Beratung scheint zu Ende zu sein.« Ich erklärte dem Häuptling, dass ich nun nicht mehr länger warten dürfe, wenn sein Sohn am Leben bleiben solle. Und es begann nun eine zwar kurze, aber außerordentlich energische Verhandlung, aus welcher ich als Sieger hervorging, weil ich nicht im geringsten nachgab und der Häuptling Angst um seinen Sohn hatte. Die Schlussbestimmung war, dass 4 bewaffnete Krieger in 2 Kanus mich und Sam begleiten und unsere beiden Gefangenen in Empfang nehmen sollten. Für den Fall, dass uns noch mehr Kiowas heimlich folgen sollten, drohte ich mit Peters Tode. Es war eigentlich viel von mir verlangt, mir Sam mitzugeben. Ich konnte doch den 4 uns begleitenden Indianern ein Schnippchen schlagen, aber man glaubte meinen Worten und hat Old Shatterhand auch später stets geglaubt. Wohin wir rudern würden, das sagte ich natürlich nicht. Als dem kleinen Sam die Hände entfesselt worden waren, warf er die kurzen Arme in die Luft und rief, »Frei, wieder frei! Das werde ich euch nie vergessen, Sir! Und werde auch nie wieder nach links hinaufrennen, wenn eure gesegneten Beine nach rechts hinunterlaufen.« Als wir uns zum Gehen anschickten, gab es hier und dort ein zorniges Gemurmel. Die Innsmen ärgerten sich doch gewaltig, dass sie den Gefangenen und sogar mich fortlassen mussten, und Tangua zischte mir noch zu, »Bis zur Rückkehr meines Sohnes bist du sicher. Dann aber wird der ganze Stamm hinter dir her sein und dich verfolgen. Wir werden deine Spur finden und dich angreifen, und wenn du durch die Luft davonreiten solltest.« Ich hielt es nicht für nötig, auf diese bissige Drohung eine Antwort zu geben und führte Sam und die 4 Kiowas nach dem Flusse, wo wir je 2 und 2, ich natürlich mit Sam, in ein Kanu stiegen. Von dem Augenblick an, wo wir vom Ufer stießen, folgte uns ein Geheul, bis wir so weit fort waren, dass wir es nicht mehr hören konnten. Während ich steuerte, musste ich Sam erzählen, was seit seiner Gefangennahme geschehen war. Er bedauerte es, dass Winnetou sich hatte von uns trennen müssen, beklagte es aber auch nicht allzu sehr, weil er sich von den Vorwürfen des Apachen gefürchtet hatte. Wir landeten trotz der Dunkelheit glücklich an der Insel und wurden von Dick Stone und Will Parker jubelnd in Empfang genommen. Sie waren sich erst nach meiner Entfernung der Größe meiner Wagnisse recht bewusst geworden. Wir lieferten die beiden Gefangenen ab, die uns kein Wort des Abschiedes sagten, und warteten, bis wir die Ruderschläge der zurückkehrenden Kanus nicht mehr hörten. Dann stiegen wir auf unsere Pferde und lenkten sie nach der linken Seite des Flusses hinüber. Es galt in dieser Nacht einen tüchtigen Ritt zu tun, und da war es gut, dass Sam die Gegend leidlich kannte. Er richtete sich auf seiner Mary im Sattel auf, erhob die Faust, nach rückwärts drohend und sagte, »Jetzt stecken Sie dort droben die Köpfe und Schädel zusammen, um zu beraten, wie Sie uns wieder in Ihre Vorderfüße bekommen. Sie sollen sich wundern. Sam Hawkins ist nicht wieder so dumm, in einem Loche stecken zu bleiben, aus welchem ihn ein Greenhorn herausziehen muss. Mick fängt kein Kiowa wieder, wenn ich mich nicht irre.« Ende von Winnetou 1 von Karl May, Kapitel 6, Teil 4. Aufgenommen von Markus. München im Herbst 2006.